Nächste Station, Endstation Podcast. Übergang zu Kindheitserinnerungen, lustigen Lach- und Sachgeschichten sowie jeder Menge Schwachsinn. Endhaltestelle. Bitte alle einsteigen. Hallo und herzlich willkommen bei Endstation Podcast, wo wir in Erinnerung schwelgen, aber auch die Gegenwart knallhart und vollkommen subjektiv analysieren. Mein Name ist Sven Gruno, bei mir sind Andreas Wolter. Guten Tag. Und Christopher Kohn. Weißt du, wie man einen blinden Dinosaurier nennt? Senexaurus. Ja, mein Lieblingswitz. Ich musste ihn bringen. Weißt du, was lustiger gewesen wäre als das? Nein. Alles. Okay, dann möchte ich mich bei den Zuhörern bedanken. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Los geht's. Tschüss. Alle bitte einsteigen. Einer der schlechtesten Witze, die jemals in einem Film erzählt wurden, und wir beginnen damit die Sendung. Ich meine, es kann nur besser werden. Ja, warte, ich möchte dann auch den Witz auch noch beenden, ne? Nach dem Satz, Senexaurus kommt, und weißt du, wie sein Hund heißt? Bellosenexaurus. Jetzt finde ich ihn richtig lustig. Die Struktur von dem Witz erinnert mich ein bisschen, was heißt Hosentasche auf Japanisch? Keine Ahnung. Nabeisack. Nee, Nabeisaki, wenn denn, oder? Nein. Nabeisack. Okay, ich und was heißt Oberschenkel-Halsbruch? Sack. Knicki-knacki, Nabeisaki. Okay, stehen zwei Pilze am Abgrund. Sagt der eine, hey, lass uns mal runterspringen. Sagt der andere, halt's Maul, Pilze können nicht reden. Ja, und sonst sagt, was habt ihr so getrieben? Geht's euch denn gut? Ja. Ja. Geht's gut, soweit. Ja, Sommer, ne? Endlich. Sommer, wunderbar. Endlich Sommer, ist unfassbar warm. Die BVG in Berlin hat sich noch nicht beschlossen, die Klimaanlage in den Bussen anzumachen, was sehr viel Spaß macht, wenn man damit unterwegs ist. Ja, läuft. Ja, aber die Busse fallen dann ja auch aus. Also ich glaube, es ist immer wirklich so ein ganz schmaler Grat, dass die Bahn und Busse fahren. Das ist immer zwischen 15 und, na, sagen wir 24 Grad. Da drunter und da drüber ist kritisch. Ja. Ja. Ja, ich genieße den Sommer auch, ne? Hier im Kabuff. Ohne. Eingesperrt alles. Fast 3 Wochen ist jetzt unsere letzte Aufnahme her. Und eingesperrt hier jetzt seit 3 Wochen im Kabuff, damit wir recherchieren konnten fürs neue Thema. Und habt ihr denn trotzdem noch irgendwas Spektakuläres erzählt, woran ihr die Welt teilhaben lassen wollt? Ob wir was Spektakuläres erzählt haben oder erlebt haben? Ja, habe ich erzählt gesagt, es sollte erlebt heißen. Oh. Also wenn wir uns jetzt schon am Anfang des Podcasts versprechen, dann. Dann kann es nur lustig ein Versprechen, werden. Das wir halten können. Wow. Ja. Sven, komm schon. Sven. Konzentrier dich mal ein bisschen, ja? Ist ja eine ernste Angelegenheit. Sven, Tut mir leid, Christian. Weiß ich nicht. Habe ich irgendwas Spannendes erlebt? Ich glaube gar nicht. Es ist sogar was Trauriges in meinem Leben passiert. Was denn passiert? Mein Kater Toni ist gestern gestorben, nach 17 Jahren. Und ich bin ganz traurig, dass ich hatte einen Maine Coon-Kater, Anthony, Toni liebevoll genannt, und er war schon alt und hat auch nicht mehr gut gehört, aber jetzt haben mich gestern meine Eltern angerufen und haben mir erzählt, dass er gestorben ist. Aber er ist wohl im Schlaf gestorben, also, naja, aber es ist trotzdem irgendwie so, als würde man so ein Familienmitglied verlieren, ne? Also 18 Jahre ist halt, 18 ne? Jahre. Ich bin ja erst 16, also davon 18 Jahre war er an meiner Seite. Ist schon viel. Oh, naja. Es tut mir leid für dich. Ja, das ist lieb, aber es ist so. Wie heißt der andere nochmal, Chris? Calimero. Calimero, genau. Was, genau. Calimero ist so sein Halbbruder, der ist ein Jahr jünger und der, komm, jetzt sage ich's, der läuft jetzt immer durch die Wohnung und sucht Toni. Ja, aber generell ist in der Welt ist ja auch viel Tod passiert, leider, ne? Pierre Brice, James Last, Christopher Lee, nachdem ich benannt wurde tatsächlich. Mein Vater hat damals, weil er Christopher Lee als Schauspieler so großartig fand, hat er gesagt, mein Sohn muss Christopher heißen. Ja, viel passiert, ne? Ja, total. Also mich hat Pierre Brice tatsächlich ganz schön getroffen. Also jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit weinend durch die Wohnung gegangen bin, aber war natürlich so, schon wieder so ein Kindheitsheld halt, der gestorben ist. Weil für mich als ganz kleiner Junge war natürlich Winnetou eine ganz, ganz große Nummer. Und ich habe die Filme gesuchtet und geliebt. Und außer Teil 3, den ich bis heute nicht zu Ende gucken kann. Ich möchte das nicht sehen, erlebt. Und dabei wird es auch erstmal so bleiben. Krass. Ja, vor allem ist es halt so, dass wir im vergangenen Podcast in Folge 2 wirklich viel über ihn gesprochen haben. Und da auch alleine durch die Anzahl der Bravo-Ottos, die er gewonnen hat, gesehen hat, was für ein Idol der für viele Menschen war und wie groß er eigentlich war bis zu seinem Ende. Also ja, kein anderer hat so viele Bravo-Ottos gewonnen insgesamt. Ne? Eher als Einzelperson. Ja. Hoffentlich ist es kein schlechtes Omen, wenn wir über jemanden reden. Ja. Hm. Dusty Rhodes ist auch gestorben, falls das Wrestling interessierte. Gut. Okay. Aber gehen wir zu einem sympathischen, positiven Thema weiter über. Was hast du denn erlebt? Oder ihr, stimmt. Ich habe ja bisher alleine geredet. Wie immer. Ja, aber es ist dieser 5-Minuten-Monolog am Anfang, den du immer führen musst, damit wir uns ein bisschen entspannen können und dann halt wieder mit... Nee, das ist auch eine Verarbeitung, ne? Ja, und ich wollte sowieso fragen, seid ihr die ersten 5 Minuten, wenn ich meinen Monolog halte, am Mikrofon oder geht ihr dann schon raus aus dem Zimmer? Das ist super. Also ich koche dann manchmal nebenbei schnell was. Das funktioniert sehr gut. Sehr gut. Ja. Ich höre dir zu. Ich finde das... Man muss dir auch mal zuhören. Küsschen. Okay. Ich warte, bis der Podcast erscheint und höre es mir dann gespannt an. Ah, das ist super. Nee, bei mir, ja, das Highlight der Woche war natürlich, wenn ich das mal so sagen kann, der Podcast kommt raus, dann, keine Ahnung, und dann vor 3 Tagen, übermorgen waren wir schon im Kino und haben den neuen Jurassic Park geguckt. Was war das für eine Rechnung? Übermorgen, du meinst wahrscheinlich vorgestern. Ach ja, vorgestern, ja. Irgendwie so. Stimmt, der Podcast erscheint ja in der Vergangenheit. Mm-hmm. Sehr gut. Ja, das stimmt, ne? Das war ein Highlight, das stimmt, ja. Euch beiden Nasen mit eurem großen Popcorn-Tüten. Die Welt ist nicht untergegangen, obwohl wir uns alle gleichzeitig an einem Raum befunden haben. Aber waren wir denn alle gleichzeitig an einem Raum? Der eine kam früher, der andere später. Aber gekommen sind wir dann doch alle. Oh. Wie süß ihr das gesagt habt zusammen. Ja, schön. Ja. Ansonsten, habe etwas Neues erlebt und wir versuchen das einfach mal ohne sexuelle Anspielung hier über die Runden zu kriegen. Keine Chance. Bin gespannt. Keine Chance. Nee, ich glaub's auch, ne? Das geht nicht. Na, jedenfalls hat mein Nachbar Geburtstag gehabt und der hatte die Idee. Pornoparty, Alter. Und der hatte die Idee, ein Live-Escape-Game zu besuchen. Kennt ihr das? Ja. Nein. Das ist super. Ich fand das Was wirklich... Was ist das? Welches hast du denn nicht gemacht? Ich war bei Cat in the Box oder Back. Bestimmt Back. Cat in the Back, sage ich mal, heißt diese Gruppe. Und die haben bisher 2 Live-Escape-Games, die man da dort spielen kann. Und Live-Escape-Game, für alle, die es noch gar nicht kennen... Man wird in einer Gruppe, also da ist es 2 bis 4 Leute, wenn ich das richtig verstanden habe, in einen Raum gesperrt und hat 1 Stunde, um aus diesem Raum wieder rauszukommen und muss halt so Rätsel lösen, ein bisschen wie bei 3 Fragezeichen mäßig, muss Hinweise halt irgendwie Sachen suchen. Ich will jetzt nichts erzählen, weil wenn da jemand dann hingeht, dann wäre das natürlich sehr gespoilert und würde keinen Spaß mehr machen. Wow, also du bist tatsächlich in einem echten Raum und du... In einem echten Raum, deshalb live, genau. Und die Tür ist zu, du kommst wirklich nicht raus. Genau, da ist es so, man steht vor der Tür, es wird einem die Geschichte erzählt und dann wird einem gesagt, gut, ihr habt jetzt 60 Minuten, um aus diesem Raum hier wieder rauszukommen, um euch aus dieser Situation zu befreien. Dann geht man rein, die Tür hinter einem wird abgeschlossen und dann hat man halt 60 Minuten Zeit. Man hat einen Walkie-Talkie in der Hand, man kann also, wenn man nicht mehr weiterkommt, kann man auch fragen, ja, sag mal. Aber unser Ansporn war natürlich, komplett ohne Hilfe das Ding zu lösen. Und hat großen Spaß gemacht. Man kam sich wirklich vor wie halt die 3 Detektive. Ich fand das richtig, richtig super. Wir haben dann auch direkt den 2. auch noch gemacht. Und den 2. Raum, der war auch großartig. Also wirklich riesen Spaß. Und beim 2. waren wir natürlich wesentlich schneller, weil man schon ein bisschen mehr wusste, so, na, wie muss ich als Team gut zusammenarbeiten, worauf muss ich achten. Hat großen Spaß gemacht. Fand ich ganz toll. Kann ich nur empfehlen. Life Escape Game. Krass, klingt wirklich spannend. Aber bei mir ist, glaube ich, das Problem... ich habe ja Raumangst, also gemein bekannt unter Platzangst. Wenn jemand bei mir hinter mir die Tür abschließen würde, mich in den Raum sperren würde, egal mit wie vielen Leuten, egal wie hell der ist, und ich wüsste einfach in meinem Kopf, ich kann diesen Raum nicht jederzeit freiwillig verlassen, drehe ich ja durch. Ne, ist ganz schlimm. Echt? Aber naja, also da gibt's einen Notfallknopf Und wenn was ist, dann kommst du da auch sofort raus. Also kannst du jederzeit draufdrücken und die machen dir auf. Da sind auch Kameras drin, das heißt, die sehen genau, was du da tust. Okay. Und damit sie halt auch helfen können. Was passiert? Und das ist was passiert denn, wenn du nach 60 Minuten das Rätsel nicht gelöst hast? Bleibst du dann für immer in dem Raum? Ja, ah, cool. Da waren auch ganz schön viele, die da lagen. Aber mein Gott, schade, dass du das Rätsel geschafft. Ja, schade, wollte ich gerade sagen. Ist ja krass, dass du das nicht kennst. Wir haben das jetzt vor kurzem in der Gruppe auch gemacht und da waren wir. Klosterstraße, glaube ich. Am Alex ist das, ist ein großes. Und wir haben so ein Szenario, wir wollten erstmal, da gab es so ein Szenario, das heißt irgendwie Mad irgendwas, also dass man in einer Irrenanstalt, also man wacht irgendwie in einer Irrenanstalt auf, also in einer verlassenen Irrenanstalt nachts auf und man weiß nicht, wo man ist im Prinzip und dann muss man da aus dem Raum rauskommen und ein Verrückter jagt dich. So, das war das Szenario, was wir machen wollten, war aber leider ausgebucht und dann haben wir Hacker's Delight gemacht und da war es halt sehr technisch, so mit Binärcodes oder mit so einer kleinen Maske auf den Computer legen, etc., Sachen verkabeln. Also da waren richtig viele geile Rätsel und da hat man auch 66 Minuten für gebraucht und wir haben's, also da war es immer so, dass die Hilfe dann immer so ab und zu kam, guck doch da nochmal genauer oder sowas stand dann immer auf einem Bildschirm oder sowas. Und wir hatten dann schon so ein paar Hilfen gekriegt, und hatten es dann aber trotzdem geschafft, so in 62 Minuten oder so. Also es war dann am Ende, war es dann schon richtig spannend, so man musste richtig gut zusammenarbeiten, hat richtig Bock gemacht. Und wir haben dann halt für einen anderen Termin nochmal dieses gebucht mit der Irrenanstalt. Und in dem Ding gibt's auch eins, da gibt's so ein Prison Escape. Da kann man sogar zwei Gruppen gegeneinander machen, die genau den gleichen Raum haben und wer als erstes sozusagen das schafft, gleichzeitig gegeneinander. Ja. Also das ist cool. Auch krass. Krass, das klingt wirklich lustig. Das sollten wir mal irgendwie mal zusammen machen, weil ich weil ihr immer sagt, ja, ich war mit meiner Gruppe da und ich war mit meiner Gruppe da. Du hast keine Gruppe. Ja, ich glaube, das ist das Problem, warum ich es nicht gemacht habe, weil ich keine Gruppe habe. Oh, aber du hast doch uns. Aber vielleicht hören ja Leute zu, die sagen, hey, Christopher, ich habe auch keine Gruppe, dann schreibt mir einfach an christopher@endstationpodcast.de. Dann christopher@einsameherzen. -erotikchat.de. Ich will ja deine, also ich finde es ja gut, dass du so auf der Weise was akquirieren willst, aber du hast deine E-Mail-Adresse falsch gesagt. Das ist chris@endstationpodcast.de. Habe ich es nicht genauso gesagt? Nee, du hast Christopher gesagt. Habe ich wirklich Christopher gesagt? Ja. Ja, ja. Christopher. Oh, scheiße, Leute. Ich sehe gerade, ich nehme nicht auf. Ah. Was? Scheiße, das ist so lustig. Ich freue mich gerade so. Ich hab's ja im zweiten wirklich geglaubt. Ich habe echt eine Weile gebraucht, ne? Aber jetzt war ich vorbereitet. Ich freue mich. Danke, dass ihr mitgespielt habt. Ich freue mich so. Sehr, sehr gerne. Aber ich nehme wirklich. Bei mir ist die Begeisterung ungefähr auf dem Niveau von dem Witz von vorhin. Aber ich nehme wirklich nicht auf. Ja, wir schneiden deine Tonspur ja eh nie rein. So, das kann sein. Ich habe mir den finalen Podcast noch nie angehört, obwohl ich es schneide. Ihr merkt das nie. Merk ich nicht. Ich freue mich immer, dass denke immer, Mensch, deine Stimme ist so angenehm. Ja, na gut, okay, ich habe ihn gebracht. Beim vierten Mal werde ich ihn nicht bringen, es sei denn, ich kriege mindestens 40 E-Mails oder Facebook-Nachrichten, dass ich ihn wieder bringen sollte. Aber also es zählt nicht, wenn du dir selber Mails schreibst, Chris. Aber, okay. Toi, toi, toi. Dankeschön. Habt ihr noch was auf dem Herzen? Also eigentlich ist ja wieder viel gewesen, halt mit der Homepage wieder. Andreas hat da einige Feinheiten ja eingebaut in unsere kleine Homepage. Nicht so ran. Ja, vielen Dank dafür. Absolut. Natürlich. Man muss einfach mal auf unsere Profile klicken von den einzelnen Leuten, also Sven, Andi und der andere. Und dann haben wir da so einen kleinen Steckbrief ausgefüllt mit ganz coolen YouTube-Links. Ich habe mir alle angeguckt neulich und fand die lustig. Ja, total. Hat Andi sehr gut gemacht. Übrigens wollte ich euch fragen, Jungs, habt ihr eigentlich schon mitgekriegt, dass wir nach zwei Folgen alles haben? Wir haben wirklich alles. Wir haben sogar schon Hater. Ah ja. Echt? Du, da ich das aber so sehe, dass man Dunkelheit nicht mit Dunkelheit bekämpfen kann und Hass auch nicht mit Hass, möchte ich an dieser Stelle sagen, wir haben euch lieb. Vollkommen richtig. Und Young in the 80s ist ja auch echt super. Ja, aber die meine ich nicht. Plauschangriff? Nee, die anderen. Die drei Vogonen, Ringside, The Nerdist, Methodisch Inkorrekt, Moontalk, 90s Rewind, Smodcast, Samt und Sorgfältig? Sven, die anderen. Ach, die? Naja, aber die anderen waren halt zuerst da. So sieht's aus. Aber hey, wer weiß, vielleicht gehen wir einfach irgendwann mal zusammen Eis essen oder so. Das wäre super. Aber dann könnten wir uns jetzt ja eigentlich unserem eigentlichen Thema zuwenden. Auch uneigentlich könnten wir das machen. Eigentlich eine gute Idee. Ja. Was haben wir denn heute als Thema? Ja, Andreas, was ist denn das Thema? Das Thema ist Welcome to Jurassic Park. Ja, genau, wir sind im Jahr 1993 und Jurassic Park läuft in Amerika an und löst eine absolute Dino-Hysterie aus. Wie seid ihr denn das erste Mal auf Jurassic Park aufmerksam geworden? Ich war ja noch sehr jung, ich war 8 und glaube mir aber einbilden zu können, dass ich den Film im Autokino mit meinen Eltern gesehen habe. Oh, im Autokino? Ja, es ist so krass. Ne? Heutzutage würde man bei so einem großen Blockbuster niemals sagen, ey, ich gehe ins Autokino, weil da willst du dann irgendwie die coolsten Sounds haben, du willst ein cooles Bild haben, du, am besten IMAX noch oder so. Und wir waren wirklich bei uns in der Nähe, so in dem Ort, so 5 Minuten entfernt, gab's ein Autokino auf so einem Feld. Und da war jeden Freitag und Samstagabend Autokino halt. Jeden Abend wirklich nur ein Film und jeden Abend ein anderer Film. Und ich glaube, dass ich Jurassic Park tatsächlich damals mit meinen Eltern im Autokino gesehen habe. Und das war total was ganz Besonderes für mich. Also nicht Autokino, sondern Jurassic Park. Das war ja auch so der größte Hype, an den ich mich also wirklich zurückerinnern kann. Es war ja nicht nur der Film, sondern überall tauchten auf der Welt Dinos auf. Man hat Sticker getauscht mit Dinos drauf. Es gab Spielzeug, es gab Videospiele. Überall gab es Aufdrucke von Dinosauriern auf den Klamotten. Gab es nicht da noch auch diese Kinderserie, die Dinos? Ist doch wahrscheinlich auch dadurch irgendwie so groß geworden, oder? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann die angelaufen ist. Aber so ja, wahrscheinlich so Zeit, also das war so eine richtige Dino-Mania, so dass man sagt, so ja, wow, total. Jedes Kind fand auf einmal Dinos geil. Es gab Gummitierchen in Dino-Form und das war, also Jurassic Park war für mich ganz, also ganz, ganz krass. So auch das erste Mal, dass ich wirklich so Animationen in einem Film richtig geil fand. Also ich finde auch, wann kam der 93 raus? Also 22 Jahre später, das ist unfassbar, 22 Jahre später, finde ich, ist die Animation aus dem Film immer noch heutzutage aus meiner Sicht echt gut. Ja, man wusste aber auch schon damals, fand ich, als man in den Film gegangen ist, das ist jetzt was Historisches. Das ist jetzt nicht irgendwie ein 0815-Film, der vergessen wird, sondern das ist jetzt gerade ein großer Moment Kinogeschichte, als man da reingegangen ist. Und ich muss auch sagen, Chris, wenn man einen Film im Autokino gucken sollte, ey, dann ja Jurassic Park. Das ist ja Hammer. Das wäre geil gewesen, wenn er ihn in so einer Jurassic Park Theme M-Klasse geguckt hätte. Ja, hatten seine Eltern aber bestimmt für Chris gekauft. Ja, natürlich, ja. Bitte mit Nachtsichtgerät und allem Schnickschnack drunter dran und so. Aber ey, das war schon, also das, oder? Also fandet ihr nicht auch die Animation und das alles? Ich war da wirklich so beeindruckt. Ich war noch ein Kind, aber ich glaube, mich auch daran erinnern zu können, dass meine Eltern da saßen und dachten, die kannten halt die ganzen, heißen die DEFA, DDR-Märchenfilme? War das die DEFA? Ja. War das die DEFA? Ja. Und ne, wenn da ein Bär drin war, dann war halt ein Mann in einem Bärenkostüm und sah halt alles nicht so geil aus. Und das war wirklich was, wo man sagt, wow, du hast ja wirklich schon fast geglaubt, die laufen da wirklich rum, die Dinos. Ich fand das auch, als ich ihn nochmal geguckt habe, die Animation einfach so ganz großartig und liebevoll und beeindruckend. Und der T-Rex sah einfach nur geil aus. Und ist so ein ganz großes Stück Kindheit, finde ich, Jurassic Park, der erste Teil. Ja, total. Ich war damals 13, als er rausgekommen ist. Sag mal, und du hast den mehrfach im Kino geguckt? Nee, ich glaube einmal im Autokino. Ah. Okay, ja. Weil das ist so einer der ersten Filme, die ich mehrfach geguckt habe. Und zwar, ich war halt in Amerika im Sommer und da ist er gerade angelaufen. Und dann war überall im Fernsehen halt Werbung dafür, wie irre und das Spielzeug und Poster. Und die Amis sind halt wirklich total ausgerastet. Also in Deutschland war es ja fast nicht anders. Aber in Amerika war es nochmal irgendwie eine Nummer drüber. Und im September kam der dann ja erst in Deutschland in die Kinos. Und hier sind dann ja auch 9,5 Millionen Besucher in die Kinos gestürmt. Das muss man sich natürlich auch mal, das ist ja Wahnsinn. Und ich habe dann mir eine Karte geholt. Ich war eine Woche, bevor der angelaufen ist, bin ich über den Kudamm geschlendert und beim Royal Palast, den es damals noch gab, war ein riesen Jurassic Park Poster und dann bin ich da rein und habe gefragt, ob es denn noch Karten gibt und dann habe ich 2 Karten bekommen und habe mich riesig drauf gefreut. Fand den auch dann super natürlich beim ersten Gucken, so dass dann ein Freund von mir unbedingt reingehen wollte, ich nochmal mit dem ins Kino gegangen bin. Und dann nochmal 4 Wochen später kam noch ein Freund, der Geburtstag hatte und dann, ja, ich habe Geburtstag, wir gucken Jurassic Park an. Na gut, 3. Mal ins Kino. Habt ihr auch schon Filme mehrfach im Kino gesehen? The Dark Knight 7-mal. Krass, 7-mal, Alter. Krass, so ist krass. Ich bin was? Wirklich, ich habe ihn nicht verstanden. Ich musste den mehrmals gucken. Ich bin am ersten Abend bei The Dark Knight, also am Mittwoch, Donnerstag kam er raus, mit meinem, da war ich gerade in Seehausen bei meiner Familie und dann habe ich mein Papa dazu überredet, mit mir nach Wittenberge zu fahren, in so ein ganz kleines Kino und dann haben wir ihn da geguckt. Einen Tag später war ich wieder in Berlin, bin dann ins Sinister am Potsdamer Platz gegangen, habe ihn auf Englisch geguckt. Dann bin ich wieder nach Köln gefahren, weil ich da in Köln gewohnt habe und habe ihn dann tatsächlich in Köln noch 5-mal geguckt und immer mit anderen Menschen. Also letztendlich habe ich 7 Menschen gefunden, die mit mir da reingegangen sind. Krass. Ja. Und ich dachte schon, ich bin mit 3-mal. Verrückt. Das ist echt Wahnsinn. Ich habe Jurassic Park auch 2-mal im Kino gesehen. Einmal, also und als ich in Kontakt mit Jurassic Park getreten bin, habe ich sogar, also das war durch einen Trailer. Da gab es doch diesen Trailer, wo du dieses Wasserglas da gesehen hast aus dem ersten Teil, wie das so ein bisschen... Ist, glaube ich, eine der legendärsten Szenen, oder? Ja, also und dann hast du halt diese Schwingung gesehen, ne, vom Trampeln, vom T-Rex. Und dann dachte ich mir so, krass, Alter, was ist das, was geht hier ab? Weißt du, du sitzt irgendwie und guck mal, wer da spricht oder so. Und dann kommt auf der Trailer, ist dann für Jurassic Park, da denkst du, verdammter Scheißfilm, den ich hier gucke, ich will den sehen. und dann Jurassic Park geguckt, also wirklich, Donnerstag kam wahrscheinlich auch damals schon, donnerstags raus war und dann also wirklich am ersten Wochenende geguckt, im Adria übrigens, in Steglitz, also richtig Mini, also nicht Mini-Kino, das ist nicht Mini, aber es ist halt von der Ausstattung her Mini. Ja. Selbst für damalige Verhältnisse. Und den haben wir dann aber trotzdem dann nochmal geguckt. Ja, wir haben den nochmal geguckt und haben dann, das kann ich vielleicht ein bisschen später, wenn wir über den ersten Teil nochmal detailliert reden, kann ich da nochmal ein bisschen was zu erzählen. Aber den habe ich 2-mal geguckt. Aber sonst, dass ich einen Kinofilm 2-mal geguckt habe im Kino, eigentlich nicht. Also Jurassic Park ist jetzt der einzige, an den ich mich erinnere, wo ich sage, ach doch, Star Trek, der neue Star Trek, den habe ich auch 2-mal gesehen. Echt? Und Avengers. Den ersten Teil von Avengers. Aber, fandet ihr auch, ihr wart ja ein bisschen älter als ich, der war schon gruselig, oder? Also ich will jetzt, da reden wir wahrscheinlich nachher noch genau drüber, aber ich sage nur, Teil 1, Stichwort Toilettenszene. Also das ist so die krasseste, finde ich. Die fand ich so krass. Ich fand sie so krass. Also können wir ja gleich drüber reden, wenn wir detailliert darüber sprechen. Aber da, wow, als Kind war ich sehr schockiert. Aber es gab ja auch, habe ich eben schon gesagt, Videospiele zu den Filmen und zum ersten Film auch. Ich weiß, dass ich das Spiel auf dem Mega Drive hatte. Ah, Chris, da würde ich dich bitten, das würden wir am Ende einfach nochmal ansprechen. Videospiele. Ach so, willst du ein eigenes Thema draus machen? Ja, genau. Ah, okay. Würde ich gerne später nochmal drauf eingehen. Na gut. Ja, ich hatte das übrigens für ein Super Nintendo mal ausgeliehen. Und, gut, machen wir später. Ja, aber was ich noch sagen wollte, ich hatte das auf dem Mega Drive und... Auf Mega Drive war es richtig cool, geil, war. Ey, krass. Bestes Spiel ever. Aber ich weiß nicht, ob Sven, hast du nochmal Thema Videospiele am Ende oder so? Weil sonst erzähle ich jetzt über das Mega Drive-Spiel. Ja, klar, ich hatte es für Super NES. Ja, also ich weiß nicht, also wenn Sven ja sagt, er hat es nicht am Ende, dann lass uns doch jetzt über Videospiele reden. Ich frage mich, warum er es nicht reingemacht hat. Aber so Sven halt, keine Vorbereitung. Videospiele hat auch keiner von euch Pfeifen gespielt. Ja. Ihr kennt euch auch mit sowas ähnlich Habt ihr eigentlich aus. Damals, andere Frage, zu Videospielen gesagt? Für mich waren das immer komischerweise Computerspiele. Videospiele habe ich mir so in den letzten 2-3 Wochen erst angewöhnt. Für mich waren es immer Computerspiele. Also in meiner Jugend waren es dann Videospiele, beziehungsweise einfach Spiele oft, ja. Aber als ich ganz klein war, dann nannte man das übrigens Telespiele noch. Ja, aber genau, Telespiele hieß es auch. Telespiele ist aber nicht das, was du auf dem Fernsehen gespielt hast, sondern diese kleinen Dinger, dick. Echt, für mich waren das auch so kleine Handheld-Dinger. Im Otto-Katalog stand damals auch immer alles hinten im Inhaltsverzeichnis, hat man ja dann aufgeblättert, wenn der neue Otto-Katalog gekommen ist. Das war das Highlight, wenn neuer... Total. Welche neuen Spiele? Wirklich? Eingeblättert, geguckt und dann musste man nicht bei Videospielen, sondern Telespiele. Musste man immer raussuchen. Ach, guck an. Bis zu einem bestimmten Jahr. Und dann wieder zurückblättern. Das coolste Telespiel, was meine ganze Familie, also meine Eltern, meine Schwester und ich gesuchtet haben, war so ein kleines, es war eine gelbe Konsole, wie hieß denn das? Ein gelbes Telespiel-Ding. Telespiel. Genau. Und da musstest du Affen mit Hilfe von Schildkröten vom Baum von rechts nach links helfen. Also die sind rechts oder links vom Baum abgesprungen. Du konntest die Schildkröte von links nach rechts im Wasser steuern. Und die Affen mussten halt drauffallen und dann mussten sie zum nächsten Baum kommen. Also ganz simpel. Es ist nichts passiert, außer dass du die Schildkröte von links nach rechts steuern konntest. Und das haben wir gesuchtet und fanden das großartig. Also wie einfache Spiele uns doch damals glücklich gemacht haben. Das war krass. Ey, ein Kumpel von mir hatte Popeye und es war in Farbe, ne? Und immer wenn ich bei ihm war, wollte ich dieses Spiel spielen. Und ich dachte mir so, wie kann es sein, dass er es nicht den ganzen Tag spielt, wo er es doch hat, so? Wie kann es sein? Und ich konnte es immer nur ein paar Minuten spielen. Ja, Popeye auch eins meiner ersten Videospiele und Hammer. Also das habe ich echt auch gesuchtet, geliebt, großartig. Videospiele oder Telespiele? Ich meinte nicht Videospiele, ne? Wenn du bist Telespiel ist nicht das, das sind Handhelds, von denen ihr da redet. Ja, aber so hat man es ja damals noch nicht gesagt, Handhelds. Man hat aber auch nicht Telespiel dazu gehört. Man hat Telespiele gesagt. Telespiel. Nee, ich nicht. Na gut. Und jetzt kommt mein Lieblingsspruch. Let's agree to not agree. Oder sagt man let's agree to disagree. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man munkelt nur. In diesem Sinne kommen wir doch einfach zu unserem Thema und stürzen uns darauf wie ein Raptor. Jurassic Park Teil 1. 1993 rausgekommen. Und jetzt mehrstimmig. Oh Mann. Das fasst so gut wie Captain Future. Ja, das hat genauso gut funktioniert. Ja, 123 Minuten Laufzeit für einen Blockbuster natürlich damals ordentlich, inzwischen Standard. Einspielergebnis weltweit waren 1,6 Milliarden. Ja, ist krass, ne? Ist unglaublich. Krass, Platz 17 Flop. Der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Oh, in dem Zusammenhang muss ich ganz kurz was sagen. Ich habe nämlich auch die Zahlen gecheckt. Ich bin einfach mal so unfassbar überrascht gewesen, gestern, als ich es gesehen habe, dass Fast and Furious 7 weltweit auf Platz 4 ist. Es ist vor ihm ist nur noch Titanic, Avatar und Avengers 1. Fast and Furious 7 auf Platz 4. Du musst dir mal vorstellen, was es für geile Filme auf der Welt gibt. Und Fast and Furious 7 ist auf Platz 4. Also ich war schockiert. Oh, ja, aber es ist halt auch ist ja tragisch, auch der Film, wegen Paul Walker. Ja, ich denke mal, dass das... ich meine, die ganzen Filme vorher waren auch unfassbar erfolgreich, aber... krass. Hätte ich nie wirklich, wenn jemand gefragt hätte, sag mal die 10 erfolgreichsten Filme aller Zeiten, da wäre der also nicht mal in die Top 100, gut, in die Top 100 auch nicht, glaube ich, aber krass. Ja. Habt ihr gesehen Fast and the Furious 7? Nee. Ja. Ey, die geilste Stelle ist ja wohl, wo The Rock seinen Gipsarm durch Anspannen des Bizeps sprengt. Ja. Das war meine absolute Lieblingsstelle. Das klingt ja großartig. Da habe ich wirklich was verpasst, schade. Muss ich wohl noch mal ran. Aber Entschuldigung, ich habe vom Thema abgelenkt. Nein, fand ich super. 63 Millionen hat Jurassic Park übrigens nur gekostet. Achso, da fällt mir übrigens ein, als Chris gesagt hat, die 1,6 Milliarden haben ihn an was erinnert, dachte ich, er meint sein Kontostand. Ja, aber der ist ja erst so hochgeschossen, seitdem wir mit diesem Podcast so unglaublich erfolgreich sind und bisher mit jeder Ausgabe auf Platz 1 gelandet sind. Sind wir. Ja, also in unserer Kategorie. Ne, die erst war Film und Fernsehen und dann jetzt bei Hobbys und Spiele. Und welche nehmen wir als nächstes? Welche Kategorie? Ich weiß nicht, vielleicht Politik? Ja. Politik finde ich gut, ja. Ja, ist bestimmt auch recht einfach auf eins zu kommen. Sehr gut. Übrigens, habe gerade gecheckt, sind nicht 1,6 Milliarden Andi, sondern 1,7. Ja, ist wieder was. Aber es war ja auch ein bisschen Zeit vergangen, seitdem wir gesagt haben, du sollst mal den Kontostand checken. Also stimmt, war ja heute Morgen um 9. Genau. Und jetzt haben wir schon 12 Uhr. Regie führte Mr. Steven Spielberg, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Wow, ey, dass du Regisseur so perfekt gesagt hast, obwohl du sonst immer Probleme mit dem Wort hast. Regisseur, ja, ich Ja, ich kann das nicht aussprechen. Das ist auch natürlich ein bisschen problematisch als Regieassistent, wenn ich Regisseur sage. Deswegen hast du noch nie gefragt, ob du befördert wirst. Ich würde, eigentlich warte ich immer nur, dass... Aber das ist die eine Anbieter. Ja, ich würde gerne hier so einen Film machen. Ja, als was denn? Die Assistent. Da fällt mir übrigens das Interview von Roberto Blanco ein, der sagte, ich bin ein Brustfetischist. Oh ja. Ich dachte, du meinst, was ist München ohne die Wiesen? Das kenne ich gar nicht. Sehr schön. Ja, habt ihr einen Lieblingsfilm von Steven Spielberg? Mmh, boah, er ist natürlich, also ich glaube, wenn du irgendeinen Laien fragst, nennen Sie mal einen Regisseur, kommt Steven Spielberg, ne? Ja, muss ja einen Grund haben. Also ich glaube, der hat viele gute Filme gemacht. E.T. finde ich immer so, ist immer für mich traurig. Ja, der ist zu traurig. Oh ja, trage ich nicht. Also was ich einen richtig guten Film von ihm finde, ist Schindlers Liste, ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, den gucke ich mir an, damit ich richtig happy bin, aber es ist ein guter Film. Ja, nein, das ist, glaube ich, dann wirklich der falsche Film, ja. Aber ja. Also handwerklich und inhaltlich großartiger Film natürlich. Auch klar. mit das Schwarz-Weiß ist und sowas. Und dann also, das so Mädchen mit dem roten Kleid. Zum Beispiel, etc., ja, also den finde ich großartig. Den hat er ja parallel dann schon angefangen zu drehen, als er noch mit der Post von Jurassic Park beschäftigt war. Ah. Hm? Ja. Ja. Ansonsten basiert ja der Film auf einem Buch von Michael Crichton, der auch Sphere und Kongo und auch dann die Drehbücher von Emergency Room teilweise geschrieben hat am Anfang. Oh, Kongo ist auch ein guter Film. Amy, Mutter. Amy, Mutter. Oh, das ist so übel. Den wollte ich damals, wir wollten zu Judge Dredd ins Kino. Da bin ich mit Freunden an meinem Geburtstag ins Kino gegangen. Und wir wollten zu Judge Dredd und haben die Karten gekauft und auf einmal ging Kongo los. Die hatten draußen nämlich das hingeschrieben Kino, keine Ahnung, war im Zoopalast damals Kino 3 Kongo. Und dann haben wir nur gesagt, ja, für Kino 3 bitte, Jurassic Park meine ich, für Kino 3 hätten wir gerne 3 Karten bitte. Und die haben uns auch nicht gesagt, dass da halt Kongo hat. Gut, war jetzt auch nicht besser. Also waren beide halt wirklich richtig scheiß Filme, aber gut, ja, naja. Amy, Mutter, ich fand okay. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Deswegen Echt? Bin ich gerade so ruhig. Da gab's eine Gorilla-Mutter, die einen Handschuh hatte, der ihre Zeichensprache so in Sprachausgabe gemacht hat. Und dann hat sie immer das Zeichen gemacht, wenn sie irgendjemand bestützt hat. Und dann hat dieser Computer immer gesagt, Amy, Mutter. Und der Affe hat dann halt immer dieses Handzeichen für Amy, Mutter gemacht. Ah, okay. Und das zieht sich halt komplett durch. Mein Kongo-Highlight waren die Steine, die runtergefallen sind. Am Ende bricht so eine Ruine ein, wo diese Monsteraffen halt sind. Und diese Steine sind so eindeutig aus Pappmaché, weil die landen auf dem Boden und springen einfach nochmal so 2 Meter wieder hoch in die Luft ganz locker. Das ist ganz, ganz furchtbar. Das hat der gleiche Typ gemacht, der die Lava von Herr der Ringe gemacht hat. Ja. Dafür, dass wir Thema Jurassic Park haben, reden wir ganz schön viel über andere Filme, finde ich. Ja, so ist das halt bei uns. Das ja. Ja, wir haben Crichton halt keine übrigens lange Konzentrationsspanne. Nee, gar nicht. Hey, ein Vogel. Michael Crichton ist 2008 verstorben, jetzt auch im Jahr von 66 an im Alter von 66 Jahren an Kehlkopfkrebs. Ja. Hat denn jemand das Buch gelesen? Freunde der Sonne. Nein. Dickes Minus. Dickes Minus. Minus, minus. Ich habe ihn gesehen, ich wollte das Buch eigentlich lesen. Ich habe ihn gesehen, das Buch. Ja, ich hab den Buch gesehen. Den Buch gesehen, oh Gott. Ja. Und das Buch hieß ja Dino Park, als es damals erschienen ist in Deutschland, gar nicht Jurassic Park. Und das hat man dann erst eine Weile, nachdem der Film dann draußen war. Vorher war dann so ein Aufkleber drauf. Hier verfilmt als Jurassic Park, ganz groß dann immer. Naja, jedenfalls wollte ich dieses Buch eigentlich lesen, aber dann bin ich auf das... Kannst du abbrechen, das glaubt dir keiner, als ob du ein Buch lesen wollen würdest. Ich habe noch nie gehört, dass du ein Buch gelesen hast. Noch nie, nee, gar nicht. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie das geht. Okay, und weil ich aber so einen langen Arbeitsweg momentan hatte, weil ich ja gerade in Babelsberg aktiv war und immer eine Stunde mit meinem Fahrrad hingefahren bin oder hingefallen bin, wie man es auch nimmt, und deshalb habe ich mich dann entschieden, mir das Hörbuch runterzuladen davon. Mhm. Welches Jahr? Jetzt. Das war jetzt als Vorbereitung für den Podcast. Ich wollte wissen, wie das Buch ist, ob das hinhaut. Okay, und ich hab gedacht 1993. Nein. Nein, jetzt. Und wer hat dieses Hörbuch eingelesen? Oliver Rohrbeck. Oliver fucking Rohrbeck, ganz genau. Echt? Hey, es ist also entweder Oliver Rohrbeck hat einfach alles auf der Welt gemacht oder wir haben so einen Fetisch unbewusst für ihn. Hammer, oder? Ja. Ich fand das Buch auch wirklich sehr gut. Natürlich ist ein Vorteil von Büchern, dass man schneller Hintergrundinformationen zu den verschiedenen Charakteren bekommt und halt eine größere Backstory einfach schneller geliefert wird. Was die Charaktere teilweise wesentlich interessanter gemacht hat. Es gibt aber viel mehr wichtige Charaktere im Buch als im Film. Wodurch ich dann teilweise dann, weil ich ja echt schlecht mit Namensgedächtnis und so, wo ich dann doch manchmal ein bisschen durcheinander gekommen bin. Das Buch ist wesentlich brutaler und es gibt wirklich viele, viele Unterschiede. Und da, wenn wir dann auf den Film eingehen, werde ich da ab und zu dann auch noch was zu sagen. Ja. Krass. Hätte ich jetzt, die wollten es wahrscheinlich so für einen Film ein bisschen schöner machen, ne? Und ab 12. Ab 12. So viele konnten sie nicht töten. Also die Toilettenszene war schon das Limit, glaube ich. Ja, also das war eigentlich drüber, würde ich sagen. Aber kommen wir ja gleich dann auch noch zu. Jetzt, bevor wir endgültig in die Handlung springen, können wir noch mal einen Blick auf die Besetzung werfen, weil wenn man Steven Spielberg ruft und sagt, ich drehe den nächsten Mega-Blockbuster Jurassic Park, da kommen ja alle angerannt, denkt man. Aber sagen wir mal so, nicht jede Rolle war erste Wahl, die dann besetzt wurde. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, wer wen gespielt hat. Und ihr tippt doch einfach mal, wer denn eigentlich für die Rolle im Gespräch war. Oh, das ist schön. Das macht Spaß. Ich bin gespannt. Fangen wir doch an. Dr. Alan Grant, jetzt gespielt von Sam Neill, bekannt aus Event Horizon. Wer wurde dafür wohl angefragt? Harrison Ford. Richtig. Ernsthaft? Ja, wirklich. Wow, krass. Ich habe einfach an Indiana Jones gedacht. Und das sieht vom Outfit her aus wie Indiana Jones. Also kann es Harrison Ford nur sein. Ja, genau. Nee, der hat abgelehnt. Man weiß nicht warum, wollte auch nicht sagen. Hat er neulich in einem Interview nochmal bestätigt. Aber wäre das geil gewesen? Aber weißt du, der ärgert sich bestimmt. Hätte er mal gemacht, weil man von dem hört man ja gar nichts. Ja, nee, so eine ganz kleine Nullnummer. Ne? Da ist ja auch nichts mehr gekommen. Das war halt, wenn du eine Superrolle hast, dann ist halt danach schwer, was anderes anzunehmen. Ja, und deshalb jetzt jedes Mal, wenn ich jetzt Jurassic Park sehe, muss ich denken, ja, Sam Neill, da hätte ich echt lieber Harrison Ford gehabt. Ich hätte das richtig, richtig geil gefunden. War Sam Neill denn damals bekannt? Nee, ne? Also nicht Monster bekannt. Man hat ihn so gesehen, halt ne, ein paar Mal in Filmen irgendwas, aber jetzt nie so der Überbringer. Aber auch im Nachhinein denke ich nur, der hat doch nur Jurassic Park gemacht, oder? Event Horizon halt noch, aber so große Sachen, ja, irgendwie, ne? Und Jurassic Park 3. Ja, genau. Ja. Wollte nichts spoilern. Jetzt haben wir verraten, dass der nicht stirbt, ne? Mist. Naja, egal. Dann Dr. Ellie Sattler, gespielt von Laura Dern, die danach übrigens mit Jeff Goldblum 2 Jahre zusammen war. Gratulation. Hm. Ja, die Blonde, oder was? Genau. Ja, genau. Die sympathische blonde Frau. Wer wurde denn dafür? Da wurden sehr viele für angefragt. Kann man sagen, sie war nicht unbedingt erste Wahl. Da gibt's einige, die vorgefragt wurden. Kim Basinger. Nee. Pamela Anderson. Nein. Ach. Ich denke, eine, die auch deutsche Wurzeln hat zum Beispiel, wurde angefragt. Boah, 93 deutsche Wurzeln, Hollywood. Immer noch dick im Geschäft? Oscar gewonnen vor kurzem? Sandra Bullock. Genau. Sandra Bullock, ja. Dann Julianne Moore, die ja in Teil 2 mitspielt. 2, ja. Genau. Und Terry Hatcher wurde angefragt. Aus Desperate Housewives hier. Und aus Lois und Clark. Ja. Und Helen Hunt wurde angefragt. Oh, guck an. Ja, wer wäre euer Favorit gewesen? Nicht. Alle wollten nicht. Aber ey, krass, warum? Ich meine, also unabhängig davon, ob man jetzt sagt, naja, so Dino-Scheiß will ich nicht machen. Aber Steven Spielberg, also da hätte ich das Gefühl gehabt. Ja, natürlich. Ne? Yes, hello, this is Steven Spielberg. You wanna go to the Blockbuster with dinosaurs? Nee, kommt bestimmt was Besseres, lege ich erstmal auf. Ich dachte immer, bei jedem Schauspieler, wenn der anruft, Leute, ja, hello, hier ist Steven Spielberg, ja. Ja, hätte ich auch gedacht. Darum keine war ich Ahnung, echt vielleicht will er dir nur eine Waschmaschine verkaufen, aber du sagst ja. Ja, natürlich. Ich soll dein Heimvideo drehen, mache ich. Ja, also, naja. Ja, und Laura Dern, wie die gute Frau ja heißt, die es dann geworden ist, die war sich auch erst nicht ganz sicher, ob sie das machen will. Und wem haben wir es zu verdanken, dass diese wunderbare Darstellerin, die inzwischen wirklich noch einen Stern auf dem Walk of Fame hat, dass sie das angenommen hat? Nicolas Cage. Warum? Der hat ihr gesagt, mach, das musst du machen, das ist der Hammer und ja. Echt, waren die zusammen in der Zeit, oder? Die haben gerade einen Film gedreht, als die Anfrage kam, zusammen, glaube ich, wenn ich das gerade nicht durcheinander würfel. Aha, krass. Ja, also ich hätte, ich glaube, Nicolas Cage, den wir ja alle als Superman kennen. Ja. Ne? Ich kann mir auch keinen anderen vorstellen. Das ist immer das Erste. Ja, also meine Sandra Bullock wäre, glaube ich, für mich schon der Favorit gewesen. So, hätte ich cool gefunden. Naja. Ja, ich glaube, ich würde Sandra Bullock nicht so richtig abnehmen, dass sie so eine Wissenschaftlerin ist und schlau ist. Da hätte ich eher, glaube ich, Helen Hunt besser gefunden. Ach, aber Helen Hunt, die ist nun so, gut, die andere ist ja auch nicht sexy. Aber ich fand sie in Was Frauen Wollen Hammer. Also Helen Hunt jagt doch Tornados, oder? Ja. Ja. Ja. Und der Name passt auch, ne, zum Jagen von den Dinosauriern. Wieso, was hat Helen mit Jagen zu tun? Helen war die Göttin des Jagens. So war das, stimmt. Ja, dann Jeff Goldblum hat Ian Malcolm gespielt. Die Fliege. Ja, die Fliege in Independence Day. Auch, ey, ganz ehrlich, die Fliege ist auch einer, ich finde, einer der krassesten Filme, oder? Es, also ich fand den echt gut. Es ist auch, ja. Sogar das Original und auch jetzt das Remake natürlich. Aber auch das, mit ihm. Also super. Wie, als wenn er denn die Fliege ist und sein Essen voll spuckt. Und das ist so richtig krass, finde ich. Richtig krass, ja. Ja. Und auch noch schön diese ganzen Stop-Motion-Tricks und so. Ja, ganz also, krass, ja. Richtig geil. Ich habe nur das Original gesehen von Die Fliege, weil ich kenne ihn gar nicht mit Jeff Goldblum. Echt? Sehr gut. Also sehr, sehr wesentlich brutaler natürlich als das Original. Ja. Das Original ist natürlich jetzt vom filmischen Sichtpunkt eher etwas wertvoller. Ich hatte so krasse Albträume vom ersten, als ich dann gesagt habe, immer wenn Fliege kam, Alter, ich habe keinen Bock auf das. Ja klar, es ist total gruselig. So. Die Simpsons haben es ja dann auch aufgegriffen, ne? Ja. In der Halloween-Folge nehme ich an, war das. Ja, und was glaubt ihr denn, wer für die Rolle noch im Gespräch war? Allerdings hat man sich dann trotz Interesses von diesem Schauspieler für Jeff Goldblum entschieden. Nicolas Cage. Nein. Ist schwer, es ist wirklich sehr schwer. Der fing da auch gerade erst an, in Deutschland groß zu werden. Vorher bekannt bei Saturday Night Live. Boah, keine Ahnung. Jim Carrey. Jim Carrey? Ja. Oh, das hätte ich ja geil gefunden. Ne? Ich bin ja ganz großer Jim Carrey-Fan. Ach, krass. Echt? Ja, du nicht? Ey, ich find ihn auch richtig Hammer. Krass. Ey, Jim Carrey ist grandios. Und ich glaube, als ich angefangen habe mit Schauspielerei, in meinen ersten Interviews habe ich immer als Lieblingsschauspieler damals noch sogar Jim Carrey hingeschrieben und eingetragen, als ich noch jünger war. Ja. Ist ja krass. Hm? Doch, super. Oder verarsch mich jetzt? Nein. Ernsthaft, richtig. Krass. Jim Carrey, geliebt. Ace Ventura 1, Ace Ventura 2, grandios. Cable Guy. Truman Show. Dumm und Dümmer. Ja, das ist heute, glaube ich, einer der geilsten Filme aller Zeiten. Ich fand den, Jim Carrey ist ganz groß. Cable Guy und Die Maske sind so die beiden Filme, mit denen werde ich nicht warm. Ich fand auch den Mondmann schwierig. Ja, ist halt ein schwieriges Thema. Ja, ne? Genau. Aber er spielt halt echt, also das hätte man ja damals gar nicht gedacht, ne? Ace Ventura Typi hier. Ja. Und dann. Aber auch wie er Truman Show spielt oder The Number 23 ist, also super Typ, richtig gut. Ich glaube, der hat einen, also ich habe in letzter Zeit immer gelesen, ja, ein krasses Arschloch, so Depression und so. Aber er hat auch so eine Motivationsrede, bei einem College gehalten, bei einem Abschluss, auch lohnt sich zu gucken, ist richtig gut so, dass er sagt, hey, es ist cool. So, das Universum macht das schon alles und überweist mir Geld. Kommt es an Shia LaBeouf ran? Mit Just Do It? Ich habe ja nie gesehen, ich habe ja nur das Musikvideo von Shia LaBeouf gesehen. Hast du nicht angeguckt? Nee. Wenn du mal down bist, zieh dir Shia LaBeouf rein dann. Der hat so einen süßen Pferdeschwanz jetzt hier, so, ne? Ja. Keine Ahnung, was das soll, aber er hat ihn. Das ist stylisch. Das ist, er ist ein Samurai geworden. Ja. Kennt ihr von Jim Carrey, als er bei den MTV Movie Awards diese Auszeichnung, dass er dieses goldene Popcorn gewinnt? Und das ist auch irgendwie kurz danach gewesen. Dann ist er aufgestanden und der Kamera hinterhergelaufen wie der T-Rex, so die vor ihm lief. Und das macht er so gut. Das hat er auch. Der macht das super. In einem Film macht er auch so einen T-Rex nach. Ich glaube in Lemony Snippets, Snicket, Snippet. Der wurde den bösen Onkel oder so spielt. Der läuft ja auch rum wie so ein Dino. Und Jim Carrey ist grandios, finde ich. Ja, total. Und jetzt einen habe ich da hier noch, der noch interessant wäre, vielleicht drüber zu sprechen. John Hammond. Gespielt von Richard Attenborough, den man kennt aus Gesprengte Ketten, und danach hat er eigentlich nur noch Regie geführt, Gandhi und Chaplin, und das war sein erster Film seit 1979, inzwischen ja auch verstorben im letzten Jahr, im Alter von 91 Jahren. Was glaubt ihr denn, wer als erstes für diese Rolle angefragt wurde? Keiner, weil ich finde den perfekt. Ja. Oh, weiß ich auch nicht. Er war nicht die erste Wahl. Fällt mir jetzt nicht? Kein alter Darsteller in der Zeit ein, so. Sean Connery wäre es gewesen. Oh, passt, aber also natürlich, du hast natürlich die weißen Haare, den weißen Bart im Kopf. Und deswegen habe ich gedacht, naja, wer sieht denn optisch so ähnlich aus? Aber der alte Sean Connery ist schon ähnlich, ja, stimmt. Ja, aber dieses kleine, dicke, also so, ne, was der so hatte, ich finde es auch perfekt. Also ich finde es perfekt für Castle. Der passt. Ich finde auch so, der sieht optisch aus wie der perfekte Weihnachtsmann eigentlich. Ja, total, ne? Ja, so der nette Onkel, der eigentlich einem nichts Böses will. Ja, der keine diese Kosten Naivität, glaube ich, würde ein dünnerer Mensch gar nicht so rüberbringen. Ja, diese kindliche Begeisterung, die er halt für diesen Park ausstrahlt die ganze Zeit. Ich glaube auch nicht, dass Sean Connery, der hat dann übrigens abgelehnt, weil er mehr Geld wollte, und das wollte aber das Studio nicht mitmachen. Ich glaube, war schon eine gute Wahl, was ihr da. Ja, finde ich auch. Ne? Aber Sean Connery ist übrigens derjenige, der schon immer ein goldenes Händchen bewiesen hat. Ich meine, bei Liga der außergewöhnlichen Gentlemen hat er mitgespielt, aber andere Rollen hat er abgelehnt. Und da habe ich mal eine kleine Auflistung hier. Und zwar hat er den Morpheus in Matrix abgelehnt, weil er hat das Drehbuch nicht verstanden. Okay. Dann Wisst ihr denn, wer Morpheus spielen sollte? Wer die erste Wahl war? Entschuldigung, ich meine natürlich die Rolle von Keanu Reeves. Genau. Wer heißt der denn? Ach, Neo. Mein Gott. Genau. Ja, natürlich weiß ich das. Ich weiß es nicht. Wer denn? Will Smith. Genau, Will Smith sollte es machen. Und warum hat er das abgelehnt? Vielleicht hat er stattdessen angenommen. Weil er den größten Film seiner Karriere drehen wollte, Wild Wild West. Oh Mann, Alter. Bingo. Da muss doch Keanu Reeves Will Smith noch jedes Jahr Pralinen schicken für, oder? Ja, total. Also, unverständlich. Ja, aber da muss ich sagen, Keanu Reeves wird ja immer als ganz schlechter Schauspieler dargestellt. Hat jemand John Wick mit ihm gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Wirklich einer der Highlights der letzten Monate. Geiler Film, wirklich geiler Film. Geile Optik, geile Kampfszenen. Keanu Reeves macht das super. Also wirklich, habe ich sogar überlegt, ob ich mir die Blu-ray kaufe. Fand ich den. Oh, echt? Ja, schade. Nee, dann hol dir mal, dann kannst du sie mir leihen. Sehr gut. Finde ich super. Müsst ihr euch angucken. Wirklich, lohnt sich wirklich. Ja. Hat so das Potenzial, so eine Franchise zu werden, ne? War der denn erfolgreich? Ja, sehr. Ah, oh, okay. Ja, plan auch gerade den zweiten Teil. Ah, oh, okay. Verstehe. Direct to DVD. Ja, dann mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Oder Steven Seagal. Außerdem hat Sean Connery, um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, den Vater in Goldständer von Austin Powers abgelehnt. Der ja dann von Michael Caine gespielt wurde. Und auch großartig gespielt wurde. Auch ganz, ganz großartig, ja. Dann hat er den Dumbledore in Harry Potter abgelehnt. Oha. Ja, Wahnsinn. Und wer jetzt denkt, das kann ja nicht überboten werden, der denkt, also das ist ein Fehler, weil er hat auch den größten Fehlgriff aller Zeiten, der jemals in einem Casting vorgekommen ist, begangen. Und zwar sollte er Gandalf spielen. Oh, guck mal. Scheiße, wird nichts, hat kein Potenzial. Und ja. er hat das Drehbuch nicht verstanden, sagte er. Und das sagt er wirklich so? Ja, er hat er so sagt gesagt. Sagt er zu jedem Film, den er nicht angenommen hat, ich habe das Drehbuch nicht verstanden? Ja, ja. Vielleicht hat er das Buch falsch rumgehalten. Ja, und das Studio wollte ihn aber unbedingt und zuerst hatten sie ihm halt 10 Millionen pro Film geboten. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, pass auf, pro Film 10 Millionen und wenn die Reihe erfolgreich wird, bekommst du 15% der gesamten Einnahmen an der Herr der Ringe Trilogie. Ach du Scheiße. Ja, wow. Das wären 450 Millionen Dollar gewesen. Nein, das ist nicht dein reicht Ernst. Einfach nicht. Ja, ich weiß. Und er wurde darauf jetzt auch nochmal angesprochen und er hat dann im Interview gesagt, ich habe es nie verstanden, ich las das Buch, ich las das Drehbuch, ich sah den Film und ich verstehe es immer noch nicht. Ja, ist aber gut, dass es sagt. Ey, aber ganz ehrlich, ey, was würde ich dafür geben, so viele Griffe ins Klo gemacht zu haben und trotzdem so erfolgreich zu sein wie Sean Connery, ne? Das ist Wahnsinn, also, oder? Wie kann man denn so oft falsch liegen und dann trotzdem so eine Karriere haben? Ist unfassbar. Das ist Wahnsinn. Also, aber wirklich, das ist ja, also du musst es eigentlich immer nur warten, wenn er ein Drehbuch weggeworfen hat, schnell aus dem Müll nehmen und anrufen. Jetzt wird garantiert ein Hit. Ja, genau, ja. Ja. Er sollte ja auch bei Hand aufs Herz Ben spielen, habe ich gesehen. Ja, aber er hat das Drehbuch nicht verstanden. Ja, das war genau. Zu komplex. So weit, so gut. Also kommen wir jetzt endlich zum Inhalt dieses geilen Films. Und als erstes muss ich direkt sagen, wie übertrieben Hammer ist denn bitte die Anfangsmusik und die Schrift? Total. Also die Mucke ist krass. Kann man nicht anders sagen. So, also man kommt direkt in dieses Feeling rein. Vor allem, wenn man natürlich damals... In welches Feeling sollst du reinkommen? Keins, aber jetzt, wenn du es jetzt im Nachhinein dann immer wieder hörst, da kommst du sofort rein und das Theme, so dieses oder das Font ist Jurassic Park und ich glaube, du müsstest einen Buchstaben jetzt irgendwo mal hinschreiben, ja. So du würdest immer merken, so ja, das ist von Jurassic Park, so ja, ein Buchstaben, total. Ja, egal stimmt. Welches. Aber ist das nicht die perfekte Stelle, einfach die Melodie nochmal mehrstimmig zu singen? Nicht, dass dann GEMA kommt, ich sag's so. Oh, irgendwie singst du eine andere Stelle als wir, glaube ich. Nee, ich finde, er hat's gut gesungen. Ja, ich glaube, ich war an einer anderen Stelle. Für seine Fähigkeiten. Okay, dann fang doch mal an deiner Stelle. Ich steig ein. Nee. Doch, ich mache auch Beatbox dazu. 3, 2, 1. Nee, Beatbox finde ich super. Bum, bum, bum. Nee, aber ich bin auch froh, wenn ich jetzt langsam dieses Lied irgendwann aus dem Kopf kriege. Also wir arbeiten jetzt seit 3 Wochen da schon dran. Und ich habe seit 3 Wochen pfeife ich ununterbrochen diese Melodie. Und mir geht's selber schon richtig auf die Nerven. Ich finde das Lied richtig geil, aber ich kann es nicht mehr hören. Langsam mein Kopf platzt. Ich bin froh, wenn wir das jetzt... Pfeifst du privat? Ja, ich pfeife privat. Ja. Echt, ja? Und du kannst es echt nicht mehr hören. Das ist die perfekte Stelle, es nochmal zu singen. Tü, tü, tü, tü, tü, la, la, la, la, la, la, la. Sven kann das Lied nicht hören, es ist mir egal. Oh, das Freestyle war wunderschön. Das allerdings würde ich mir gerne, kann man das bei iTunes runterladen, Chris? Ja, unter Endstation Podcast. Oh, ich freue mich sehr. Bisschen mit vielleicht Autotune und dann passt es schon. Ja, genau, ein bisschen Beat runtergelegt und dann legst du es ans Ende der Folge, Chris. Wehe, das wird nicht dein neuer Klingelton. Als kleiner Gulli, für die Fans. Ja, Gulli passt ein ganz Gulli, gut ja, zu meinem Gesang. Wie kam denn dieser Versprecher zustande? Man weiß es nicht. Ja. Und vielleicht kann uns der liebe Andreas ja mal erzählen, worum es denn im ersten Teil von Jurassic Park überhaupt geht. Könnte ich, aber ich frage es, ob es wirklich nötig ist, weil ich glaube, Jurassic Park ist auch so ein Film, den hat, glaube ich, jeder gesehen. Also das glaube ich auch, nur einfach damit man wieder, ach ja, das stimmt ja, das war der Teil, wo... Ja. Ach so, das war der Teil, wo der T-Rex am Ende alle frisst. Nee, das war natürlich der Teil, wo, ja, es war alles ganz neu und das wurde ein Park eröffnet, wo das Hauptthema war dann halt so, ja, Dinosaurier, Prähistorik so ein bisschen, gehen ein paar Leute hin, dachten, da werden sie ein paar fossile Sachen sehen, ein paar wissenschaftliche Mitarbeiter etc. Und dann sind es auf einmal da echte Dinosaurier und das ist die Generalprobe vor der Eröffnung eines Parks, eines Dinosaurierparks, wo es dann wirklich tatsächlich echte Dinosaurier gibt und ganz faszinierend. Also so wie die Wissenschaftler in dem Film die Dinosaurier angucken, so gucken die Zuschauer auch die Dinosaurier an, weil sie ja diese Tour da mitmachen im Prinzip. Und da ist man wirklich mit offenem Mund und einfach großartig und da natürlich ist natürlich nicht alles Happy End bis Super Mario Land und so, sondern es ist so, dass dann natürlich was schief läuft, ein paar Leute gejagt werden, große Kämpfe mit dem T-Rex, den Velociraptoren, dass es dann noch so eine andere großen Dino gibt etc. Und am Ende ist halt die Hauptsache ist so, dass die Nahrungskette sozusagen vielleicht ein neues oberstes Mitglied hat. Ja, sehr schön. Aber wir gehen ja jetzt nochmal auf den Film ein, oder nicht? Ja, natürlich. Nee, das war's. Jetzt dann, was ist denn in Teil 2? Ja, also in Teil 2 ist es so, dass es also um eine Insel geht, wo so ein Park eröffnet wurde. Und ach so. Ja, aber halt direkt der Anfang ist natürlich auch ein Kracher gewesen einfach. Diese Lichter, die einen ununterbrochen in dem Film übrigens anblenden, was ein bisschen stresst irgendwann. Aber halt dieser Transporter, der den Raptor bringt. Und dann halt gleich das erste Mal, so ein bisschen wie bei der Weiße Hai, direkt am Anfang halt das Victim. Und das Monster wird aber noch nicht gezeigt, nur angedeutet. Und boah, ganz kurz, wenn ich irgendwann mal Rapper werde, nenne ich mich Raptor. Gibt's schon. Verdammt, okay. Weiter. Aber also nicht nur, wir haben jetzt schon über die Musik gesprochen, aber nicht nur die Musik, sondern auch diese Sounds in dem Film sind natürlich Bombe. Ja, das ist richtige Trademark-Sounds. Also den Roar vom T-Rex. Ja. Also komm, den kennt irgendwie jeder und der ist auch. Wobei ich irgendwann mal gesehen habe, wie sie den zusammengemischt haben mit irgendwie einem Löwen hier und da und so. Genau. Und, machen wir ihn doch einfach mal vor. 1, 2, 3. Miau. Also so, als ihr das zusammen gemacht habt, ja, das kam gut hin zusammen. Ja. Siehste? Wir ergänzen uns halt, Chris und ich. Ja. Eingespieltes Team. Ja. Ja. Weil damals natürlich ein ganz großes Highlight, dann wenn die Forscher mit Dr. Grant und Co. im Park ankommen und der Jeep hält und er entdeckt auf einmal den Dinosaurier, nimmt die Gläser ab von seinem Gesicht und schaut einfach übertrieben fasziniert halt auf diese Dinosaurier. Halt eine Szene, die irgendwie unvergessen ist. Aber ist es denn immer noch so, ein krasser Effekt, wie es damals war? Oder ist da, wie ist der gealtert? Ich habe ihn jetzt schon so oft gesehen. Es haut mich natürlich nicht mehr von den Socken, aber ich finde, der Film ist richtig gut gealtert. Jurassic Park 1 ist gut gealtert, oder? Ist ein fast schon so ein Evergreen, so ein modernes Märchen, auch wenn es zeitweise echt gruselig ist. Aber findet ihr nicht, dass das gut gealtert ist? Ich finde, wie ich ja vorhin am Anfang schon gesagt habe, finde die Animation heute noch grandios. Total. Also ich finde, ich muss ja sagen, dass ich, obwohl ich frage mich dann immer so, wie kann es sein, dass in dem ersten Jurassic Park von 1993 ich die Dinosaurier besser aussehen finde als zum Beispiel im zweiten oder dritten. So, ja, jetzt haben wir natürlich ganz klar, übermorgen ganz klar. Den oder gestern in zwei Tagen den vierten Teil gesehen. Und wie kannst du sagen, dass wir in zwei Tagen den vierten Teil gesehen haben, wenn wir jetzt heute über den vierten Teil sprechen? Das ist ja, ich weiß ja nicht, wann der Podcast rauskommt. Ja, aber dann ist vorgestern. So. Ja, Mann. So. Nee, auf, ja, aber wir müssen uns das offen halten. Deswegen will die Leute auch nicht verwirren. Keine genauen Zeitangaben. Ja, genau, nein, da arbeiten wir dran. Niemand verwirrt die Leute kein bisschen. Ja. Schön. Und ja, also, ja. Im vierten war es ja ein bisschen, ist mir ein Tick zu CGI so, aber... Stopp, lass uns noch nicht über den vierten reden. Ja, der kriegt ja, ein eigenes also, Ding. Gut, okay, dann muss ich aber sagen, so dass ich die Effekte von dem Teil sehr, sehr gut finde. Also ich finde selbst diese kleinen Puppen, die da zusammengebaut werden, so. Finde ich gut. Und Der T-Rex ist einfach übertriebener Hammer, wie der aussieht. Und ich war richtig so überrascht, geil. Als der Absolut. Kam, dass das noch, das, es sieht ja noch genauso geil aus, wie wirklich, also es könnte für mich wirklich, das ist ein, ja, das ist ein T-Rex. So sieht er aus. Das ist fast schon ein richtiges Leben. Das war ja immer so eine Mischung, ne, aus Puppe und CGI. Aber Wahnsinn, immer noch. Ich war total begeistert, dass ich es jetzt wieder gesehen habe. Das gibt's doch nicht, dass es so gut noch aussieht. Finde ich auch, absolut. Also wir reden ja noch über 2 und 3, aber wenn wir jetzt den vierten weglassen, ist die Animation, die Darstellung der Dinos von Teil 1 definitiv mit Abstand die beste. Ja, ne? Mit okay, Abstand. Aber zeitlich ist der ja vor den anderen. Ja, ganz klar. Also es ist zum Beispiel so, dass Teil 3 ganz kurz 2001 erschienen ist. Also 8 Jahre nach dem ersten Teil und die Effekte sind viel schlechter als aus dem ersten Teil. Was also, aber auch, um da den Programmierern ein bisschen vielleicht gut zuzureden und den Grafikern, das viel spielt bei Nacht. Die unseren Podcast hören. Viel spielt bei Nacht im ersten Teil, die meisten T-Rex-Szenen und sowas. Und im Dunkeln ist das Ganze ja, darum haben sie es ja auch im zweiten Teil so übertrieben mit Dunkelheit, ist es im Dunkeln ist es natürlich viel einfacher umzusetzen als am helllichten Tag. Und der dritte Teil hat ja auch viele Szenen, die tagsüber spielen. Und ich glaube, da kommt dann natürlich auch, und also ja, an sich sieht es schon schlecht aus. Wahrscheinlich auch Zeitdruck. Ich nehme doch mal an, dass in den ersten Teil viel mehr Zeit und ja, Aufwand investiert wurde als in 2 und 3, wenn man sagt, hey, das ist eine Franchise, die Leute wollen es jetzt in regelmäßigen Abständen sehen, wir müssen es schnell machen. Ja. Gehe ich von aus, doch. Ne? Ist ja meistens so. Das kann durchaus sein, ne? Wir haben den Termin, muss eingehalten werden. Genau. Ja, also das Buch fängt übrigens auch direkt anders an. Und da ist es nicht dieser Angriff, den man sieht, sondern da ist man in einem Krankenhaus und da wird der eingeliefert. Und es wird halt gesagt, ja, war ein Baggerunfall. Und die Ärzte glaubt das nicht. Und als nächstes... Ja, wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Das sind wieder. Das ist Bodo mit dem Bagger und er baggert genau mein noch. Ding. Bagger. Ja, da war ich mal, als ich, wann war das? So 7 Jahre alt war oder so, waren wir in einem Restaurant und da stand eine Jukebox. Und da gab's dieses Lied. Und dann habe ich von meiner Mutter 2 Mark bekommen, habe die reingeworfen, habe immer nur dieses Lied gespielt und die im Restaurant waren alle übertrieben angekotzt, weil es keiner mehr hören konnte. Ja, sehr geil. Du, Bagger ist aber auch so ein geiles deutsches Wort. Bagger. Ist Bagger eigentlich eine Abkürzung für ein langes Wort? Ja, für Baggeratauer. Oh. Siehst du, der Chris weiß einfach alles. Ich bin so schlau. Oh, wunderschön. Mutti sagt, ich bin die Schlauste. Im Buch geht's weiter danach mit dem Anfang vom zweiten Teil quasi. Dieses Mädchen, das von den kleinen Kompis angegriffen wird. Ach, da, wo sie den Nippel durch die Lasche dreht. Das ist auch ein geiles Lied. Ja, das habe ich neulich erst wieder bei YouTube gehört. Das ist so gut. Nächster Podcast, Mike Krüger Podcast. Ja, ja, unbedingt. Lass uns bitte weitermachen, mein Gott, Walter. Der war, genau, der war mal in Seehausen, da wo ich herkomme, in der Wischelandhalle und hat da eine Show gemacht. Vor 20.000 Leuten bestimmt. Ja, 4 Milliarden waren es, glaube ich. Ich fand den lustig, fand den super. Der hat dann auch Schlagzeug gespielt. Ich fand den immer gespielt, super, ja, so. Total. Super, super, absolut, ja. Also auch Held der Jugend. Ich hätte gedacht, absolut. Der wäre beim Zeltfest gewesen, Christopher. Nee, aber da ist, kennt noch einer ATB? Den DJ, kennt ihr, 9 p.m. Till I Come und so, ey, war ganz groß, der hat, glaube ich, Trance und Techno in Deutschland groß gemacht. Jedenfalls, der war auf dem Zeltfest in Ahrensee. ATB, da liest man heute was? Ja noch viel drüber bei Wikipedia, großen Bericht. Ja. Seitdem hat man auch nicht mehr viel von ihm gehört, komischerweise, ich weiß gar nicht warum. Der ist da immer noch in Seehausen, hat ihm so gut gefallen, ist er da geblieben. Ahrensee, habe ich gesagt. Oh ja, aber dann ist er durch Seehausen gefahren und... Ja. Man weiß es nicht. Und aus Seehausen kommen nur die wenigsten raus. Oh je. Ja, das stimmt. Nur du hast es geschafft. Ja. Und andere. Naja. Und andere. Aber, ja. Ja. Ja. Die Kompis sind im Buch übrigens giftig. Das heißt, die, wenn die jemand beißen, dann werden die auf einmal ganz ruhig und entspannt und ausgeglichen. Die Kompis oder der Mensch? Der Mensch. Der Gebissene, das Opfer. Was sind denn die Kompis? Diese kleinen Viecher, die da immer angehüpft kommen im zweiten Teil am Anfang bei dem Mädel. Ach so. Diese kleinen Kompis. Ah, ja. Ja, genau. Ja, klar. Ja. Ja. Sage ich nachher auch noch was zu. Ah, ja, ich bin wenn klar. Wir über Teil 2 sprechen. Ja. Und als dann das erste Mal die Dinosaurier gesehen werden und dann halt von dem Attenborough das legendäre Welcome to Jurassic Park kommt, ist natürlich immer noch mega Gänsehautmoment. Ja. Absolut. Total. Auch das Tor, wo sie durchfahren, dieses Holztor mit dem Logo drüber. Du, alleine das Logo war, ist im Prinzip so wie das McDonald's-Zeichen oder sowas, kennt jeder, weiß jeder, was mit anzufangen. Das ist so ein ganz, ganz besonderes Logo, komischerweise gewesen. Ja, ne? Total, richtig, vollkommen. Das ist ja auch überall im Film, sieht man es ja auch, ne? Ja. Da hat sich da auch unser Logo eingereiht. Von der Station Podcast jetzt, so wenn man das sieht. Ja, ist ja 1:1 das Gleiche. Fast. Ja, du musst auch immer alles abkupfern, Chris. Entschuldigung. Ekelhaft. Ansonsten, was kann ich noch? Ach so, ja, im Buch gibt's noch einen Unterschied übrigens. Und zwar die Kinder, da ist der Junge älter im Buch. Und das Mädchen ist halt die kleine Nervenbande. Aber Steven Spielberg... Nervenbande? Ja, war ein komisches Wort, ne? Ist ein Wort. Nervenbande, ja. Also ich weiß, dass hinzu muss man fügen ein Wort ist, was so im Duden steht, aber Nervenbande weiß ich nicht. Doch, Nervenbande, ja. Naja. Nervenbündel. Also sie nervt einfach tierisch und geht einem auf den Sack. Ja, oh. Mann, so, das so, verstehe ich. Ne, da sprechen wir mal hier Fische bei die Butter. Fische bei die Butter gesagt. Naja, jedenfalls hat Steven Spielberg sich aber gewünscht, dass dieser Junge den spielt und deshalb musste der Junge der Kleinere werden. Mit dem wollte er eigentlich schon bei Hook zusammenarbeiten, aber dafür war er ihm dann doch zu jung und deshalb hat er ihn dann einfach mit zu Jurassic Park genommen. Was natürlich dann auch irgendwie ein Gewinn für den Jungen war. Ja. Weiß man etwas über den Jungen? Also über seine Karriere danach? Ja, der hat bei dieser, also der ist immer noch aktiv und hat bei... Wie hieß die denn? Pacific irgendwas? Diese Band of Brothers Nachfolger von Steven Spielberg. Da hat er auch eine große Rolle gespielt. Ach, also fährt Steven Spielberg wirklich auf ihn ab? Ja, genau. Also krass. Und nicht zu vergessen, der große Auftritt in Teil 2. Der ist in Teil 2 drin? Ja. Quatsch. Genauso wie die Schwester. Nein, wo denn? Ach doch, da am Anfang, ja, wo sie da gehen und der stirbt, der Dicke. Wer stirbt Keine denn? Ahnung. Wer stirbt Weiß denn? Ich nicht. Hä? Na klar, am Anfang geht doch der Jeff Goldblum geht die doch besuchen und da ist doch dieser dumme Neffe da, der sozusagen dann die Engine übernehmen will und so. Ja. Und da sind die Kinder doch und begrüßen den doch dann. Genau. Da kommen sie die Treppe runter und umarmen ihn. Ja. Wow, keine Ahnung. Okay, ja. Schön. Ja, aber vielleicht sah das im Park ja auch so schön aus, weil Hammond ja keine Kosten und Mühen gescheut hat, was er gefühlt 1000 Mal im Film sagt. Ja. Ich glaube, nachgelesen zu haben, dass es letztendlich wirklich nur 5-mal ist, aber 5-mal in 1:1 den gleichen Wortlauten. Ja, also ich habe es auch mitgezählt, weil es mir so auf die Nerven gegangen ist. Ich bin auch bei auf 5 gekommen, dachte aber, vielleicht ist mir doch einer durchgerutscht. Nee, sollen wohl 5 sein. Aber ich find's immer total knuddelig, wie er das so sagt. Ja, er sagt es halt so voller Liebe. Also er findet es ja wirklich geil, was er da macht. Ja. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber ich muss ganz kurz auf Teil 4 eingehen. Dieser Satz wird in Teil 4 auch aufgegriffen, wo ich mich sehr gefreut habe, dass er fällt. Ja, total. Habt ihr das mitgekriegt? Oder? Ja, natürlich habe ich das mitgekriegt. Ja, sehr gut. Ich habe den Film ja schon zweimal gesehen. Das stimmt. Da muss man den Zuhörern erklären, der feine Herr Gruno war nämlich auf der Pressevorstellung für Jurassic Park, ja. Weil er einfach ja so the most fucking famous person in the world ist und hat sich dann aber herabgelassen, mit uns, dem Fußvolk, den Film nochmal zu gucken. Punkt. Das war mir auch unangenehm, aber da ich links und rechts einen Platz frei hatte neben mir, ja. Was mir grundsätzlich im Kino immer passiert, ich weiß auch nicht warum, auch wenn ich mit Freunden hingehe, naja, aber deshalb war das für mich jedenfalls okay. Nein, also ich habe von Universal ein Presseticket bekommen, für die Pressevorführung ein Ticket, und ja, vielen Dank dafür und ja, an meinem Urteil lieber ändert, Herr Universal. Ja, der Mr. Universal, ich hab in Hollywood angerufen und da hat Hollywood gesagt, kannst du hingehen. Solange der Cohn und der Volta nicht kommen. Ja, wir haben leider nur ein Ticket bekommen. Muss man ja sagen. Ja, leider nur eins. Skandal. Im Sperrgewürz. Wahrscheinlich dachten sie halt, dass es eh nur von zwei Leuten moderiert wird, weil die Stimme von Chris und mir ja einfach so gleich ist, dass sich immer anhört, als ob Chris die ganze Zeit redet, wenn ich rede. Das höre ich tatsächlich ganz oft. Ja. Also wirklich, ich höre es tatsächlich. Total. Ja, sagen mir auch einige. Deswegen werde ich ab jetzt nur noch so reden. Ist auf jeden Fall tiefer als sonst. Ja, dann mal los, erzähl doch weiter. Chris. Wunderschön. Ansonsten würde ich sagen, weiter ging es dann ja mit dieser wundervollen Vorführung im Kino im Film bei Jurassic Park, wo Mr. DNA dann... Das ist so lustig, weil das ist im vierten Teil auch wieder drin. Da habe ich mich auch gefreut. Oh, das finde ich übrigens fast so anstrengend, wie wenn man mit Akzenten oder Dialekten spricht. Was? Die Tonhöhe. Bitche Platsche, Tröpfel. Oh. Ja. Mr. DNA finde ich sehr cool. Könnten wir als Co-Moderatoren vielleicht ja mal eine Frage für die Zukunft, ne? Ja. Aber was ich bei dieser Szene im Kinosaal bis heute nicht verstanden habe, wollte der Hammond tatsächlich bei jeder Vorführung in diesem Kinosaal dastehen, weil er kommuniziert ja mit dem anderen Hammond. Und er hätte also theoretisch da immer stehen müssen sich in den Finger pieken müssen oder also lassen von dem und also das was haben sie sich denn dabei gedacht? Ja, ich habe das so abgetan, als wäre das nur für die Sponsoren so ein Sponsorenfilm. Genau, so um die Leute das erste Mal so zu kriegen, aber grundsätzlich gute Frage. Ja, das ist ja zum Beispiel auch so eine Szene, die ist nur im ersten Teil im Prinzip. Aber die gehört irgendwie auch dazu, weil die müssen irgendwie erklären, wie kann es sein, sie versuchen es ja realistisch zu verkaufen, dass man Dinosaurier wiederherstellen kann. Und da so, ja, mit dem Harz. Mücken. Ja. Harz 4. Mit dem Harz, dass man das so, das war du, im Prinzip plausible Erklärung für ein unrealistisches Szenario. Wollte ich gerade sagen, ich war zwar jung und dumm, heute bin ich alt und dumm, aber ich habe das so für plausibel so hingenommen, so okay, kann ich mit der Story so leben, dass das so funktioniert. Ja, auf jeden Fall besser als Zeitreisen. Ja. Also das fand ich vollkommen legitim, dass sie sich das so einfallen lassen haben. Genau, ja. Manchmal braucht man auch gar nicht viele Worte, ne? Einfach so, ja, das ist halt da, wir haben das Blut da rausgefunden und dann haben wir das noch mit anderen verfeinert und dann war's fertig. Ja, genau. Gut, okay, das klingt super. Ja. Nimm endlich mein Geld. So, und da du dich ja so ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt hast, ist es denn möglich? Ist es realistisch? Nein. Sven, was ist denn deine These dazu? Nein, ist es nicht, wenn man auf die Profis in diesem Bereich hört. Und zwar ist das Problem, du wirst nie genug Blutmengen irgendwo weltweit finden, um daraus wirklich noch was zu machen. Also es ist ja dann auch schon halt einfach mal kein richtiges Blut mehr, was da gefunden wird und so Mini-Restchen, daraus kannst du nichts klonen. Aber habe ich neulich nicht erst gelesen, dass sie einen Mammut wiederherstellen wollen? Vielleicht haben sie einen Mammut im Eis gefunden. Hm. Aber man weißt weiß du nicht. Nein, na gut. Sven weiß es nicht. Schlecht vorbereitet. Verdammt. Was machst du eigentlich? Und so von den Darstellern an sich, wie fandet ihr so die Rollen, so Dr. Grant zum Beispiel? Ich sag's mal, also allgemein was dazu, ich fand die, Also ich habe die damals alle so akzeptiert, klar, ey, mit 8 Jahren, da denkst du ja auch nicht, das wäre aber cooler, wenn das ein anderer gespielt hätte. Wenn ich ihn jetzt aber immer so sehe, denke ich mir, ja, sind jetzt, weiß ich nicht, ob ich mir das, also sind jetzt so die Protagonisten nicht so die liebenswürdigsten Charaktere, so wo ich sage, oh, euch möchte ich eigentlich jetzt in jedem Film sehen. Ja. Jeff Goldblum hat immer was sehr, sehr komisches, arrogantes, überhebliches. Das ist natürlich auch so seine Rolle. Und die Frau fand ich jetzt auch nicht so mega sympathisch auf den ersten Blick. Ich finde, die Frau ist eine der schlimmsten Figuren, die jemals in einem Film vorgekommen sind. So weit gehst du, ja. Ja, ich finde die ganz furchtbar. Was die da schauspielerisch bietet, ist ein Offenbarungseid. Ich find's wirklich richtig armselig, wenn sie da mit Hammond am Tisch sitzt und mit ihm redet. Ich nehme ihr kein Wort ab, was sie sagt. Aber hast du es denn mal auf Englisch gesehen? Ja. Ah, okay. Also siehst du trotzdem so, ja? Ja, ich finde es auf Deutsch komischerweise noch schlechter. Da muss ich dir auch recht geben. Aber halt auch dann allein diese Szene, und da kannst du ja auch bei der Synchro wenig falsch machen, wenn sie aus dem Bunker kommt, nachdem sie den Strom wieder eingeschaltet hat und Grant sieht und auf ihn zurennt. Und so humpelt, so, lauf! Und das Bein so hinterherzieht. Und also, das ist einfach Affentheater, was die da spielt, und hat nichts mit Schauspielerei zu tun. Ich finde das wirklich krass. Das finde ich katastrophal. Das hat mich schon als Kind geärgert. Also, da war ich 13. Und echt? Das fand ich damals schon wirklich, dass ich die ganze Zeit dachte, was ist das denn? Krass. Ja. Vielleicht hat Steven an dem Tag frei. Naja, also eigentlich nur kreischen, das kennt man eigentlich nur von Temple of Doom, ja, von der weiblichen Hauptdarstellerin, so, dass die ja auch nicht so sympathisch ist. Aber sie fand ich unerträglich im Film und war dann auch glücklich, dass sie ja dann Gott sei Dank nicht mehr bei ist danach dann. Bis auf in den dritten Teil, da taucht sie wieder auf. Ja, allerdings. Einer ist da drin, den man wahrscheinlich so auf der großen, nee, war gelogen, wahrscheinlich war Pulp Fiction vorher, ne? Aber Samuel L. Jackson. Nee, Pulp Fiction war nachher. War nachher? Ich wusste es, ich kann es, wann war denn? So in dem Dreh? Pulp Fiction Ende 90er. Ende 90er, ja. Ach, okay. Ich dachte so im gleichen Zuge so fast schon. Aber Samuel L. Jackson ist drin, ne? Ja, der ist damals auch, ne? Also halt wirklich noch nicht so übertrieben groß. Also total unter... Also der war kein Begriff damals für mich. Ja. Du hast das nicht gesagt. Newman. Ja. Ich finde, sag mal, woher kannte man den Dicken eigentlich? Den aus, kannte man irgendwo. Ja, aus Seinfeld. Das ist Seinfeld, siehst du, genau. Ja, genau, Seinfeld. Ja. Beste Rolle im Film. Ja, absolut, Hammer. Absolut. Dodgson! Wir haben hier Dodgson! Schau mal, der mit der Sonnenbrille sitzt und sich verstecken sich will. Genau. Der Typ ist Hammer, ne? Und das Geile ist ja auch, wo Samuel L. Jackson ist ja sozusagen so der sein Co-Arbeiter oder ein bisschen was für das andere, wo dann dieses AAA kommt, ne? Dann sagt er, die Reaktion ist so, ich hasse diesen Hacker-Mist. Ja. Was ist los? So, ja, das Passwort falsch eingegeben. Was ist das für eine Hackerei? Also, aber er schreit er nicht zum Computer auch hin, als er sagt, wie ist das Passwort? Bitte! Ja. So, Sprachsteuerung schon damals. Ist also ja, wirklich, krass. Also, aber Newman, aber, nennen wir ihn jetzt einfach mal liebevoll, hat auch Needry nach der... Film. Wie heißt er? Needry. Ah, okay. Kann ich nicht aussprechen den Namen, deswegen sage ich ihn nicht. Dennis. Also nach der Toilettenszene mit dem T-Rex eigentlich den krassesten Tod in dem Film, finde ich. Ja, der muss leiden, ja. Wirklich, ich wollte es unbedingt ansprechen, weil ich finde es übertrieben fies, ey, wie er das in die Augen so kriegt und dann noch krass dagegen die Tür knallt. Ey. Ja, und das Auto wackelt und dieses Vieh ist auch so gruselig, finde ich, ne? Es guckt einen da so an und dann sagt er, na, mein Kleiner, na. Und dann kriegt er auf einmal diese Fächer hinterm Ohr und und Spuck, also krass gruselig finde ich das. Ja, total. Also richtig. Im Buch kommt er nicht mehr ins Auto, da greift es ihn auch am Auto an, aber er schafft es nicht mehr ins Auto und es wird halt natürlich wesentlich bildlicher beschrieben. Also er ist halt blind und versucht mit seinen Armen den Angriff abzuwehren. Er weiß nur, dass er von irgendwo kommt, er hört Geräusche und versucht mit seinen Armen und das nächste, was er spürt, ist eine Kralle, die seinen Bauch aufstützt und seine Gedärme fallen auf den Boden. Wow, krass. Ja. Du, es ist eine, ich fand es im Kino grauenvoll. Lass uns kurz auch in dem Zusammenhang, wenn das für euch okay ist, über die Toilettenszene reden. Jetzt haben wir die schon so oft angesprochen. Was ist eigentlich seine Rolle? Anwalt. Aha, ich dachte, es wäre einer, der soll überprüfen, ob alles cool ist, genau, ne, in dem Park. Ja, genau. Ist Anwalt, der halt die Sponsoren vertritt. Und sitzt halt mit den beiden Kindern im im Auto, wo dann der Strom abgestellt wird, ne? Also beziehungsweise aussetzt. In dem Auto passiert ja dann auch diese ganz große Szene mit den beiden Wasserbechern. Legendär. Wo der also wirklich legendär. Das ist ein Bild, ne? Und auch wirklich sehr gute Bildsprache. Du hörst so leicht so bumm, bumm und denkst, hä, okay, die Kinder reagieren ja auch und sagen, hörst du das? Und was ist das so? Und ist aber alles halb so schlimm. Und dann sehen die auf einmal die Wellen im Wasserbecher, weil sich die Erde so bewegt, so bebt. Ja. Und ganz, ganz geile Bildsprache. Und er lässt halt die Kinder, wie man es so als Erwachsener macht, alleine im Auto, rennt raus, will sich retten, sieht ein Toilettenhäuschen, rennt auf dieses Toilettenhäuschen, weil man denkt, naja, klar, so auf dem Klo wirst du ja normalerweise nicht gestört, ne? Und dann beißt ihn dieser Dino von der Toilette runter und zerreißt ihn doch auch noch. Der Unterkörper fliegt doch weg, oder? Er beißt ihn ab, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Er beißt ihn ab. Also er beißt rein und schüttelt ihn auf jeden Fall, wie irre. Genau, und dann bricht dieser Mensch auseinander. Und ey, das war so krass damals im Kino. Ich finde das heute noch so eine ganz krasse Szene. Er sitzt da auf dem Klo, zittert, guckt ihn an. Der T-Rex guckt ihn an, macht seinen Kopf ein bisschen schräg. Ramm! Wow. Genau, er beißt halt nicht sofort zu, sondern er guckt ihn auch so an und du denkst so, frisst er ihn jetzt wirklich? Und dann bam. Bam. Und ein Schockmoment. Ich finde nur dieses Geräusch, also schlecht. Das ist das einzig schlechte Geräusch im ganzen Film für mich. Weil man, also für mich klingt es eindeutig nach einem Hund, der an irgendwas anderem rumzieht. So, macht. Das klingt für mich nicht wie der Dino, der das ist das Einzige, wo ich jedes Mal denke, muss nicht sein. Das ist aber Meckern auf hohem Niveau. Ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Genau, habe ich so gar nicht, auch so, ist mir nie negativ aufgefallen. Aber jedes Mal ein bisschen rausgerissen. Aber die Szene war ja auch halt Anstoß für diese Diskussion damals, die ja ausgebrochen ist. Der Film ist ab 12 freigegeben. Man sieht, wie ein Mensch einfach zerfetzt wird, ja. Und wo damals danach gefragt wurde, muss der nicht hochgestuft werden sogar? Hätte mich nicht gewundert. Das war eine große Diskussion, auch angeblich Leute, die, ja, nee, wirklich nicht. Also auch verdient. Also damals, ne, heutzutage weiß man nicht, da ist man ja ein bisschen lockerer da. Aber damals, also hätte mich nicht gewundert, wenn es ab 16 aus wäre, finanziell natürlich übel gewesen. Schlecht, ja. Genau. Können halt immer weniger Leute rein, ne? Ja, viel weniger. Also gerade die Kids wollen ja den Film sehen. Weiß ich, dass es mich unfassbar schockiert hat in dem Moment und ich auch Angst hatte und direkt danach halt dann die Szene mit dem Spucktypen da, also wow, krass, da waren schon, deswegen so, man sieht eigentlich so im Trailer und dann auch die Musik und der Park und alles ist grün und netter schön. Netter Abenteuerfilm. Ja, und letztendlich ist der schon echt gruselig. Das ist ein Horror-Survival-Movie im Endeffekt. Ja, ist es also total. Ist einfach ein krasses Monster, das da Menschen zerfetzt. Ja. Wenn die das so vorgestellt hätten und nicht so viel Geld geflossen wäre, wer weiß, dann wäre der auch nicht ab 12 Jahren frei gewesen. Angeblich sind ja sogar manche ohnmächtig geworden bei der Szene damals im Kino. Wow. Und sowas, ja. Also wann ist man wieder aufgewacht? Am Ende vom Film, aber da ist dann wieder alles gut. Wisst ihr, wie die das mit den Gläsern gemacht haben eigentlich? Nein. Die haben Gitarrensaiten unter die Befestigung, auf dem das Glas stand, eingebaut und haben dann in dem Moment einmal dran gezogen und dadurch kam dann diese Schwingung auf dem Glas Wasser. Ach krass, es ist ja, also vom Gefühl her denkt man sich, geht es nicht weniger aufwendig? Kann man nicht einfach an dem Auto ein bisschen ruckeln oder so? Dann sieht es wahrscheinlich nicht so wellenförmig geil aus. Genau, diese Welle war ja das Tolle. Es war ja nicht so, dass es wackelt im Becher, sondern dass es nicht rum, rum. Ja, cool. Ja. Aber was mir noch einfällt, im Buch, da wird übrigens ein Baby am Anfang getötet von den kleinen Dinosauriern auch noch im Krankenhaus. Das wurde ist gerade geboren worden, wird ins Nebenzimmer in die Krippe gelegt und die Fenster sind offen, dann kommen die kleinen Kompis und als die Hebamme dann wieder zurück ins Zimmer kommt, ist alles voller Blut und die Kompis rennen weg. Oh, okay, das wäre der Punkt gewesen, wo man ihn mindestens ab 16 hätte einstufen müssen. Das glaube ich wohl auch. Krass. Kinder und Tiere ist sowieso immer so. Mir tat auch die Ziege so leid, die die gefüttert werden sollte. Und du denkst immer, oh Mann, die Arme. Also echt. Aber das mit dem Baby ist natürlich richtig wow, bitter, ne? Also die Szene an sich mit dem T-Rex ist im Buch auch komplett anders. Also der Mann rennt auch weg. Der Mann ist aber nicht der Anwalt, ist noch eine andere, sind zwei Charaktere eigentlich, die dann zu diesem Anwalt geworden sind. Und der rennt weg aus dem Auto von den Kindern und wird danach dann da gibt's dann auch mehr T-Rex als nur diesen einen in dem Film. Da gibt's drei, zwei große, ein Kind und der wird von dem Kinder-T-Rex danach dann getötet. Und und auch hier, wie heißt er, Malcolm, also Jeff Goldblum, der rennt nicht weg, um den wegzulocken mit dem Leuchtstab, sondern der rennt einfach weg. Und wird dann vom Dinosaurier auch halt gebissen, also richtig hochgenommen im Mund vom T-Rex und weggeschleudert. Ah. Ja. Mhm. Was, also ich muss ganz ehrlich jetzt eingestehen, ich habe den ersten Teil jetzt nicht nochmal geschaut zur Vorbereitung. Was war Jeff Goldblums Aufgabe da? Weil er hatte ja auch so eine Lederjacke an und war im Prinzip so so total leger und war gar, hatte er irgendeine Qualifikation gehabt? Er ist Mathematiker. Ja, er hatte keine Ahnung von Dinos und von der Landschaft und Natur. Nee, aber er, wozu brauchten sie Mathematiker? Mathematiker, auf Chaostheorie und was kann alles schiefgehen? Ich glaube, das war ja seine Chaostheorie. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Ja. So, ne? Und hat er sich nicht gedacht, dass er da in den Dschungel fährt und so, dass er sich mal vernünftige Klamotten anzieht? Oder war die Lederjacke jetzt so, dass er gesagt hat, das muss ich jetzt haben? Wird im Buch erklärt, tatsächlich, dass er nur schwarz und grau trägt, weil er keinen Gedanken daran verschwenden will, dass er, was er anzieht am nächsten Tag. Deshalb hat er immer nur schwarze und graue Sachen, die kann er immer anziehen, egal wie gemischt. Und deshalb trägt er nur dunkel. Herrlich. Ja. Ne? Ja. Cool. Weil das Leben zu kostbar ist, um seine Zeit sich mit Kleidung um die Ohren zu schlagen. Ja, funktional könnte es ja auch sein, ne? Wenn er so effizient ist. Naja. Ja. So ist das. Aber dann halt der große Auftritt einfach vom T-Rex, wie der da ankommt durch den Zaun und dann, wenn dann die Kinder brüllen und dann man das erste Mal diesen Dino sieht, der da durchgelaufen kommt und so übertrieben brüllt, das ist einfach wirklich unglaublicher Kinomoment für mich. Einer der größten aller Zeiten und krasse Gänsehaut. Immer noch. Ja, verstehe ich vollkommen. Also verstehe ich vollkommen, dass du da auch heute noch so eine Reaktion drauf hast. Weißt du, ich habe ja auch gedacht, naja, vielleicht fand man den damals nur cool, weil es irgendwie neu war. Die Effekte waren neu, es war dieser Dino-Hype. Aber auch wenn man ihn nochmal guckt, nee, der ist wirklich gut. Ja, der ist wirklich gut. Und das ist wirklich, hat eine totale Berechtigung da, wo er ist. Also den Stellenwert in der Filmgeschichte. Und ja, man kann, also klar. Auf jeden Fall mehr als Avatar. Ja, Avatar ist, glaube ich, aber auch aus meiner Sicht so ein Riesending geworden, weil das so neben Gravity der einzige Film ist bis heute, der eine Berechtigung für 3D hat, finde ich. Und Avatar ist so groß geworden, weil auf einmal war 3D da, auf einmal war 3D gut und dieser Film holt dich ja in eine komplett andere Welt rein. Ja. Und deswegen sind, glaube ich, auch alle reingegangen, weil das ein ganz neues Kinoerlebnis war. Genauso wie Gravity mit Sandra Bullock, den musst du eigentlich in 3D im großen Kino sehen. Unbedingt. Aber alles andere musst du nicht in 3D sehen. Also jeder weiß ja mittlerweile von mir, dass ich ganz großer Batman-Fan bin und das stört mich am meisten. Ja, verrückt, ne? Und das stört mich am meisten an Batman wie Superman, der nächstes Jahr rauskommt, dass der in 3D gemacht wird, wo ich denke, glaube ich, brauche es einfach nicht. Es gibt einfach keinen Grund, warum mittlerweile jeder Film in 3D gemacht wird. Ich mag das ja. Ich mag ja diese Tiefe, die dadurch entsteht. Ich mag das wirklich, doch, total. Krass, na siehst du, dann gibt's offensichtlich Menschen, die das brauchen. Ja, also dadurch, dass man ich finde, dass man immer so dadurch gezwungen ist, dass man so ein bisschen leicht schielt, ja, damit es 3D wird, finde ich es immer ein bisschen anstrengend für die Augen. Also ich brauch das nicht. Ich hatte auch nach Avatar die übertriebenen Abkacker und habe die ganze Nacht richtig schlecht geschlafen, weil da das sozusagen das erste Mal war. Ich meine, jetzt geht's mittlerweile, aber ja, hat sich dann gewöhnt, ja. Also man gewöhnt sich dann schon ein bisschen dran, aber ich finde trotzdem, ich verstehe halt nicht, wie man sagen kann, ey, man macht alles HD und alles wird richtig schön und alles wird richtig glatt und alles wird richtig hochauflösend und dann macht man wieder 3D und da finde ich die Bildqualität immer einen Tick schlechter als HD oder sowas. Also ich finde es jetzt nicht so... Naja, das Bild ist automatisch dadurch viel dunkler immer. Ja, also komisch, ja? Das wundert mich so, ja, dass ich denke, man muss jetzt nicht, wenn es jetzt nicht unbedingt gut ist für den Film, würde ich den auch gerne dann immer nicht in 3D gucken. So, dann siehst du halt dann mal irgendwie einen Pfeil Richtung Kamera fliegen. Ja, so what, Alter, komm, brauch jetzt nicht. Ich denke auch nicht, dass der Pfeil aus dem Film mich umbringen wird. Also nein, und vor allem hast du ja nicht den 3D-Effekt, den du beispielsweise in irgendwelchen Freizeitparks hast, wo wirklich Blasen auf dich zufliegen oder wirklich ein Speer auf dich zufliegst und du denkst, du musst dich jetzt wirklich ducken. Sondern es ist halt immer größtenteils Tiefe und nicht wirklich so Erlebniskino, weil das würde, glaube ich, auch im Film nerven. Aber ist mir brauche ich auch nicht, ist mir unerklärlich. Also man muss auch hinzu muss man fügen, dass dadurch die Kinotickets einfach mal noch teurer sind. Ja, und absolut, und als Familie ist, glaube ich, ist das ein Viertel Urlaub oder ein Drittel, also ja, ein Viertel Urlaub oder so. Wenn du überlegst, du zahlst jetzt in manchen Kinos 17 Euro für diese Kinokarte, ja, dann gehst du da mit 4 Leuten rein, bist du schon bei 200.000 Euro, dann will jedes Kind Dass Popcorn, du nicht Mathematiker geworden bist. Ja, verstehe ich auch nicht. will jedes Kind Popcorn und alles auch noch und am Ende bist du dann bei 10 Euro insgesamt. Das ist natürlich eigentlich ganz günstig. Ja, doch eigentlich. Günstig. Ja, gestern, wir haben ja wirklich 8,80 Euro, glaube ich, hat ein großes Popcorn und eine 1 Liter Cola gekostet. Das war schon, dachte, Mann. Ja. Spannend. Also ich meine übermorgen, wenn der... Was mit dir los? Habt ihr denn die 3D-Version von Jurassic Park im Kino eigentlich geguckt, als sie wieder aufgeführt wurde? Ich habe ja gerade gesagt, dass ich ganz großer Fan von 3D bin und der Meinung bin, dass eigentlich jeder Film in 3D gemacht werden sollte. Deswegen habe ich ihn mir nicht in 3D angeguckt. Andi? Ja, bezüglich meiner Verträglichkeit von 3D-Filmen habe ich natürlich sofort reingerannt. Nicht? Und hab's mir auch nicht angeguckt. Ich wollte den unbedingt sehen. Ich habe es leider nicht geschafft zeitlich. Ja, ich hätte auch gerne einfach Jurassic Park nochmal im Kino gesehen. Aber gab es nicht auch von den Star Wars 1, 2, 3 auch mal eine 3D-Version oder sowas? Von Episode 1. Ja. Und dann wurden aber gerade die Rechte so an Disney verkauft. Ja. Und dann wurde das gestoppt. Also dann kam nur Episode 1 in 3D. Den ich auch gesehen habe im Kino, einer der glücklichen. War ganz toll. Einer der schönsten Abende meines Lebens. Du bist so eine krasse 3D-Schlampe. Ich mag das wirklich. Also, aber oft geht's mir dann auch nur um den Film, wenn ich denke, den nochmal im Kino sehen, wäre schon irgendwie geil. Und ich mag halt wirklich die Tiefe. Also ich finde das echt schön. Ja. Ja. Sag mal, als ich ein Kind war, ich fand diese Brille ja so geil. Dieses Nachtsichtgerät. Das Nachtsichtgerät, was auch im vierten Teil kurz zu sehen ist. Ja, genau. Ja. Ich wollte das, fand ich richtig geil, hätte ich gerne gehabt. Ich nicht. Du nicht, nee, du hattest es nämlich. Ich wollte gerade sagen, ich hatte es. Ich hatte lieber die Protonenstrahler von Ghostbusters gehabt. Aber nur die Original. Ja, Logo. Gab's doch bestimmt als Spielzeug diese Nachtsichtgeräte, oder? Bestimmt, ne? Aber weiß ich nicht. Da. Hattet ihr irgendein Spielzeug davon? Ich hatte ja das Mega Drive Spiel. Also ein Videospiel, aber sonst... Krass, dass du das jetzt erwähnst. Für welche Konsole war das? Ich hatte nämlich für SNES hatte ich auch. Echt? Ach, krass. Wollen wir da kurz drüber reden oder hat Sven das geplant? Ach, lass uns das doch mal lieber am Ende machen. Lass uns das am Anfang machen. Lass uns am Anfang mal kurz darüber reden. Ja. Ich weiß gar nicht, also ich hatte... Oh, nee. Ach, da haben wir auch zur Genüge drüber gesprochen. Ja, hattet ihr Spielzeug? Nee. Ich glaube, ich auch nicht. Guck mal, ich war da 13, also wirklich Pubertät, hallo, da bin ich. Ja. Und da wär's, wenn ich mit dem Dino-T-Shirt in die Schule gekommen wäre, ob ich das dann noch nach Hause geschafft hätte, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, weiß ich nicht. Nee, hatte zumindest nicht so einen Stellenwert wie anderes Spielzeug bei mir. Glaube ich, hatte ich nicht. Vielleicht hatte ich mal so ein Dino T-Rex, oder so, aber nee. Ich hatte tatsächlich Spielzeug, aber nicht, ich glaube, es war nicht Jurassic Park, aber ich hatte einen T-Rex von einer Spielzeugserie, die hieß Dino Riders. Ja, da war richtig, es immer so, dass man Dino hatte und da wurde dann immer so eine mechanische Konstruktion draufgestellt und dann konnten die irgendwie auch schießen und sowas. Und so ein kleines Männchen war da dabei und da hatte ich den T-Rex von. War ein sehr glückliches Weihnachten. Ich glaube, 89 habe ich das gekriegt, weil es gibt ein Polaroid-Foto von mir, wie ich den Dino streichel und Weihnachten da sitze mit diesem Dino Riders. Ja, Hochladen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein perfekter Zeitpunkt, irgendwann mal davon ein Foto zu machen, digital und dann online zu stellen. Ja, muss. Ja. Okay. Ich bin gespannt. Ach, sehr geil. Ja, aber krass, diese Serie, Mann. Das kannte ich auch. Also ich habe es dann auch nicht gehabt, weil ich mich auf andere Sachen festgelegt hatte in der Zeit. Aber ich fand die auch echt cool. Ja. Und ich hatte noch einen lilanen Tyrannosaurus Rex und einen gelben Stegosaurus, mit dem ich aber immer nur gespielt habe, wenn ich in der Badewanne gesessen habe. Die waren irgendwie immer dann im Bad. Was heißt denn gespielt hast? Ja. Wenn du vorgestern gespielt hast. Übermorgen. Ja, übermorgen, was wisst. Ja. Schön. Ja. Dann. Das war so meine Dino-Spielzeug-Geschichte. Ende. Ich hätte gedacht, Chris hat in der Bettwäsche geschlafen und allem. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Nee. Hab vielleicht falsch noch was gedacht. Da waren ja Turtles drauf. Na, aber ich hatte Werner Bettwäsche. Werner. Werner. So. Ja. Was ist deine Lieblingsszene in Werner? Das Fußballspiel? Gut. Weiter. Nee, ich finde die mit den Menschen dazwischen immer gut im ersten Teil. Ja. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Oh, weia, ey. Ja. Eggert, ich glaube, die Russen sind da. Guck mal in den Kohlenkeller nach. So, super. Da finde ich übrigens von dem Meister Röhrig, finde ich auch gut, er will doch da dieses Rohr durchblasen. Ja. Ne? Und da sagt er, vorhin hatte ich auch Dreck am Mund und keiner hat mir was gesagt. Wo er in den Spiegel guckt, er ist so geil. Das war meine Lieblingsstelle in Werner. Der Wurstblinker. Eine krasse Stelle in Jurassic Park, um da mal wieder drauf zu sprechen zu kommen. Ein großer Schreckmoment war ja, als die Frau dann halt das Licht wieder hochfährt und der Raptor sie fast anspringt und auf einmal sie den Arm von Samuel L. Jackson an sich zu hängen hat. Mhm, ja. Weiß keiner? Nee, weiß ich wirklich nicht. Echt nicht mehr? Echt nicht? Doch, doch, na klar. Jetzt fällt's mir ein. Aber du, es hat tatsächlich eine Sekunde gedauert. Sie ist aber noch so ganz, sie entspannt sich ja noch kurz, sagt so, ach, sie sind's, und dann ist der Arm ab. Wobei der Arm natürlich nichts an der Situation mit dem Raptor geändert hätte. Also auch wenn der da gelebt hätte noch, der Arnold, dann wäre es, glaube ich, nicht, also hätte ihr nicht geholfen einfach mal. Der Raptor versucht sie anzuspringen und dann, ah, da sind sie ja, dann ist ja jetzt alles gut. Weil er war ja jetzt auch nicht gerade der mutigste Mensch. Das kam auch relativ überraschend, dass der dann auf einmal weg war. Er geht weg und dann sieht man ihn nie wieder. Ja. Und eigentlich sollten noch Szenen gedreht werden, indem man sieht, wie er da reingeht und da durchläuft. Aber zu der Zeit war ein Hurricane halt über Hawaii unterwegs, der auch halt die Dreharbeiten krass verzögert hat. Und deshalb konnte Samuel L. Jackson nicht mehr zurückkommen nach Hawaii, wo es gedreht wurde. Und darum ist es dann einfach so gelöst worden. Ja, war okay. Also war ja auch nicht ein Main-Character oder so. Also, ja, das Einzige, was man von ihm wusste, ist, dass er Hacker-Miss hasst. Ja. Wusstet ihr eigentlich, dass auf dem Computer von Nidri die ganze Zeit der weiße Hai läuft? Die Szene, wo er den Hai anfüttert und der dann auf einmal aus dem Wasser rauskommt. Ja, Fun Fact, bei dem Telefonat mit Nidri, mit dem Typen am Pier, an den Docks, sieht man, dass es ein Video ist, was im Windows Media Player abgespielt wird. Ja. Das finde ich auch richtig schlecht. Ey, also der Film strotzt ja von Anschlussfehlern auch unglaublich. Da gibt's also so viel. Also machst du ihn uns gerade kaputt? Willst du ihn mal nicht reden? Ja, der ist echt ein mieser Film. Nein, das ist in dem Film einfach wirklich extrem. Also wenn der Dinosaurier, zum Beispiel der T-Rex, angreift und durch das Glas in den Jeep kommt zu den Kindern, wo die das hochhalten, da zerbricht halt gleich das Glas. Und in den nächsten Szenen bei den Aufnahmen von den Kindern sieht man, das Glas ist noch ganz. Und weil es nicht geplant war, dass es kaputt geht, aber das Modell halt hatte so eine Macht, so eine Kraft dahinter in dem Angriff, dass es halt einfach zerbrochen ist, die Scheibe darunter. Und auch natürlich ein riesen Anschlussfehler, wenn die das erstmal mit dem Jeep ankommen, an dem Gehege von den T-Rex, da sieht man, dass es ebenerdig ist. Also da ist keine Mauer. Da wird die Ziege hingestellt und fertig ist. Und man sieht es ebenerdig. Und nachher ist da dieser übertriebene Abhang, den die runterklettern müssen, Grant, um vor dem Jeep abzuhauen, da an dem Seil. Und dann so schaukeln und dem Jeep halt ausweichen. Krass, ist mir nie aufgefallen. Also ist einfach mal, mir schon. ist einfach mal ein krasser Fehler eigentlich, ja. Aber ne, man sagt ja immer, Logik vor Wirkung. Ja, andersrum. Wirkung vor Logik, meine ich natürlich. Anschlussfehler, ne? Anschlüsse gibt's am Bahnhof. Daher alles gut. Ja. Aber wirklich viele, viele Anschlussfehler. Wer da mal ein kleines Auge drauf hat, so ist ununterbrochen, ist irgendwas falsch. Ja. Naja, dann natürlich die Küchenszene noch legendär. Die Küchenszene? Ja, die fand ich nicht so dolle, muss ich echt sagen. Echt? Nee. Ich habe damals in dem Moment, wo sie versucht, da in den Schrank zu klettern und die Tür nicht zukriegt und der Raptor angerannt kommt, da habe ich mich krass erschrocken. Also, da dachte ich, krass, jetzt kriegt er sie wirklich. Dabei war es ja nur die Spielung. Das ist mir aber beim ersten Gucken im ersten Moment nicht aufgefallen. Ja, finde ich auch. Das war eine ganz beengende Szene, wo die Kinder vor den Velociraptoren... Kannte übrigens irgendwer von euch den Velociraptor als Begriff von Jurassic Park? Ich weiß nicht. Selbstverständlich nicht. Sehr gut. das war da jagen zwei, glaube ich, ne? Oder nur einer? Zwei. Zwei. Die beiden Kinder, und ich fand die auch sehr beklemmend und sehr bedrückend. Und das mit der Spiegelung fand ich auch gruselig. Habe ich auch so nicht gecheckt am Anfang. Ja, total. Ja, und auch, dass die Türklinke geöffnet wird, ne? So, ja, sie kommen ja nicht rein, es sei denn, sie öffnen die Tür, sie kann Türen öffnen auf einmal. Dann siehst du, wie die Klinke so runtergedrückt wird langsam. Das fand ich auch krass. War das so okay für euch, dass ihr sagt, so, ey, da gibt's diesen T-Rex, das ultimative Monster, und dann haben sie da sozusagen noch eine andere Crew an Dinos hingestellt, die ihm sozusagen fast ebenbürtig sind? Man wollte den T-Rex eigentlich immer sehen, ne? Die ganze Zeit, auch diese Verfolgung mit dem Jeep dann, wenn die abgeholt werden. Ja, aber das macht es natürlich, so ein T-Rex kannst du halt nicht in bestimmte Szenen reinschreiben, ne? Im Haus in irgendwas in der und Küche. So, genau. Und da brauchst du natürlich noch irgendwelche schnellen, kleinen, gnomigen, fiesen Viecher. Ich fand das okay, habe ich kein Problem mit gehabt. Ja. Sag mal, wie fandet ihr denn diese Sterbeszene von dem, Großwildjäger, sage ich jetzt mal, ich habe seinen Namen leider vergessen, der dann die jagen will und dann beim ersten schon scheitert und dann halt gefressen wird, weil er halt sich auf den vor ihm konzentriert und von der Seite kommt dann der andere. Und er visiert ihn an und sagt dann, als er den neben ihm sieht, kluges Mädchen und dreht sich erst dann um. Ich habe mich immer gefragt, warum drehst du dich gleich um und schießt, du Trottel? Stimmt. Ja, aber glaube ich, in dem Moment hat er gemerkt, alles klar, der Drops ist gelutscht. Aber du meinst also, der Raptor hat extra auch den Satz gewartet, dass er ihn vollendet? Ach, du meintest... Nee, du hast gerade gefragt, warum drehst du dich nicht um? Also damit meintest... Ja, warum hat er sich nicht... Wenn er sich gleich umgedreht hätte, der Raptor wäre ja nicht früher gekommen. Nee, also der Raptor war so... Der auf Lauerstellung, meinst du? Der war auf Pirsch. Das ist so, ja. So der sieht den und so wie der eine Bewegung macht, ist der bei ihm dran. In seine Richtung, ja. Genau. Ja. Also das habe ich gar nicht so gesehen. Dass echt, doch, das hat mich geärgert. Nee, gar echt? Nicht. Gar ja, nicht. Ich dachte, dazu weil ich den Charakter auch mochte, muss ich dazu sagen. Ich fand den irgendwie ganz cool. Ja, das Coole war doch, dass er irgendwie am Anfang oder in der Mitte des Films sagt so, ja, den Raptor, den du siehst, das ist gar nicht der dich umbringt, ja, sondern weil sie am Rudel jagen. Und halt so, genau so ist er gestorben. Ja, ja, genau, das, ich fand's super. Man sollte sie alle umbringen, sagt er noch so nett vorher. Oh. Tja, hätten sie mal, ne? Dann, naja. Noch ein kleiner Fehler, dem Meckerer Sven einfach, der mir jedes Mal, wenn ich den Film sehe, denke ich, ey, Leute, also das finde ich einfach schwach, also das hätte man besser lösen müssen, wenn der Timmy, heißt der Junge, ne? Timmy! Wenn der im Baum hängt und mit dem Jeep und er ihn aus dem Jeep befreit und dann klettert er den Baum runter und der Baum, das Auto fängt so an, den Baum runterzurutschen und rutscht den hinterher und sie, wir müssen schneller weg, schnell weg. Und ich habe immer gedacht, warum klettert ihr nicht auf die andere Seite vom Baum? Habe ich nicht im Kopf, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Die klettern Ewigkeiten da runter und dann rutscht er ein Stück tiefer, bleibt hängen und dann, jetzt müssen wir uns beeilen, schnell weg. Und dann landet er wieder auf ihn und dann sagt er noch, den Spruch fand ich dann übrigens ganz lustig, den Witz, jetzt sind wir wieder im Auto, weil das Auto auf ihn drauf landet. Ne, der hat ja sowieso die lustigsten Witze im Film. Erzähl mal. Weißt du eigentlich, wie man einen blinden Dinosaurier nennt? Senexaurus. Ey, das ist so grottig. Ja, das ist einfach krass, ey. Aber du erzählst ihn gut. Ja, also du erzählst ihn besser. Das ist, aber der kommt deinen Witzen, die mit nah bei Saki und so schon sehr nah, findest du nicht? Na, ich. Da muss man wieder wissen, was vorher da war. Da muss man nochmal überlegen, ne? Was war jetzt vorher da? Und gibt es nur einen Witz, der so klingt? Genau. Ist es nicht einfach vollkommen legitim und gönnt man nicht den anderen Witzen auch seine Berechtigung, weil man ja weiß, wie es ist, als Witz irgendwann mal anzufangen? Nee. Nein. Nein, wir sind einfach Hater. Wir hassen die alten Witze. Genau. Die neuen. Furchtbar. Nur die alten. Die ganz alten, diese... Peterwitze oder diese Namenswitze. Ne? Oh, naja, ja. Egal. Ansonsten eine Szene, an der ich noch was zu rummäkeln hätte, so als letztes. Und zwar, wenn die in dem Raum sind, erstmal das Mädchen ist ein Hacker. Natürlich. Das habe ich ja auch nicht abgenommen. Und dann sitzt das Mädel am Computer und tippt darum und hinter ihr steht ihr kleiner Bruder, während die anderen beiden versuchen, die Tür zuzuhalten, wo der Raptor versucht reinzukommen. Also Hammond und die tolle Frau. Und sie versucht aber die ganze Zeit auch ans Gewehr zu kommen, das wegliegt von ihr. Und der kleine Junge steht aber nur am Stuhl und guckt auf den Computer und so, beeil dich, beeil dich. Warum geht dieser kleine, dumme Junge nicht zu dem Gewehr und gibt ihm den? Ich versteh's nicht. Ja, ist einfach, nee. Also der aber hat dann, ist wahrscheinlich auch eine Extremsituation, Sven, in die du dich einfach nicht reinführen kannst, weil du eiskalt also bist. Das mir passiert ist, da habe ich ganz anders reagiert. Ja. Meinst du, er hatte so eine Angst? Er ist ja vorher schon gestorben fast, gell? Ja. Ja, und dann natürlich der letzte Auftritt, der dem T-Rex gehört und auch vollkommen verdient. Als großer Savior, ne? War ja, das doch. Genau. Ja. War auch anders geplant, falls es irgendjemand noch interessiert. Eigentlich sollte das Skelett rauffallen auf den einen Raptor und ihn töten. Und der andere Raptor sollte in so eine Maschine gedrückt werden, die ihn dann halt getötet hätte. Und da fällt er dann am Ende dieses Banner, was da oben drüber ist, ab. Und da fand ich immer also dadurch, da war Englisch noch nicht so Bombe damals in der Zeit. Ja. Und ist bis heute so geblieben, ja, ich weiß. Und da fand ich immer, dass es ein Tick zu schnell immer weg war. Ich konnte das auch gar nicht auf Deutsch so schnell lesen, wie das da unten dann so übersetzt war im Kino. Was stand denn da drauf? Stand da nicht einfach nur Jurassic Park drauf? Nee, Dinosaurs ruled the world oder so. Ah, genau, stimmt, genau. Stimmt. Sowas stand da, ja. Als die Dinosaurier die Welt beherrschen, glaube ich, steht als Deutschland. Genau, und dann hat er ja so noch so richtig übertrieben reingebrüllt, der gute T-Rex. Ja, einfach Money Shot halt, ne? Ist so eine Poser-Einstellung für den T-Rex, ne? Ja. Aber wirklich perfekt. Ja, geil. Total geil, absolut. Also, fand ich sehr gut. Und dann kommen sie ja alle sicher von der Insel runter. Im Buch ist das allerdings etwas anders. Im Buch sterben eigentlich fast alle. Also Hammond stirbt, der wird von den kleinen Dinosauriern, von den Kompis getötet. Wer ist Hammond? Na, der alte Opa. Ach so. Richard Attenborough. Ja. Ja, der stirbt. Malcolm stirbt. Der Echt? Liegt sein. Ja, der stirbt im Buch. Und wer stirbt denn noch? Ach so, es sind halt mehrere Charaktere. Zum Beispiel der Arzt Dr. Wu, der am Anfang hier zeigt, so mit den Dinosauriern, als wir haben es so gemacht und bla bla bla, der stirbt auch. Ja. Der bleibt da und stirbt. Und am Ende kommt halt das Militär und holt sie ab und sie sehen runter und sehen, wie die Insel mit Bomben halt platt gemacht wird. Oh, okay. Das ist ja mal interessant. Na gut, Leute, das war schön. Haben wir den ersten geschafft. Ach so. Gibt's noch mehrere Teile? Ja, ich weiß gar nicht. Obwohl 4 Jahre später Vergessene Welt Jurassic Park in die Kinos kam. Ist es nicht falsch rum? Hätte es nicht Jurassic Park The Lost World heißen müssen und nicht The Lost Hätte Sinn World gemacht. Jurassic Park, oder? Ja, finde ich auch. Also ganz komischer Titel, ganz komisch. Der auch noch länger war, 129 Minuten, aber nicht mal mehr die Hälfte eingespielt hat, was aber natürlich immer noch meckern auf hohem Niveau ist. Ne? 620 Millionen waren insgesamt. Flop. Und mega Flop. 75 Millionen hat er gekostet und in Deutschland waren 5,5 Millionen Zuschauer im Kino. Ja, krass. Steven Spielberg führt wieder Regie. Und der Film basiert wieder auf einem Roman von Michael Crichton. Und diesmal gibt's aber wohl auch sehr viele Unterschiede. Habe ich aber weder gehört noch gelesen. Kann ich nichts mehr groß zu Gott sagen. Gott sei Dank. Ja, ich finde, hat sich so auch ein bisschen reingerieben, war, dass wir es nicht gelesen haben. Ja. Also ich weiß ja, wisst ihr. Ich kann euch verraten. Ich wollte ganz kurz was zu den Besucherzahlen sagen, was ich nämlich auch gelesen habe. Also die Zahlen sind natürlich akkurat, die du genannt hast. Das Lustige ist nur, dass The Lost World am Startwochenende, glaube ich, doppelt so viele Zuschauer hatte wie Jurassic Park. Ach echt? Ja, genau. Am Startwochenende sind viel mehr Leute reingegangen, weil man gesagt hat, wow, der zweite Teil von so einem erfolgreichen Film. Und dass man dann danach trotzdem weniger Zuschauer hatte, zeigt halt ganz klar, hat sich rumgesprochen, dass er vielleicht doch nicht so geil ist. Ja, total. Also der Hype war ja auch schon so ein bisschen am Abflachen einfach mal 4 Jahre später. Klar, so lange hält er halt nicht. Aber ja, krass. Aber ich bin dir reingegrätscht, entschuldige bitte. Aber Oliver Rohrbeck liest das andere Hörbuch auch, wollte ich nur mal erwähnen. Natürlich. Ja, Olli, Alter. Ansonsten spielt wieder Jeff Goldblum mit. Ja. Und als der zuvor im Buch auch gestorbene Ian Malcolm. Den hat man noch mit Sicherheit rein. War der beliebteste Charakter aus dem ersten Teil? Ja, okay, ganz klar. Also musste ihn im zweiten Teil wieder drin haben. Genau, ja. Und das wird dann so erklärt im Buch wohl, habe ich gelesen, dass es irgendwie sagt, dachte man, dass er tot ist oder sowas. Also so ganz einfach, er war tot, ganz klar, die Insel wird zerbombt, er war nicht mit im Helikopter, also ist er tot. Ja. Ach so, er ist sogar im Buch drin. Ja, im Buch ist er auch drin. Ah, okay. Ich dachte, das hätte man für den Film gemacht. Nee, weil er liegt halt er war im Mund vom Dinosaurier, also vom T-Rex. So. Und der sollte es überleben. Er hat aber ein verkrüppeltes Bein, falls es irgendjemand hilft, um das realistischer zu finden, weiß ich nicht. Nein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Jeff Goldblum auf Englisch unerträglich. Deshalb kann ich mir den Film, ich habe den damals im Kino in Amerika gesehen und danach dann auf Deutsch nochmal und ich finde den auf Englisch unerträglich. Der ist nicht auszuhalten. Ich habe mal gehört, er macht irgendeine bestimmte Art, er macht immer ganz viele Pausen an irgendwelchen Stellen oder hat er nicht eine ganz... Er macht immer Pausen an Stellen, die also gar nicht, halt überhaupt nicht passen. Also, und sagt, und sagt ununterbrochen und das ist, das ist ja, könnte man so sagen. Es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Das schneißt dir erst die Ohren ab am liebsten. Krass. Wo wir aber bei Schauspielern sind, die wir nicht mögen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Jurassic Park 2, glaube ich, der erste große Auftritt von Vince Vaughn. den ich nicht aushalten kann. Ich kann den nicht ertragen. Ich kann keinen Film mit ihm ertragen. Ich finde ihn, ich weiß nicht, ist für mich ein Unsympath. Und da frage ich mich, hab jetzt den zweiten Teil nochmal geguckt, da fand ich ihn auch schon wieder drin. Find ich den blöd, weil ich den damals in dem Film blöd fand und deswegen kann er eigentlich machen, was er will, oder ist der einfach blöd? Wie ist denn eure Meinung zu Vince Vaughn? Ich finde den einfach kacke. Hat er nicht jetzt auch in einem Interview gesagt, dass in der Schule Waffen erlaubt sein sollten, weil das schließlich das Grundrecht der Amerikaner ist? Ich glaube ja. Macht Sinn, um sich vor dem König aus England zu verteidigen. Ja. schwierig, Vince Vaughn. Also, er hat eigentlich ein paar ganz gute Filme. Wenn er ernst spielt, ist er nicht auszuhalten. Also so auch hier in dem Film. Das geht gar nicht. Ist also wirklich noch schlimmer als die Julianne Moore in dem Film. Aber so Komödien gehen noch. Aber ich denke jedes Mal, wenn ein anderer den gespielt hätte, hätte ich den Film noch besser gefunden. Ja, genau so geht's, geht's ja mir auch. Und der spielt jetzt bei, weiß nicht, habt ihr die Serie True Detective gesehen? Mit Woody Harrison und Matthew McConaughey. Fand ich grandios, großartige Serie. Unglaubliche schauspielerische Leistung. Ich glaube, einer der besten Schauspieler aller Zeiten. Ja, definitiv, ich glaube auch. und er spielt ja jetzt eine der Hauptrollen in der zweiten Staffel. Und denke ich mir auch schon, okay, interessiert mich jetzt schon nicht mehr. Ist krass, einfach so. Ich weiß und, nicht, für mich, finde den einfach nicht cool, den Typen. Nee. Krass. Ja, so schlimm finde ich es jetzt nicht, aber hier und ich kenne auch nur im Prinzip Wedding Crashers noch mit ihm. Und da finde ich ihn ganz okay, muss ich sagen. The Cell? Nee. Nee, nicht gesehen? Nee. Geiler Film. Psycho? Das Remake? Nee. Ich finde The Cell Grotte, Chris. Ich finde den furchtbar. The Cell? Ich fand den geil. Ich fand den voll atmosphärisch und richtig gut und hatte Angst in dem Film und fand den geil. Richtig gut. Ist der mit Jennifer Lopez? Ja, mit Jennifer Lopez. War richtig gut. Richtig gut. Fand die Idee cool. Ich fand das, wie das Pferd an der einen Stelle von den Scheiben zerteilt wird. Und so. Ich find's wirklich geil. Geiler Film. Ist mir zu abgefahren. Echt? Ist mir zu so, geil. Ja, ich bin was Besonderes. Ich mache hier Kunst. Nee, du versuchst irgendeinen scheiß Film zu machen. Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Wo hat denn ihr noch mitgespielt? Vince Vaughn? Bei Jurassic Park 2. bei Trennung mit Hindernissen hat er auch mitgespielt. Mit Jennifer Aniston, mit der da ja auch zusammengekommen ist. Auch so, was ist das für ein Paar? Unglaublich. Stimmt, die waren mal zusammen, ne? Und ja, darum. Und hier, wie hieß der denn? Die Gebrüder Weihnachtsmann habe ich damals für eine Sendung. Die Gebrüder Weihnachtsmann, da habe ich mir Dings, war die DVD gekauft und alles, kenne ich nicht. mit Recht. Ganz schlimm. Aber The Watch fand ich ganz lustig. Da hat er auch mitgespielt, glaube ich. The Watch? Ja, nicht gesehen. Ach, da wo diese Bürgerwehr ist, wa? Ja. Oh Gott. Ey, Sven, ey, du guckst auch nur jeden Scheiß. Ja. Gut, dann haben wir auch genug über Teil 2 gesagt. Teil 2, ja. Andi, worum geht's denn in Teil 2? Ja, im Prinzip geht es nimm mal darum, noch beim Sprechen die Hand vor den Mund, finde ich gut. Ja, ich musste achte, so? Ja, das ist vom Kopf. Ja. So ist normal. Und jetzt sag mir, dass du mein Vater bist. Ich finde, das klingt so ein bisschen wie so ein Kriegsberichterstatter aus dem Zweiten Weltkrieg damals von der Wochenschau. Wenn er so redet. Ja. Noch so ein bisschen nasaler, dann haben wir's. Darf ich jetzt, ja? Ja, bitte. Danke. Erst musst du sagen, dass du mein Vater bist. Mit der Hand vom Mund. Mit Hand vom Mund? Ja. Ich bin dein Vater. So. Danke, Party. Bitte, mein Sohn. Ja. Ja, der zweite Teil, den habe ich sogar jetzt als Vorbereitung, den habe ich als Vorbereitung jetzt gesehen und hatte mich danach auch sofort dafür entschieden, dass ich für Vorbereitung nicht mehr nochmal den gleichen Film gucke, weil ich ihn jetzt sehr gut, ihn lieber mit der Begeisterung des Andi, des Vergangenheits-Andis erzählen wollte und nicht mit dem klaren Blick des Zukunfts-Andis. Und deswegen kann ich aber trotzdem erzählen, worum es geht im Prinzip. Ja? Es ist, grob gesagt, es ist eine Rettungsaktion, oder? Ja, aber, also eine, ja, oder? Nee, es ist eine neue Mission irgendwie um. Achso, es geht darum, also die. Sag mal, bist du bescheuert? Was machst du denn? Ich überlege gerade, was im ersten Teil, im zweiten Teil. Ich hatte für die Vorbereitung gesagt, ich möchte einen Satz Zusammenfassung, eine Synopse, wie es so schön heißt. Ja, ich möchte es doch mal erwähnen. Es geht darum, dass auf einer Nebeninsel, auf der anscheinend auch ein bisschen was für einen Park gebaut wurde, eine Gruppe hingeschickt wird. Ja, es gibt eine zweite Insel, so einen zweiten Park. Perfekt. Genau. Das fasst eigentlich alles gut zusammen, ne? Jeff Goldblum fährt halt hin, um seine Freundin da wegzuholen. Die ist nämlich auch Dino-Forscherin irgendwas. Und, ja. Genau. Das ist eigentlich der Film. Sie ist dann nicht kam irgendwas, ein paar Jahre Forscherin. Später. Ach so. Sie ist Prä ist immer gut bei Dinosauriern, prähistorische Verhaltensforscherin und will beweisen, dass Dinosaurier keine herzlosen Eltern sind, sondern ihre Tiere aufziehen. Das wird auch der Grund sein, warum sie die blutdurchtränkte Jacke von dem Baby T-Rex bei sich ins Zelt hängt. Genau, zum Trocknen. Genau. Ja. Zumal sie am Anfang oder an einer Stelle des Filmes sagt, das ist das Tier, was am meisten und am besten riechen kann. Ja, ja, und auch immer wieder erwähnt, ja, wir dürfen da nicht eingreifen, wir beobachten ja, nur. Genau. Ja, ich nehme mal den Baby-T-Rex und laufe mit ihm weg. Und da habe ich noch das Blut von ihm. Oh ja, mein Gott, das wird er schon nicht merken. Auch eine super Stelle, als sie das Bein des Baby-T-Rex röntgen, bewegt sich das Ultraschallbild auf dem Computer kein Zentimeter, obwohl der Dino die ganze Zeit wackelt. Das ist auch geil. Das ist mir nicht aufgefallen, geil. Auch geil. Was mich gewundert hat, ist, warum hat nur Malcolm nichts gesagt? Also es wird ja am Anfang, ne, dass die anderen anscheinend Schweigegeld alle genommen haben und nur Malcolm nicht und deshalb in der Presse so bloßgestellt wurde. Also es heißt also, dass Dr. Grant, dieses bestechliche Schwein, einfach mal die Kohle genommen hat und die Klappe gehalten hat, obwohl da einfach mal mehrere Leute gestorben sind. Also im Film sagen sie, da sind 3 Leute gestorben, aber wenn wir mal hochrechnen, wer da alles gestorben ist, also es waren eindeutig mehr als 3 Leute. Und Teil 3 fängt ja damit an, dass Grant ein Buch darüber geschrieben hat, wie schlimm das eigentlich ist mit den Dinos. Ja, genau. Gut, dass er Geld dafür genommen hat, sein Maul zu halten. Aber als ausgegeben war, musste er was tun. Ja. Ja, also das war schon ein bisschen merkwürdig. Also, aber da gab es schon ein paar coole Details, ne? Also im zweiten Teil warst du so, die References so zum ersten Teil, zum Beispiel die erste Insel Isla Nublar, so, ja, dann dachtest du, okay, jetzt gehen sie irgendwie da wieder hin, so, dann denkt er sich so, das ist ja hier gar nicht Isla Nublar, sagt er an einer Stelle, und dann sagt der so, ja, Isla Nublar war die Hauptinsel, aber war die kleine Insel zum Vorführen, aber das hier ist die Hauptinsel Isla Sorna, und dann hörst du das so, wow, denkst du so, krass, Alter, Isla Sorna, so, ey, was geht da ab? Was gibt's da für Dinosaurier? Und das war schon so ein bisschen mysteriös. Also bei mir kam das an, so dass ich dachte so, wow, noch größer als der erste. Und der erste war ja schon so, wow. Und so, also ich wollte dann schon sehen, was da abgeht auf Isla Sorna. Ich finde auch, das ist so ein Fakt, wie mit den Moskitos im Bernstein, wo man sagt, okay, klar, ist für mich legitim, dass es eine zweite Insel gibt. Warum auch nicht? So habe ich so akzeptiert. Ja. Fand ich okay. Genau, fand ich jetzt nicht an der Nase herbeigezogen, sondern nee, das war die Vorführinsel und eigentlich haben sie größer und everything is bigger in Texas geplant und haben dann halt noch eine zweite Insel gemacht, wo es noch besser abgeht. Habe ich akzeptiert, so ganz klar. Ja, fand ich auch. Man soll halt einfach mal nicht so genau drüber nachdenken, ne? Dann wird es einem auch nicht vermiest. Okay, ja, die sagen das, mein Gott. Das ist ja auch jetzt nicht irgendwie ein Kunstfilm oder sowas. Das ist ja einfach halt Popcorn-Kino. Ja, absolut. Und ich habe mich mega gefreut, als ich gesehen habe, am Anfang war es ja so ein bisschen, 5 Leutchen, dachte ich mir schon so, schade, nur 5. Und dann, als dann diese Truppe kam mit den ganzen Söldnern, da wusste ich, oh Mann, jetzt wird's richtig, da wird's richtig Party sein, so. Die werden alle draufgehen. Aber was ist das wieder für eine Stümpertruppe? So, wen haben sie sich da geholt? Die 3 Stooges? Ja. Also es zieht sich aber durch jeden Film, finde ich. Ne? Also immer ausgebildete Dinojäger, die geilsten Waffen haben der Welt und so. Und dann sind das echt alles Versager. Alles Versager. Außerdem, ich finde diesen Oberjäger, den Tembo, wie der hieß, das finde ich den besten Charakter im ganzen Film übrigens. Ist das nicht Sackett von Street Fighter? Ja, könnte sein. Das ist er wirklich, ja. den finde ich wirklich richtig cool, den Typen. Auch mal, ist es ja so auf der bösen Seite, aber irgendwie ist es so ein Tweener, also jemand, der weder gut noch böse so dazwischen halt immer rumhampelt. Ein Tweener. Ja, so nennt man das. Kein Heel, kein Babyface. Den mochte ich, also den fand ich cool. Aber die anderen Charaktere, also auch die Hauptgruppe, mit der man mitfiebern soll, wo ja auch die Tochter dann auch noch mitgeschleppt wird, vollkommen überflüssig. Ja, und auch so, ohne Grund, warum ist, also so, es gibt gar keinen Grund, warum sie da am Anfang auftaucht im Film und dann ist eigentlich von Anfang an klar, okay, die schleicht sich da rein. Ja, natürlich. Und, das war halt wieder nur drin, um zu sagen, wir brauchen wieder ein Kind in dem Film. Genau. Weil das nimmt die Leute noch mehr mit, wenn es halt um Kinder und Tiere geht. Und, ja, klar, die Kinder gucken's, Zielpublikum, wollen jemanden, mit dem sie mitfiebern können, so, klar, ein cooles Kind. Genau. Und da gibt's auch die geile Szene, sie ist doch Kunstturnerin oder Gerätetonerin oder sowas. Oh Mann, und Alter, die habe ich schon verdrängt. Ja, wo Tiefpunkt. Sie, ja, tief, wirklich Tiefpunkt, wo sie da sich vor den Velociraptoren wieder verstecken und sie hangelt sich an so einen Stangen lang und macht Loopings und kickt den Velociraptor durch die Wand und so, und wo man dann denkt, ja Mann, du bist Superwoman. Die ganze Zeit im Film weinst du eigentlich nur und zitterst und hast Angst, und dann haust du da die größten Dinger raus und du denkst, ey, wow, krass. Es ist ja nicht nur so, dass sie darum sich dreht und den dann wegkickt, sondern der greift gerade die Frau an und will sie gerade attackieren, macht's Maul auf und dann ruft sie vom Rand halt irgendwas, hey Dino oder irgendwie, ich weiß nicht mehr was. Ja, ja. Und dann dreht er den Kopf zu ihr und dann kickt sie ihn aus dem Fenster. Ja. Also es ist so übertriebene, lächerliche Scheiß. Also das ist wirklich, das ist so ein Tiefpunkt in dem Film. Das, das hat richtig wehgetan. Da hat auch damals im Kino schon jeder drüber gelacht, weil es scheiße war. Ja, es gibt, es gibt noch so eine ähnliche Stelle, wo die sie hängen zusammen alle im Auto. Das Auto stürzt fast von der Klippe und es hängt nur noch fest. Ja. Und alle sterben fast. Und eigentlich ist die Situation so, scheiße, das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Und dann kommt der eine Typ und sagt, okay, ich hole jetzt Hilfe, braucht ihr noch irgendwas? Und dann kommen wirklich die Sprüche, ich nehme einen doppelten Cheeseburger, ich nehme eine Apfeltasche. Und ich denke, wow, ernsthaft, in so einer Situation, wo der Zuschauer mitfiebern soll, dass ihr gleich alle sterben könnt, kommen so eine Sätze aus einer Situation aufzulockern. Kann es passieren, dass irgendwer sagt, ja, ich hätte gern Big Mac. Aber dass dann alle drei Charaktere sich noch irgendwas von McDonald's wünschen, fand ich so lächerlich in dem Film. Richtig übertrieben lächerlich. Ja, vor allem, weil es vorher ja richtig cool war, wie sie auf der Scheibe gelegen hat. Genau. Und das war eine geile Szene. Genau so ist es. Und so, du denkst so, boah, krass, richtig geile Alter. Szene, genau so ist es. Man denkt ja am Anfang wirklich, dass sie runterfällt. Ne? Also wenn man es jetzt weiß, dann sieht man, dass vorher schon was drauf liegt auf der Scheibe. Aber ich dachte damals beim ersten Mal, krass, die fällt runter. Habe ich auch und gedacht, dann genau. Knallt sie auf die Scheibe und bleibt da liegen und dann halt so fies, wie das Glas so zerspringt unter ihren Händen, so langsam dieses fiese Geräusch. Auch wie sie da aufgeschlagen ist mit der Gesichtsseite auf die Glasscheibe und es ist absolut alles spannend und wow, krass, und dann kommen so eine Sprüche und du denkst dir, was soll denn das in dieser Situation? Das ist auch nicht lustig. Nee, aber das ist auch das Einzige, was Jeff Goldblum in dem ganzen Film macht, ne? Nur so immer dämliche One-Liner rausschießen, wird schon lustig sein. Nee, ist es nicht. Es ist einfach nur nervig irgendwann. Ich finde wirklich, dass dieser ganze Hauptgruppe, mit der man mitfiebern soll, der sympathischste ist noch der Typ, der dann von den zwei T-Rex einfach mal übertrieben zerbissen wird. aber die anderen finde ich alle einfach nur mega, mega nervig. Ich meine, wenn Vince Vaughn nicht die Patronen aus dem Gewehr genommen hätte von dem Großwildjäger, hätten die alle noch gelebt. Und er ist schuld daran, dass jeder einzelne von den anderen Leuten, die da wegrennt, stirbt. Und ich finde das richtig krass. Ja, aber glaubst du, dass die Patronen von dem Großwildjäger den T-Rex umgehauen hätten? Ich glaube ja. Ich glaube never. Ich glaube, es ist ein Mann, der wusste, was er tut. Das glaube ich auch. Also er hatte so eine Kompetenz. Seine Motive waren zwar so ein bisschen fragwürdig. Also überhaupt Jäger ist ja sowieso so, dass ich sage, ist jetzt nicht das Sympathischste, einfach Tiere umbringen, so, weil man sagt, ja cool, ich habe sie umgebracht oder ich habe sie gejagt. Aber man dachte trotzdem, also man hatte das Gefühl, er hat noch Respekt vor dem Tier, das er jagt. Ja, genau. Sonst würde er es auch nicht jagen, ne? Weil es ist halt wirklich was Schweres, was Großes. So. Deshalb, ich hatte das Gefühl, ja, der hätte die Situation jetzt retten können. Ja, und er hat ja die Patronen rausgenommen. Mit so einem ganz schlechten Blick hat er dann so die Waffe angeguckt und dann so in den Augenwinkeln hat er das dann so gesehen und wir mussten uns dann sozusagen alles zusammenreimen daraus. Genau, ja. Er hat sie dann ja auch später, ne, im Helikopter hat er die dann auch in der Hand. Also wirklich, ja. Für mich war das einfach so, Teil 2 war, da fehlte mir einfach der Wow-Effekt. Der hatte für mich keine Magie mehr. So wie die Magie des ersten Teils, wo sie durch das große Holztor fahren und dann das erste Mal die Dinos sehen und selbst die Schauspieler da, beziehungsweise die Rollen so voller Energie aufgegangen sind und gesagt haben, oh, Wahnsinn, wir haben hier wirklich echte Dinos und alles ist irgendwie hell. Für mich war der Film zu dunkel, zu matschig, nur Regen und so zu depressiv. Das hatte für mich nichts Warmes mehr, so wirklich. Ja, ne? Ja, diese magischen Momente, die du im ersten Teil immer wieder hattest, wenn diese Musik kam. Ja, genau. Das kam da nie. Total gefehlt. Ja. Aber da gibt es auch in dem Film gibt's eine Szene, das ist für mich die schlimmste Todesszene im Film, wo einer von der Gruppe abkommt, auch so ein Jäger, und die kleinen Dinos, über die du vorhin schon gesprochen hast, jagen ihn und beißen ihn da so ein bisschen, und dann schubst er die weg und tritt die weg und fällt dann über einen Baumstamm in so ein Flussbett, und dann siehst du auf einmal hunderte von diesen kleinen Dinos über diesen Baumstamm springen und weißt, jetzt fressen die ihn auf, und dann siehst du nur noch das Blut durchs Wasser fließen. Also das, ich finde, fand diesen, ich als Biss in die Lippe von diesen kleinen Viechern bei ihm, das sieht so übertrieben krass fies aus. So, das ist so grausam, weißt du, und das ist halt auch so, da kommt nicht irgendein Großer, der dich in einem Haps runterfrisst, nee, da kommen ganz viele Kleine, die dich kaputt nagen. Also, boah, fand ich ganz, ganz grausam. Also, Tode konnten sie schon immer gut irgendwie, ne? Ja, das war wirklich cool. Das war übrigens der Mafia-Boss von Prison Break, falls sich da noch jemand dran erinnert. Ja, klar. Ja. Aber mit dem habe ich absolut null Mitleid, wa? Dass ihr sagt, das ist krass. Weil er vorher die Viecher immer so ärgert. Ja, also dieser Paläontologe dabei, der sagt so, ja, der kommt einfach an, weil er Menschen gar nicht kennt. So, der hat keinen Grund, vor ihm Angst zu haben. Dann macht er doch mit dem Elektroschocker zu dem kleinen Tier. Jetzt hat das, wo ich mir dachte, das zu sehen, ey. Genau, das Schlimme ist, da gibt es so viele, im echten Leben, so viele Menschen davon, die einfach Tiere quälen, weil sie das lustig finden, weil sie sich dadurch mächtig fühlen. Im echten Leben finde ich diese Menschen schon widerlich, und deswegen fand ich den im Film auch schon ekelhaft, diesen Typen, ja. Ja, absolut. Aber dann, was passiert dann? Dann geht man sogar im zweiten Teil von der Insel irgendwann runter. Und warum geht man von der Insel runter auf einmal? Weil kurz danach Godzilla ins Kino kommt. So ist es, genau. Ja. Es ist wirklich so. Ja. Die fangen den großen T-Rex und den kleinen, es gibt ein Baby-T-Rex, fangen die und schippen die mit einem Schiff nach San Francisco, ist richtig, oder? Oder nee, San Diego, genau. Und dann ist es auf einmal ein ganz anderer Film. Dann hat das nichts mehr mit Jurassic Park zu tun, sondern dann ist es, der T-Rex läuft durch San Diego und es ist Godzilla. Und an einer Stelle sieht man sogar, wie eine Gruppe von Japanern vor dem T-Rex wegrennen. Und man denkt, okay, das ist nicht mehr Jurassic Park, das ist nicht mehr das, was ich sehen will. Ich glaube, als Kind fand ich es cool auf einmal, dass der in der Stadt war und alles so zwischen den Hochhäusern. Aber jetzt mit einem größeren Abstand und als Erwachsener denke ich mir, nee, das ist nicht der Film. Das war so, finde ich scheiße. Echt? Ja, ich auch. Also ich fand es damals im Kino aber schon, weil der ging ja da auch schon über 90 Minuten, der Film. Und dann kommt der Punkt, wo sie auf einmal dann halt nach San Diego fahren mit diesem Scheißboot. Und man denkt sich so, warum? Das muss doch jetzt gerade nicht mehr sein. Dann hätten sie einen anderen Teil machen sollen oder so. Aber das ist so, ja, ich will dem jetzt zuvorkommen, ne? Wie das Steven Spielberg irgendwie, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Also ich fand das wirklich vollkommen überflüssigen Mist einfach. Absolut, und es wird auch relativ schnell abgefrühstückt, ne? 20 also, Minuten oder so. Ja, so, wo man dann sagt, was, also das finde ich scheiße, fand ich blöd, finde ich auch nicht lustig. Da gibt's einfach Godzilla und da gibt's andere Filme für und das dazu. Ja, aber zum Beispiel die Szene, wo der kleine Junge sagt so, ja, ein Dinosaurier ist in unserem Garten. Und die Eltern dann so total genervt aufstehen und sagen so, ja, er darf keine Serien mehr gucken und so. Ja, das ist eine coole Szene, das stimmt, ja. Der hat ja auch, also ne, wir reden jetzt sehr schlecht natürlich irgendwie über den Film die ganze Zeit, aber trotzdem hatte er auch so seine kleinen Momente. Eine wirkliche Daseinsberechtigung hatte er eigentlich nicht, aber im Endeffekt war das auch wieder so ein Survival-Movie, der irgendwie, ja, war ganz nett, ne? Also man kann ihn gucken, ist keine Mega-Zeitverschwendung, aber muss auch nicht sein. Nicht so wie der erste Teil, der einfach mal ein Film-Meilenstein ist. Ja, und aber auch im zweiten Teil war doch auch geil, zum Beispiel diese Szene, wo die ganzen Jäger sozusagen in das hohe Gras laufen und dann die Velociraptoren, die alle abcashen und so, das war doch auch geil. Also. Aber was richtig ranzig an der Szene ist, dass irgendwie erst drei gebissen werden, bevor die anderen merken, oh Mensch, was ist denn hier los? Was natürlich eine geile Einstellung ist, wie sie durch dieses hohe Gras laufen und du so nur siehst vom Rand, wie da auch auf einmal welche auf sie zukommen. So, ja, das, Gräser, ist eine geile, das ist eine geile Einstellung aus der Luft, ne? Aus der Vogelperspektive. Genau. Super Top-Shot. Gut, ja. Das finde ich auch gut. Also ja, oder auch, man muss ja auch mal wieder bei dem Positiven bleiben, der T-Rex sieht wieder geil aus, ne? Ja, ich fand auch, dass die Raptoren gut aussahen, muss ich sagen. Ja, also so es war, viel schlechter fand ich es jetzt nicht. Nee, es war ein Downgrade zum ersten Teil, aber wir haben ja noch den dritten Teil, also deswegen war es gar nicht so schlecht. Aber auch, ey, aber für mich war einfach so das Ende, was ich nicht verstehe, ja. So der T-Rex wird dann doch irgendwie gefangen, Menschen sterben in der Stadt, aber ist eigentlich gar nicht so ein großes Drama, dass da auf einmal ein Dino in der Stadt war, so, weil man sagt, wow, wenn jetzt hier durch Berlin ein T-Rex laufen würde. Wow, ne? Ich glaube, da redest du erstmal jahrelang, monatelang drüber, wenn nicht noch länger. Und nö, das ist eigentlich so okay, der wird gefangen, dann wird er aufs Schiff gebracht und wird wieder zur Insel gefahren. Und naja, und man lässt ja letztendlich auch komplett die Dinos auf der Insel, ist ja auch gar kein Problem, obwohl die ganze Welt jetzt, weißt du, von den ersten Geschehnissen des ersten Teils hat keiner was mitgekriegt, weil Schweigepflicht und so. Aber das hat ja nun jeder mitgekriegt. Aber das war okay. Ja. Die sind halt jetzt wieder auf der Insel, jetzt haben wir den T-Rex da wieder hingebracht, alles cool, wir haben keine Angst, wir Menschen haben keine Angst, was machen wir damit? Zudem fliegen am Ende Flugsaurier ins Bild, wo du denkst, vielleicht findet man es auch nicht so cool, dass die Flugsaurier ja auch demnächst mal irgendwie in Europa oder so auftauchen könnten. Also das war so für mich... Okay, wir haben jetzt die Maus haben wir jetzt gefangen so und jetzt setzen wir sie wieder raus in die Freiheit, weil Hauptsache sie ist nicht in meiner Wohnung. Aber nein, das ist ein Riesenausmaß, Alter, da gibt's Dinos, was ist denn das? Das ist krass, ne? Aber ist das wirklich für dich der schlimmste Fehler am Film? Für mich gibt's einen Punkt, so über den ich einfach nicht hinwegkomme. Das ist, wenn das Boot ankommt, warum ist dieser dreckige Dinosaurier wieder eingesperrt? Und wie hat er vorher überhaupt den Captain und alle töten können auf dem Schiff? Da in den kleinen Raum und hat ihn den Arm abgebissen, dass der Arm da am Lenker hängt. Aber das war doch der Baby-Dinosaurier, oder? Nee, der wurde ja anders transportiert. Der war da nie auf dem Schiff, Chris. Der wurde per Helikopter weggebracht. Ach, stimmt. Also hat der große Dinosaurier in den kleinen Kabinen die gefressen? Gewüht. Ganz genau. Und hat sich danach wieder selber eingesperrt in das Ding. Krass. Das ist doch lächerliche Scheiße. Ja, ist total lächerliche Scheiße. Ja, ist total lächerliche Scheiße. Also es ist einfach mal so ein krasses Plotloch. So. Also es war wohl mal angedacht, dass Raptoren auch mittransportiert wurden, dass es dadurch erklärt wird. Aber das wurde halt einfach weggelassen dann. Und deshalb ist es einfach mal falsch jetzt. Es geht, also funktioniert ja nicht. Wieso ist der dann da nochmal in das Loch gegangen und dann, ja, mach doch bitte nochmal einen Deckel zu mit deinem letzten Atemzug da hinten. Das ist einfach mal. Hast du vollkommen recht. Also wenn das wirklich so ist, dann hast du da vollkommen recht, ja. Ist so, ja. Ja, aber trotzdem ein nettes Filmchen. Ja, sich. Absolut, absolut. Nur halt kann es einfach mit den hohen Erwartungen, die man durch den ersten Teil hat, nicht standhalten. Genau, denke ich auch. Ja, kann man so abschließend sagen. Ja, und im Jahr 2001 kam dann der dritte Teil, der sagenumwobene dritte Teil von Jurassic Park ins Kino, der auch nichts mehr mit Lost World Teil 2 Jurassic Park oder so hieß, sondern einfach nur noch Jurassic Park 3. Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob sie da marketingtechnisch gesagt haben, Mensch, wahrscheinlich lief Teil 2 nur nicht so gut, weil wir den ja eigentlich erst Lost World genannt haben und dann wussten die wahrscheinlich nicht, dass es Jurassic Park ist. Lass uns das jetzt direkt mal klar machen, dass es sich um Jurassic Park handelt. Muss ja einen Grund gehabt haben, warum man den auf einmal wieder so nennt, weißt du? Ja, das kann sein. Der kürzeste Teil, auch der dritte, mit 92 Minuten Laufzeit. Hätte beim zweiten auch gereicht, wie ich finde. Finde ich auch, ja. Und er spielte nur noch 368 Millionen ein. Flop. Ja, er hatte aber nur eine Produktionskosten von 93 Millionen. Also, immer noch haben die damit ordentlich Geld gemacht, ja. Aber trotzdem natürlich wesentlich mehr als Teil 2, der 75 gekostet hat. Also eine Steigerung, die man bestimmt in die Schauspieler investiert hat. Ja, und in Deutschland waren 3,3 Millionen Zuschauer. Auch weniger, städtisch weniger geworden, ne? Ja. Und Steven Spielberg ist nur noch Produzent und hatte die Regie niedergelegt und dafür hat Joe Johnston übernommen, den wir alle kennen mit fabelhaften Filmen wie? Jurassic Park 3. Ja. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und Jumanji zum Beispiel. Oh, waren aber große Filme, ne? Es ist eine Stampede. Genau. Ja. Dann kehrte Dr. Grant zurück, Sam Neill wieder in der Rolle. Und dazu kam dann noch William H. Macy, von denen, die man vielleicht noch kennen könnte. Und was mich richtig krass nervt an dem Film, dieser Billy, der Typ, der mit den Vögeln nachher kämpft. Ja. Mit den Flugzeugern. Das ist der Bruder von Caster Troy aus Im Körper meines Feindes, der sich nicht die Schnürsenkel zubinden kann. Und der geht mir richtig... Pollux ja, Troy? Pollux, gut, Andy, gut. Ja. Aber worum ging's denn allgemein bei Teil 3, Chrissy? Da würde ich gerne mit einem Zitat der Kinozeitschrift Cinema beginnen. Und zwar schrieb die damals, Jurassic Park 3 ist wie ein Besuch bei McDonald's. Man weiß, was auf der Speisekarte steht. Allein die Frage, welches Spielzeug das Happy Meal enthält, bringt die Überraschung. Und genau so ist es. Also perfekt. Im Prinzip, ne? Also, es ist Jurassic World ist das nächste Thema. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, womit man rechnet. Es ist halt so. Toller Vergleich. Ja, fand ich sehr passend so. So, ja, gut, man hat da jetzt auch nicht das Rad neu erfunden, sondern reiht sich an die ersten zwei Teile an. Es geht so, dass Dr. Alan Grant, der ja im ersten Teil dabei war, im zweiten aber nicht, der ja die Verschwiegenheitserklärung unterschrieben hat, aber am Anfang des dritten Teils vergessen hat, dass er die unterschrieben hat, von einem Ehepaar angesprochen wird, dass sie gerne einen Rundflug über die zweite Insel, über Isla Sorna machen würden. Und er sagt halt vorher auf einer Konferenz, wo er über Dinosaurier spricht, dass nichts auf der Welt, kein Gott, kein Nichts auf der Welt ihn jemals wieder zu dieser Insel bringen würde. Gut, die bieten Geld. Geld ist aber natürlich wertvoller als alles andere, als nichts auf der Welt. Und deswegen macht das doch. Angeblich, entschuldige Chris, ganz kurz Zwischenwurf. Angeblich hat Sam Neill zwischen Jurassic Park 1 und 3 auch mal gesagt, dass er auf keinen Fall wieder mitspielen wird. Dass es nichts gibt auf der Welt, was ihn dazu bewegen wird. Ja, siehst du? Ja, passt. Naja, und dann ist es so, dann machen sie so einen kurzen Rundflug und auf einmal merkt aber Dr. Alan Grant, dass sie doch landen wollen. Und er sagt dann, was, landen hier, nee, Rundflug. So, dann kriegt er schön einen auf die Nuss, damit er mal sein Maul hält. Und auf einmal wacht er auf und sie sind auf der Insel gelandet. An dieser Stelle kommt auch eine sagenumwobene Szene, wie ich finde, wo er nach links guckt und auf dem Flugzeug sitzt ein Velociraptor, der ihn anguckt und mit ihm spricht. Und Alan. Alan, sagt er. Und man denkt, im Flugzeug sitzt der tatsächlich. Im Flugzeug sitzt der wirklich und redet mit ihm. Alan. Ist nur ein Albtraum, macht die Szene aber nicht besser, so finde ich. Nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Da hat, also damals hat man doch schon gedacht, also, aber es gibt ja Leute, die das Drehbuch dafür schreiben, hoffentlich. Und was denkt er? Das wäre jetzt eine richtig Hammer-Idee, wenn der Raptor zu ihm auf einmal Alan sagt. Ja. Und wie ein Mensch im Flugzeug sitzt. Super, also gut, eine Frechheit. Naja, dann sind sie natürlich trotzdem auf der Insel gelandet, wollen dann wieder wegfliegen, funktioniert aber nicht, weil dann nämlich ein ganz böser neuer Dino kommt. Da kommt nämlich der Spinosaurus. Ich dachte, der Entensaurus. Spinosaurus aegypticus? So, der heißt nämlich Spinosaurus. Und der ist nämlich noch geiler als der T-Rex. Ja, was, glaube ich, kein Mensch sehen will, dass es da jemanden gibt, der noch geiler ist als der T-Rex. Nein, wirklich nicht, weil jeder nur diesen verdammten T-Rex sehen will. So, genauso ist es. Und direkt am Anfang des Films kommt dann natürlich auch so, was man als Höhepunkt des Films nehmen könnte, dass der T-Rex gegen diesen Spinosaurus kämpft. Dauert dann ungefähr 20 Sekunden, bis der Spinosaurus den T-Rex einfach mal so ohne größere Probleme platt macht. Ne? Ich glaube, es war schneller. So, genau so ist es. Irgendwann. Ja, lange Geschichte. Die Gruppe wird irgendwie dann voneinander getrennt. Machen wir es kurz. Es kommt raus, dass die eigentlich gar nicht, dass das Ehepaar gar nicht verheiratet ist und auch eigentlich nicht reich ist, sondern dass ihr kleiner Sohn um diese Insel so einen Ausflug gemacht hat und seit 6 Wochen oder auf manchen Seiten steht 8 Wochen, ich bin mir nicht sicher, sagen wir mal 6 Wochen, auf dieser Insel vermisst wird. Und das im Prinzip eine Rettungsaktion ist, um den Jungen von dieser Insel runterzuholen. Und sie rufen alle 5 Sekunden, Eric! Genau, obwohl, das macht nichts anderes, den ganzen obwohl Film ungefähr jedes Mal, wenn einer schreit, sagt, nee, wir müssen leise sein, aber dann schreit 2 Minuten später wieder der Nächste. Ja. So, neu ist auch, Velociraptoren können jetzt richtig cool miteinander kommunizieren. Ne, die können sich jetzt schon von links nach rechts schicken und so über Sprache. Funktioniert ganz gut. Dr. Grant findet den Jungen, der ja auch krasserweise, ne, alle sterben relativ schnell in den ersten 2 Teilen, aber der Junge schafft es 6 Wochen alleine auf dieser Insel zu überleben. Ja. Meine Erklärung dafür, vielleicht dachten die Dinosaurier, da ist noch so wenig dran, wir lassen den mal noch so ein bisschen reifen. Genau. Bis der mehr Fett dran hat. Genau, so ist es. Die wollten ihn eigentlich auch erst in so einen Käfig sperren und ihn messen. Wie bei Hänsel und Gretel. Ja, genau so ist es, ja. So, der Grant findet den Jungen, die Gruppe wird letztendlich wieder vereint. Sie wollen sich dann zur Küste durchschlagen, wo sie gerettet werden wollen, weil Grant ein Funkradio findet, was eigentlich der ganze Film über weg ist. Auf einmal ist es dann doch wieder da, weil jetzt eigentlich hat es der Dinosaurier gefressen. Letztendlich hat das ausgekackert, der Gute. Und ruft dann die nette Frau aus dem ersten Teil an, der ja nur ganz schnell sagen kann, oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und die ist dann so schlau, dass sie erkennt, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das kann nur bedeuten, er ist auf der zweiten Insel. Ja, die ich mach's mal so kurz, ne? Die schickt dann Hilfe und er denkt sich, naja, der einzige Weg, wo wir gerettet werden können, ist irgendwie so am Fluss und so, also am Ozean. Wir müssen uns zur Küste durchschlagen. Dann ist es so, dass die während der ganzen Zeit aber von den Velociraptoren gejagt werden. Warum werden die gejagt? Weil der clevere Assistent Billy von dem Dr. Grant Eier der Velociraptoren geklaut hat. Und die im Prinzip... Eier, die, wir brauchen Eier. Eier. Und im Prinzip nur die Leute jagt, um die Eier zurückzuholen. Am Ende tauchen auf einmal Flugsaurier auf, dadurch wird die Gruppe wieder getrennt. Und dieser dämliche Billy wird nicht zu Tode gehackt. Genau so ist es. Flugsaurier-Gruppe wird wieder getrennt. Dann schlagen sie sich letztendlich doch zur Küste durch. Am Ende kommt nochmal so ein Highlight, wo die Gruppe von den Velociraptoren umkreist wird, wo man sagt, wow, jetzt wird's nochmal spannend. Aber nein, die Velociraptoren sind ja ganz verständnisvoll, weil Billy sich dann entscheidet, die Eier, nee, Billy ist ja gar nicht mehr da. Billy ist ja von den Flugsauriern weggetragen worden. Aber man entscheidet sich da so, naja gut, wenn ihr so einen Stress macht, dann geben wir euch die Eier zurück. Und dann sagen die guten Velociraptoren, hey cool, danke, dass ihr uns die zurückgegeben habt, wir hauen einfach mal wieder ab. Und letztendlich ist alles cool. So, ganz schnell zusammengefasst. Wunderschön. Ne? Und also mein Gedanke wirklich die ganze Zeit, als ich den Film geguckt habe, war, warum sieht das alles so scheiße aus? Es sieht ja alles richtig, richtig kacke aus. Ja, es sieht echt scheiße aus. In den hellen Szenen sind die Dinos, die vor 8 Jahren beim ersten Teil gut animiert waren, sind nur noch verschwommen und blurry, so wie du sagst. Ja, okay, da hat man keine Zeit mehr, macht die mal verschwommen, dann sieht man keine Details, ist super so. Und ja, es ist so krass. Ich kann mich noch an eine Sache erinnern. Und ich war 16 und war im Kino und habe den dann im Kino gesehen. Und direkt die erste Szene, wo der Junge mit diesem Paraglide an dem Boot hängt und um die Insel fliegt. Und ich saß damals, 2001, ne, nicht 2011, nicht 2014, so, wo man eigentlich noch nicht so viel erwarten konnte von der Technik. Ich saß in dem Kino und hab gesagt, Alter, sieht das scheiße aus, dieser Bluescreen, ja, wo er an dem Fallschirm da hängt, ja, und um die Insel. Was sieht das scheiße aus? Hat mich in dem Film schon geärgert. Und wenn so ein riesengroßer angeteaserter Hollywood-Blockbuster beginnt mit, du sitzt im Kino und denkst, ist das billig? Ist das scheiße? Sieht das hässlich aus? Ist natürlich, bist du unfassbar enttäuscht. Dann kommt der, kurze Zeit später kommt der Raptor im Flugzeug, der mit ihm redet und du denkst, okay, geht, reiht sich so in die Highlights der Folge des Films weiter. 5 Minuten später wird der T-Rex auch noch, den du eigentlich die ganze Zeit sehen willst, weil der war ja bisher immer der coolste, auch noch von so einem neuen Dino, den du noch nie gesehen hast, noch nie gehört hast oder sowas. Und der übertrieben scheiße aussieht. Ja, getötet. Hab ich schon erwähnt. Ja, und dann denkst du dir natürlich, ja, okay, so einen Film anzufangen ist einfach scheiße, ne? Ja, allerdings. Das kann man ja wohl so sagen. Boah, ey. Auch dieser ganze Angriff dann, die versuchen ja mit dem Flugzeug zu starten und stürzen dann ab, weil dieser Entendino da sie angreift. Und es sieht einfach aus, finde ich, die ganze Zeit wie so eine, keine Ahnung, im Disneyland oder im Heidepark Soltau, so eine Attraktion irgendwie, wo sie so animierte Roboter stehen haben, so Robotersaurier. Und ja, das ist kacke. Sieht dermaßen schlecht aus. Es ist einfach, und dann halt dieser Mist mit dem Handy, dass sie nicht merken, dass da so ein Riesenvieh, was in den ersten Teilen, der kleinere T-Rex, der sorgt dafür, dass die Gläser vibrieren, wenn der läuft. Und er, der, das merken die nicht, dass der kommt, aber die hören in seinem Bauch das Handy klingeln, dann geht's noch. Also, wollen die mich verarschen? Genauso ist es. Und sie sind ja, die Gruppe ist ja getrennt, sie sind an ganz komplett unterschiedlichen Orten. Und irgendwer schreit Billy und das hören dann die Gruppen untereinander, dass sie sich rufen, aber nur eine Gruppe hört das Handy und so, wo du denkst, aber ihr seid, welches Handy und so. Das ist alles richtig komisch und ist ja dann auch noch, so im Trailer fand ich es ganz cool, dass man angeteasert hat, oh, diesmal kommen wirklich die Flugsaurier. Das Ende des zweiten Teils mit dem Flugsaurier tritt wirklich ein, jetzt geht's um Flugsaurier und die sind ja in so einem großen Vogelkäfig zusammen, ne? Der wo eigentlich nur die Vögel drin sind, damit die nicht in der freien Wildbahn wirklich irgendwo hinfliegen können. Dann sagt man sich aber wenn die doch alle in einem Vogelkäfig drin sind, warum gab es am Ende des zweiten Teils Vögel? Die sind doch in einem Käfig drin. Und der Junge Crash landet ja nur auf der Insel, weil er nach unten guckt und sieht, das ganze Boot ist leer. Also alle aus diesem Speedboot sind ja aufgefressen worden und tot. Ja. Ne? Ja. Welcher Dino kann schwimmen und schwimmt auf das Boot? Es können nur Flugsaurier gewesen sein. Können sie aber nicht gewesen sein, weil die sind ja in dem Vogelkäfig drin und kommen nicht raus. Und wer passt auf den Käfig auf? Ja, naja, wer wartet den denn? Also du hast ja gesehen, auch am Ende, dass das Ding Junge hat. Also vielleicht hat das auch einfach den Vogelkäfig als sein Nest benutzt. Also, und ist deswegen wieder zurückgeflogen. Sind ja jetzt keine Nomaden, die Viecher. Aber es wird ja wirklich so halt gezeigt, dass der Käfig verschlossen ist, noch intakt ist. Und das nur am Ende, weil keine Ahnung, die Frau wahrscheinlich wieder, die Tür offen lässt. Genau so ist es. Da macht man eine riesengroße Einstellung drauf, dass sich auf einmal die Tür des Vogelkäfigs öffnet. Und das ist so das, oh scheiße, jetzt sind die Vögel frei. Also da wird die ganze Zeit drauf aufgespielt, dass scheiße, erst jetzt sind sie frei. Ja, jetzt. Die Vögel, die übertrieben aggressiv waren, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ne? Und als sie den Billy angreifen. Und der auch perfekt einfach mal den Gleitschirm gepackt hat in seinem Rucksack wieder und dann da durch die Gegend gleitet. Wer kennt es nicht, dass man vorsichtshalber in seinem Rucksack so einen Gleitschirm gepackt hat? Für den Fall der Fälle, ne? Kann ja passieren. Aber es gibt so einen Blick auf diesen Berghang, wo der Vogelkäfig ist und der ist so ein bisschen im Nebel auch. Und ich finde, das hat aber wiederum diesen mysteriösen Jurassic Park, oh Gott, Isla Sorna Effekt, wo du denkst so, boah, krass, Alter, das hast du ja im zweiten Teil nicht gesehen, obwohl du dachtest, du hast Isla Sorna alles gesehen. Und dann denkst du so, krass, diese Engine-Firma, die den Park gebaut hat, die hatte auch noch an den Hang so einen krassen Vogelkäfig gebaut. Und um da sozusagen das als Attraktion zu machen und so. Also ich fand diese Vogelkäfig, dass es den gibt, richtig geil. Absolut. Finde ich auch cool, weil du eigentlich immer darauf gewartet hast, dass irgendwann so ein Flugsaurier kommt. Und auch die Idee finde ich auch cool. Es gibt auch eine Szene, ich weiß nicht, ob die eigentlich cool ist oder ob ich die nur cool in Erinnerung habe, dass du nur so in einem Nebel im Vogelkäfig so ein Klacken hörst. Klack, klack, als wenn so zwei Holzbeine gehen. Und dann kommt halt dieser große Flugsaurier und geht da auf ihn zu. Und das ist schon creepy und gruselig, so als wenn der Mörder, so das Monster aus dem Nebel kommt. Aber so letztendlich so schwach umgesetzt. Sie hätten es cooler machen können, ne? Aber vom Dings her weiß man schon im Prinzip, was sie versucht haben. Aber sie hätten es ein bisschen cooler machen können. Irgendwie. Ich wüsste jetzt auch nicht, ich bin ja kein... Aber für mich waren es halt auch wie in Teil 2 keine liebenswerten Charaktere. Das Ehepaar finde ich scheiße. Ich finde die Frau besonders unsympathisch als Schauspielerin, so auf den ersten Blick. Und da dachte ich so, boah, ihr streitet euch die ganze Zeit und das ist so Slapstick-Comedy, wie ihr euch streitet und der Junge überlebt denn da 6 Wochen auf der Insel und ich fand das alles... Als du gerade die Zusammenfassung gemacht hast vom Film, wollte ich dir da nicht reinquatschen, aber als der Doktor den findet, ja, da hat er ja auch noch sein Peter Pan Gedenkbaströckchen sich gebastelt, wo ich mir denke, ja, Junge, willst du mich jetzt, was ist denn jetzt los, ja? Und er hat alles rausgefunden, dass man sich mit Dino-Urin einreibt, damit sie einen nicht riechen und er weiß, also er hat das Ding komplett im Griff, ich weiß gar nicht, eigentlich hätte er sagen müssen, sag mal, seid ihr bescheuert, warum kommt ihr her, lasst mich in Ruhe, so, läuft, ich bin Cat-Wiesel, hier funktioniert das alles. Wie kommst du eigentlich darauf, dass du mir den Weg zeigen kannst, Genau. Ja, und das ist halt so. Und stellt sich halt auch die Frage, die gehen zu ihm hin und sagen, also als sie ihn anheuern, den Dr. Grant, ja, wir sind reich und wir haben Privatjet. Und sie haben Privatjet und sie können auch so ein Special-Ops-Team, weißt du, zusammensuchen. Und letztendlich kommt raus, nö, sie sind geschieden und eigentlich ist er stinkearm. Wo ich dann denke, woher habt ihr den Privatbescheid? Woher habt ihr die Leute, die jagen? Die ja auch wieder mal die größten Versager waren von Anfang an. Ne? Deshalb, weil sie nicht genug Geld hatten. Also ey, so unfassbar. Fun Fact zum dritten Teil habe ich, dass in den ersten 2 Teilen die Velociraptoren viel zu groß dargestellt wurden und dass man nach Dreharbeiten des 2. Teils, also dass Forscher festgestellt haben, eigentlich haben Velociraptoren Ansätze von Federn gehabt und deswegen sehen im 3. Teil die Velociraptoren anders aus, sind kleiner und haben tatsächlich auf dem Kopf vereinzelt Federn drauf. Ja, so ein Mohawk, ne? Genau, nächster Fun Fact, im 4. Teil haben sie es wieder nicht. Ja, das dachte ich auch, ach Mensch. So, denkt man sich auch, okay, was ist denn jetzt richtig? Oder hat man jetzt doch rausgefunden, dass sie doch keine Haare hatten? Ne? Ich finde es ja im Prinzip okay, dass sie das so ein bisschen echt Versuch machen, aber du weißt im Prinzip nicht, wie sie sich angehört haben und du weißt auch nicht, welche Farbe sie hatten. Also Das weißt ja alles nicht. So sollen sie es doch einfach ganz normal machen, dass es gut aussieht und dann ist gut. Also ich habe da jetzt keinen Anspruch, dass das da alles... Genau, aus dem Buch ist, oder? Man aber auch, dass die so sprechen mit den Dinosauriern. Ja, das finde ich ganz schlimm, dass sie sich so ein Ding geschnitzt haben, was übrigens perfekt wie aus Plastik geformt aussieht. Ja. Und du denkst ja, jetzt kann der auf einmal, weil das ist ja auch noch der Grund am Ende, die geben ihm ja die Eier zurück und dann rufen sie ja da noch rein, sodass sie denken, ach guck mal, es sind ja welche von uns. Und du denkst, Jetzt können die Menschen durch so ein hässliches Gerät miteinander reden und die kommunizieren und die wollen ja eigentlich nur ihre Eier zurück. Und das könnte ja so ein Highlight des Films sein. Mensch, die werden die, was für eine Geschichte, die werden die ganze Zeit von diesen Dingern gejagt. Was eine Spannung von Anfang an. Und dann löst sich's auf mit, hier habt ihr euer Ei, alles klar, ciao, danke, bis zum nächsten Mal. Und du denkst ja, was? Absurder kann es im Prinzip nicht werden, weil irgendwann ist noch einer davon, der ist Alpha-Tier und jagt mit denen oder so. Ja. So, ja, hör bloß auf, ey. Oh Mann, ja. Also ja. War jetzt nicht so das Highlight des Films. Ich fand's halt gut, dass sie auf der Insel geblieben sind, so dass sie halt nicht wieder in der Stadt auf einmal waren. Ja, aber auch da fängt's doch an. Wie kann es sein, dass das Boot am Anfang, das Speedboot, so von privaten Leuten so dicht an die Insel rankommen darf? Warum hat da man wurde nach übertrieben Militär da ja, die ganze Parole. Genau, warum hat man nach dem Zwischenfall in San Diego nicht irgendwas gemacht? Nein, das ist okay, wir müssen wieder auf irgendeine Insel, eine dritte Insel rauszusuchen, ist scheiße, also nehmen wir direkt die zweite, aber so eine Rettungsaktion ist ja auch von der Sache her legitim, aber doch nicht 6 oder 8 Wochen danach und alle sind ja tot. Der Typ, mit dem er Fallschirm da geflogen ist, hängt als Skelett am Baum, wo man denkt, okay, nett von den Dinos, dass sie nur das Fleisch oben abgenagt haben. Das habe ich mir so schön geredet, dass es vielleicht die Kleinen waren, ja. Dass sie dann ihn so abgeknabbert haben. Das kann so sein, ne? Ja, und also das ist so tragisch und ärgerlich und fängt ja damit an, dass man in diesem Teil das erste Mal das Logo ausgetauscht hat. Ne? Es war ja nicht mehr der T-Rex auf dem Logo, sondern es war so ein silbernes der silberne Spinosaurus drauf so. Und dann denkt man sich auch, schade eigentlich. Ja, wobei ich die Geschichte mit den Flugsauriern eigentlich geil finde. Ja, die ist auch im Buch vom ersten. Wer spricht das Hörbuch vom dritten Buch? Ja, nee, das gibt's nicht. Das basiert nicht auf einem. Ja, leider nicht. Ach, stimmt, leider das basiert nicht. Ja nicht auf einem. Stimmt, nee, genau. Erstmals. Und das ist halt so, dass die auch in diesen Vogelkäfig kommen und dass da eigentlich ein Hotel dran gebaut wurde, aber dass das eine Baustelle ist. Weil die dann herausfinden, die waren so aggressiv, dass die da nichts geduldet haben und dass die alle angegriffen haben, egal was es war. Und da wird halt so eine Gefahr aufgebaut, die einfach von den Vögeln ausgeht. Und dass die deshalb nicht wirklich so halt in Grenzen zu halten sind. Und das fand ich eigentlich ganz nett, so als Idee. Also das sind schon krasse Tiere natürlich, ne, mit einer übertriebenen Spannweite. Und also ja, fand ich... Ja, das war ja auch der so wie ihr jetzt gesagt habt, so der Money Shot am Ende vom ersten Teil mit dem T-Rex, wie er da brüllt. Ja. Das war ja im zweiten Teil dieser Vogel, ja, wo du dann dachtest so, ey krass, wenn es jetzt weitergeht, wenn sie sagen würden, wenn sie es erklärt hätten mit, ja, die Dinger können nicht so weit fliegen und die Insel ist so weit ab vom Festland, deswegen haben sie nur das als Revier, dann würde ich ja sagen so, naja, gut, okay, ja, die können halt nur da fliegen, weil die zu schwer sind, um irgendwie weite Strecken zu fliegen. Hätte ich ja geglaubt, so, ja. Aber im Prinzip dachte man auch, dass im dritten Teil, oh Gott, die ganze Welt ist irgendwie mit Dinosaurier-Gen infiziert, weil die Viecher rumgeflogen sind. Genau, und dann leben sie wieder im Käfig, so wohl. Ja, so. Ja, genau, ganz gut. Fällt mir gerade dazu noch ein, auch noch zum ersten Teil, was ganz, ganz wichtig ist und was so einen Zeitdruck aufbaut im ersten Buch, ist, dass Dr. Grant und die Kinder sehen, dass ein Schiff wegfährt von der Insel und dass da hinten Raptoren drauf sind, die sich da drauf frei bewegen. Und deshalb, bevor das an Land, das dauert, was sagen sie, ich weiß es nicht mehr, 16 Stunden oder sowas, diese nennende Zeit. Und sie müssen rechtzeitig Bescheid sagen an Land, müssen es anfunken, aber es funktioniert ja nichts mehr. Die ganze Telekommunikation ist ja zusammengebrochen wegen Nidri. Und deshalb müssen sie das Schiff auch noch zurückholen. Wo ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe, haben die es nicht selber gemerkt, dass die da Raptoren auf dem Boot haben? Und dann aber halt, es fährt in den Hafen ein und dann rufen sie bei denen an und erreichen die und sagen, sie sollen gefällig sofort zurückkommen. Und dann fährt das Schiff wieder zurück mit den Raptoren zur Insel. Schlaue Viecher. Ja, aber also haben die sich extra gewartet, in der Kiste. Bis sie da ankommen. Ja, genau. Also, ihr findet uns nicht. war das wahrscheinlich. Ja. Also ja, der dritte Teil, also ich finde es irgendwie ganz nett, dass auf der Insel ist. Ich finde das Ehepaar übrigens irgendwie am Anfang, dass ich auch, das wird bestimmt nervig. Fand ich gar nicht so nervig. Ich fand den Jungen auch nicht so nervig wie jetzt zum Beispiel das Mädchen im zweiten Teil. Obwohl er so ein bisschen zu halt stark mir hingestellt wurde, so als kleines Kind auf so einer einsamen Insel. Na, natürlich. Die Effekte fand ich halt schlecht, aber also es ist halt so ein Nichts-Film, wirklich. Der hat mir nichts gegeben und eigentlich hätte ich mir den wirklich sparen können, leider. Ja. Und dieses Sprechen am Ende mit den Raptoren, also jetzt mal ehrlich, macht alles kaputt dann am Ende. Ja, das ist dann so aus den Haaren herbeigezogen, das findet man nicht gut. Und das haben ja auch aufgrund der Kinobesucherzahlen und alle, auch die Produzenten und Regisseure und alles gemerkt, sodass es einfach jetzt mal 14 Jahre gedauert hat, bis ein Teil 4 kam, ne? Aber der sollte ja übrigens viel früher kommen. Genau, es liegt nämlich daran, dass man eigentlich 2008 mit der Planung schon dabei war, dann aber abgebrochen hat, weil der Drehbuchautor für den vierten Teil gestorben ist. Genau. Das hat man dann 2010 aber wieder aufgenommen und hat damals in einem Interview noch gesagt, Teil 4 wird etwas völlig anderes. Das hat nichts mit den ersten drei Teilen zu tun. Das wird sogar der Beginn einer ganz neuen Trilogie. Und der sollte dann 2013 rauskommen, hat man aber terminlich nicht geschafft. Und jetzt sind wir hier, 2015 mit Jurassic World. Ja, in der ersten Planung sollte übrigens noch Dr. Grant mitspielen, ne, von Teil 4. Oh, hätte ich nicht durchgefunden. Ja, der sollte 2005 dann schon kommen, aber hat sich dann halt immer weiter verzögert. Also ich finde, Differenzen. Ich finde eigentlich ganz gut, dass aus den alten Filmen keiner bei ist. Echt? Ich finde das ein bisschen schade. Ist doch einer dabei. Ja. Allerdings. Einer ja, aber ich hätte halt von den größeren Rollen hätte ich auch also gut gefunden, wenn da noch irgendeiner bei gewesen wäre. Aber bevor wir jetzt irgendwie groß spoilern, also weil Jurassic World ja werden ja noch nicht alle unbedingt gesehen haben. Und wer das jetzt nicht gespoilert gucken möchte, also da werden wir jetzt halt drüber sprechen, der sollte doch einfach vorspulen. Und der Chris kann uns bestimmt den Timecode sagen, an welcher Stelle wir denn fertig sind, mit Jurassic World darüber zu sprechen. Und dann werden wir noch ein spoilerfreies Fazit am Ende darüber geben. Und dann auch noch über weitere Sachen sprechen. Das werde ich machen. Das werde ich in meiner männlichsten und attraktivsten Stimme nachträglich reinschneiden. Genau, aber für alle, die sich jetzt vielleicht nicht spoilern lassen wollen, wenn sie es nicht schon ein bisschen sind von uns, aber wir haben es eigentlich versucht, dezent zu halten, dann jetzt kurz Pause machen, den Film gucken und dann weiterhören oder zu Timecode so und so springen, den ich gleich sagen werde. Spoilerfrei Kartoffelbrei ab 3 Stunden, 17 Minuten und 42 Sekunden. So, kommen wir nun also zu Jurassic World, Jurassic Park Teil 4. Was waren denn eure Erwartungen von dem Film? Chris? Also ich habe versucht, mit möglichst wenig Erwartung reinzugehen, hatte aber Angst, dass ich sehr, sehr, sehr enttäuscht werden würde. Hab mich nichtsdestotrotz total auf den Film gefreut. Also als ich auch so die ersten Trailer und so gesehen habe, habe ich gedacht, okay, cool, wieder was aus meiner Kindheit, was jetzt weitergeführt wird oder so. Hatte aber tatsächlich ein bisschen Angst, gerade weil man in dem Trailer halt sieht, wie Chris Pratt heißt er, ne? Chris Pratt. Das ist aber auch nicht einfach. Mit Dinos so auf Jagd geht. Und dann wird das auch noch auf den Filmplakaten so krass gezeigt, dass er mit den Dinos jagt. Und da war mein erstes Gefühl so, ist nicht sein Ernst, komm, ey, jetzt jagen wir Menschen mit den Dinos, wir haben uns die also als Haustiere gemacht oder so. Hatte wirklich Angst davor, reinzugehen. Wie sah es bei euch aus? Genau das gleiche bei mir. Also ich habe mich auch gefreut, so als dann im Trailer, als man gesehen hat, dieser weiße Hai, der über das Becken gehalten wird und dieser riesige Wasserdino aus dem Wasser geschossen kommt und das Teil zerfetzt. War geil bis zu dem Moment, wo ich dachte, nee, die reden jetzt nicht schon wieder mit den Raptoren, oder? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Weil das war einfach der Punkt, der mich gestört hat an Teil 3, also richtig übertrieben gestört hat an Teil 3. Und ich dachte so, nee, ich möchte nicht, dass die so irgendwie mit denen kommunizieren können. Ich will das nicht. Und da hatte ich Schiss vor. Deshalb, da dachte ich, da verkacken sie es. Das war für mich, ob der Film halt gut wird oder schlecht. Das war der Knackpunkt. Ja, für mich war halt, den Chris Pratt hatte ich ja gar nicht so auf dem Schirm im Prinzip, aber dann hatte ich diesen Marvel-Film mit ihm gesehen, wo Guardians of the Galaxy. Ja, Guardians of the Galaxy, mit wo er der Star-Lord ist. Und ich hatte halt, an den Film hatte ich schon keine Erwartungen. Dann den Film gesehen, fand ich richtig super, ja, weil ja, ich dachte, total. So krass. Finally. Ja, finally, genau. Das war eine super Stelle und da dachte ich mir so, ich weiß nicht, ob den fand ich ja eher witzig und dann ich wollte Jurassic Park eher so ein bisschen ernster haben und deswegen dachte ich mir so, aber im Prinzip ist der Typ cool, dachte ich, dann wird der Film auch cool und von den Effekten her habe ich mir gehofft, ja, einfach es wird schön aussehen und groß sein, aber die Szene, wie du jetzt sagst, mit dem weißen Hai und dem Vieh, das es da frisst im Wasser bei der Fütterung da in diesem SeaWorld-mäßigen Bereich, war jetzt so, dass ich sage, so, ja, das also ich kannte das schon halt aus einem Videospiel, gibt's die genau die gleiche Animation, gibt's bei einem Videospiel, und da dachte ich mir so, das ist jetzt nicht so was Neues. Das haben die auch gesehen und dachten sich, oh cool, das können wir ja in Jurassic World reinbauen. Deswegen war es für mich jetzt nicht so der Supermoment, wie das Ding da frisst. Ja. Und ist es denn am Ende so schlimm geworden, wie wir dachten, oder wie ist es denn nun? Nee, gar nicht. Das könnt ihr ja kurz erzählen, wie was im Film passiert, also die kurze Zusammenfassung nach. Ja. Und bitte. Ja, also Zusammenfassung ist so, dass 22 Jahre nach den ersten Ereignissen auf der Insel, die wir ja in Teil 1 gesehen haben, ist letztendlich wirklich der Park eröffnet worden. Der Park läuft. Es gibt den Park. Der Park ist auch schon seit ein paar Jahren erfolgreich. Und alles geht glatt, alles ist schön, alles ist super. Und man merkt aber, okay, die größten Attraktionen beziehungsweise der größte Besucheranstieg ist immer dann, wenn man ein neues Tier veröffentlicht. So, und irgendwann ist halt die Sache so, dass man sagt, okay, wir haben alles drin. Wir haben von allen Dinos, die wir gefunden haben, also das Blut, die es gibt, haben wir alles drin. Und aus Angst, ihre Einnahmequelle zu verlieren, also die Besucherzahlen, entscheidet man sich, ein Dino herzustellen. So, aus verschiedenen Tieren, aus verschiedenen Dinosauriern, eine neue Attraktion zu basteln. Und das ist dann der Punkt, wo es wirklich schief läuft im Film. Das fand ich aber witzig, als sie sich den Namen für das Ding überlegen wollten. Da haben sie das so gemacht wie bei den ganzen Fußballstadien zum Beispiel. AWD Arena oder Imtech Park oder was weiß ich. Oder die Trolley Arena, dass sie dann schon überlegt haben, sie vielleicht sogar schon nach dem Sponsor zu benennen, der das Geld gibt. Das fand ich richtig lustig. Was ja auch wirklich im Film oft vorkommt. Samsung wird groß als irgendwo erwähnt. Ja, und ja, Product Placement die ganze Zeit. Verizon, Chris Pratt trinkt an einer Stelle die neue Coca-Cola Live. Ja, ist halt krass. Aber wie krass wird denn Chris Pratt überhaupt dargestellt? Also ich finde so die ganze Zeit so, immer wenn er ins Bild kommt, müsste unten eingeblendet werden, männlich. Ja, Er sitzt da am Motorrad, an so einem Containerwagen und schraubt am Motorrad, der Schweiß liest ihm runter und auf einmal greift er in der Sonne zu einer Coke und trinkt einen Schluck aus dieser Coke. Ich habe aber immer auf den Moment gewartet, wo er in die Kamera guckt und sagt, ich bin Star-Lord. Ja, man wartet drauf. Ja, wirklich. Aber Chris Pratt, ich kenne den schon aus vielen Filmen, so immer größtenteils als Sidekick, und fand ihn eigentlich immer sehr smart, charmant und charismatisch. Und das ist er in dem Film einfach auch wieder. Ja, genau. Ne? Ist halt nicht so ein Typ, wo man sagt so, oh ja, also wird natürlich sehr männlich dargestellt, aber hat eine sehr charmante, tolle Art an ihm, wo man sagt, hey, dich finde ich cool. So, dich fand ich als Star-Lord cool und dich finde ich auch als Indiana Jones im Jurassic Park Film cool. Ne? So, er hat leichte Erinnerungen an Indiana Jones auch schon wieder so klamottenmäßig. Der hatte nicht aber eine krasse optische Wandlung auch durchgemacht? War er nicht früher immer so ein bisschen so ein speckiger Typ? Ja, absolut. Er war eigentlich immer größtenteils pump. Und dick und hat dann für sich selbst, so habe ich neulich ein Interview gelesen, dass er gesagt hat, Mensch, er hat wohl 136 Kilo gewogen und sagte, ja, gesundheitlich war nicht mehr gut, Herzprobleme, ist impotent gewesen und dann hat er Zero Dark Thirty gedreht, also der Film, wo sie Osama Bin Laden suchen. Riesenerfolg auch in Amerika gewesen. Und da hat er für das erste Mal wohl so richtig trainiert und hat sich im Kino gesehen und hatte nach dem Film aber wieder so zugenommen und hat gesagt, wow, okay, so gefalle ich mir und ich werde nie wieder in meinem Leben dick sein. Und dann musste natürlich als Superheld im Marvel-Film so aussehen und ist jetzt optisch irgendwie ein ganz anderer Mensch, aber hat nicht an seinem Charisma verloren, was ich sehr wichtig finde. Ja, er hat krasser Körper, krasse Männlichkeit, also so verstehe ich, dass die Frauen sich reihenweise in den verknallen, aber er ist immer noch für mich so ein cooler, charmanter, witziger Typ und das finde ich ganz geil an ihm. Ja, also halt eine große Selbstironie irgendwie, die aber auch ausstrahlt. So, ja, ich bin hier richtig männlich gerade, aber eigentlich ist das alles mit dem Augenzwinkern zu sehen. Ja. Also das finde ich wirklich durchaus sympathisch. Ja. Also gute Wahl für den Hauptdarsteller, so ganz klar. Josh Brolin war ja zuerst im Gespräch, ne, als Hauptdarsteller anstatt von ihm. Finde ich großartiger Schauspieler, einer der besten Schauspieler, finde ich. war aus so die Goonies, der Chris, Andy. Und Man in Black, der junge Agent K, war da im dritten. Genau, ganz viel gemacht. Das Remake von Oldboy spielt da die Hauptrolle. Labor Day mit Kate Winslet, wie heißt der There Will Be Blood? Nee, heißt es so? Ja, ne? Ja. Der spielt er auch mit und also ein richtig guter Typ. Der war auch die erste Wahl für den neuen Batman. Der sollte den neuen Batman spielen, hat sich auch mit dem Regisseur getroffen und die wollten ihn unbedingt haben. Und ich habe immer komischerweise, weil ich den wirklich super finde, auch in einem Interview, es gibt so ein Hollywood Roundtable, wo 4-5 Schauspieler über ihre Karriere reden, das geht so eine Stunde, und da ist er auch sehr sympathisch und sagt an einer Stelle, und er ist wirklich ein erfolgreicher, großer Schauspieler, und sagt an einer Stelle, ich bin so dankbar, dass ich diesen Job habe, und es gab in meinem ganzen Leben noch kein einziges Mal als Schauspieler der Punkt, wo ich sage, you nailed it, du hast es so auf den Punkt gebracht, du bist mit dem zufrieden. Und da habe ich mich so selbst drin wiedererkannt und dachte, hey, du bist super, und du hast aber trotzdem noch deine Zweifel und strebst nach mehr, und das ist ein sehr, sehr bulliger, männlicher Typ, und der hätte so perfekt als Batman gepasst. Und er hatte Interesse, Regisseur hatte Interesse, Studio hatte Interesse, aber er wollte halt nicht mehrere Filme machen. Und so wie es aussieht, hat sich Ben Affleck wohl über mindestens 5 bis 10 Jahre als Batman verschrieben, weißt du? Der ist im... Ach krass, so lange, ja. Ja, ist in Superman, Batman wie Superman ist er drin, in Suicide Squad ist er drin. Also so, Batman ist die Figur, die das Marvel-Universum in den nächsten Jahren komplett zusammenhält, wo man das Gefühl hat, der taucht in jedem Film auf. Und da hat halt, sagt er im Interview gesagt, das war einfach nicht das, worauf er sich so einlassen konnte. Schade, weil super, super Typ. Aber wie sind wir auf Josh Brolin gekommen? Na, von Chris Pratt. Mein Gott. Der sollte das vorher spielen. Genau. Ah, okay. Aber dann war ja jetzt hier Lost World im Prinzip, jetzt ist ja Chris Pratt wiederum anscheinend so von Disney für die neuen Indiana Jones vorgesehen. Das war jetzt komplett die perfekte Generalprobe im Prinzip, ob er da reinpasst oder nicht, oder? Krass. Für Indy. Ja, habe ich auch so das Gefühl. Das ist so einer der das könnte gut passen. Ja, einer der meistgebuchtesten Schauspieler jetzt. Der geht so durch die Decke, durch dieses Star-Lord-Ding und alles. Und ist auch super. Und der trägt auch den Film. Ne? Also seine Rolle ist ja die, dass er 3 Velociraptoren hat und die im Prinzip... 4. 4, ja. 4, stimmt. 4. Und da im Prinzip das Alpha-Tierchen von denen ist. Die füttert, die versucht zu dressieren, aber Gott sei Dank so in dem Maße, dass man sagt, die fressen ihm nicht wirklich aus der Hand, er hat das alles unter Kontrolle, sondern man merkt, es sind immer noch wilde Tiere. Es gibt ja am Anfang auch diese ganz brenzliche Situation, wo man weiß, er wird nicht gefressen, weil dann ist der Film zu Ende, aber wo man sagt, naja, seine 4 Untertierchen sind aber nicht so direkt auf seiner Seite. Die haben ihn nicht so sofort akzeptiert. Und das ist ja das, Gott sei Dank, der Punkt, wo man sagt, okay, ja, du versuchst sie zu dressieren, du hast sie relativ unter Kontrolle, weil er die wohl als Babys irgendwie angefangen hat zu dressieren. Aber es ist immer eine Gefahr dabei. Und das ist der Vorteil. Ja, und das macht er halt auch gut, sodass man sagt, hey, ich nehme dir das ab. Ich nehme dir das ab, dass du da wirklich, dass du das mit einem Respekt nimmst und dass du die Situation auch so respektierst, wie sie ist, und das nicht ins Lächerliche ziehst. Ja, vor allem doch auch, aber wie er mit denen kommuniziert. Er hat ja nicht so ein behinderte, so ein Horn, in das er reinbläst. So ein Horn, in das er reinbläst, genau. Sondern er hat ja irgendwie so ein Klickgeräusch, dass er da immer dann mit so einem kleinen Frosch oder sowas von sich gibt, dass die da das merken, irgendwie die Geräusche, aber nicht so eine Tröte oder so, wo er dann das Geräusch von denen nachmacht oder so, oder dass er sich dazu herablässt, dann irgendwie selber die Geräusche versucht nachzuäffen oder sowas. Ja, das wäre es ja noch schöner gewesen. Also das war ja noch so, dass du sagst, okay, so kann man Tiere wahrscheinlich dressieren. Ja, so, ja. Genau. Ja, mir kam es auch so vor, als ob er so Rottweiler, irgendwie eine Bande von ganz wilden Rottweilern versucht, wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Aber die Situation könnte jederzeit halt umbrechen. Also sie könnten jederzeit auf ihn losgehen. Und das wird wirklich gut transportiert. Also ich finde das wirklich, dass es total funktioniert. Da geht die ganze Zeit eine große Gefahr von diesen Viechern aus. Das ist nie ein Haustierchen. Ja, das ist immer was richtig krass Gefährliches. Genau so. Und das wird super gezeigt. Ja. Ja. Da kommt aber in dem Zusammenhang halt auch wieder eine Stelle, die mir nicht so gefallen hat, weil da kommt dann so ein dickerer Mann mit so einem Goatee fast rein und also mit so einem Bart, ne? Und du siehst sofort Arschloch böse, und der sagt ja, man muss es gleich, ne? Jetzt nur noch T-Shirt sofort tragen Arschloch müssen, böse, und natürlich wieder das typische Ziel, oh, damit können wir Geld machen, ne? Du kriegst sie unter Kontrolle, lass uns die doch an die Armee verkaufen. Also, wo man was denkt, für ein Schwachsinnsplan. Wo man wirklich denkt, sind wir Menschen, gibt es wirklich Menschen, die so blöd sind und sagen, hey, wir nehmen Dinos jetzt als Waffe für den Krieg? Naja, er ist jedenfalls so blöd und er provoziert die Velociraptoren, und du siehst sofort, okay, alles klar, er provoziert, der eine hat so einen blauen Streifen an der Seite, heißt Blue, dementsprechend. Und der provoziert ihn so am meisten und du weißt, okay, alles klar, du bist der Böse, du willst es hier alles kaputt machen. Du wirst am Ende von denen, den du gerade am meisten provozierst, gefressen werden. Und so, genau so ist es halt. Ne? Wo du sagst, habt ihr den Schauspieler erkannt? Ich kenn den nicht. Das ist Private Paula von Full Metal Jacket. Oh, siehst du, nie gesehen. Ah. Nee, habe ich nicht erkannt. Ist ja krass. Krass? Nee, ja, ich dachte, boah, wer ist das denn? Wer ist das denn? Und dann habe ich gleich nach dem Film nachgeguckt und dann, oh, natürlich. Und ja, also es fällt krass auf. Und er und auch Chris Pratt. Ey, krass, was hat der alles zu tun, der Arme? Der arme Mann mit seinen Millionen auf dem Konto. Die haben unterschrieben für das Remake von Die glorreichen Sieben, den Andi und ich ja auch neulich im Kino zusammen geguckt haben nochmal. Mit? Mit wem haben wir das geguckt? Richter! Genau. Licht aus, Spot an. Ja. Ja, und das war halt so eine Stelle wieder im Film, wo ich denke, oh ja, komm, fällt euch wirklich nichts anderes ein, als dass man die als Kriegswaffen benutzen will, so war, und es war mir halt so offensichtlich. Du siehst ihn das erste Mal in der Konstellation mit den Dinos und du weißt, okay, der stirbt am Ende von dem. So ist halt sehr sehr einleuchtend. Aber grundsätzlich finde ich, dass dieser Film endlich, also am nächsten an Teil 1 rankommt. Und ich mag das Helle, dass man den Park sieht und dass man auch sieht, wie der Park funktioniert. Ja, genau, und das ist ganz, ganz toll. Ganz toll. Es gibt eine Stelle, wo die kleinen Baby-Dinos, so die Pflanzenfresser, in so einem Streichelzoo sind. Ja, Triceratops, dann auf die Kinder reiten. Und das ist so herzzerreißend, ist so niedlich, dass das so ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen, das den an seinem großen Hals umarmt und ihn streichelt und auch den Triceratops reiten sie dann und so, wo ich dann auch wieder gedacht habe, ja, so sind wir Menschen, wir nehmen arme Tiere und reiten auf denen. So ist halt immer so. Ich will das auch. Aber es war so schön zu sehen, da war wieder die Magie. Das Tor geht auf, das Originaltor, wo sie auch drauf anspielen. Das ist das Originaltor aus dem ersten Film und es ist alles hell und es ist schön und die Leute lachen und die Leute haben Spaß und dann kommt diese Attraktion, die man im Trailer sieht, mit diesem großen Unterwasser-Dino, der diesen weißen Haider frisst und alle rasten voll aus. Alle rasten voll aus und es sieht geil aus. Ja, aber und es sah auch geil aus. Ja, es sah auch geil aus. Also. Und es, also das war so, das war wieder so schön, dass man da saß und dachte, oh, geil, endlich finde ich diese Dinos wieder toll und finde es toll, dass es diesen Park gibt und es freut mich so. Und dann Retro-Dinger eingespielt, halt dieser DNA-Animationsmännchen, wo man sagt, der war im ersten Teil drin, man freut sich, den zu sehen. Auch die Statue von dem Hammond im Hintergrund. Genau, dass sie auf ihn anspielen, dass er das wirklich vollbracht hat und daran geglaubt hat und fand ich total toll. Und dann gibt's halt wieder die Stelle, wo zwei Teenager, also ein jüngerer Bruder mit seinem älteren Bruder halt in den Park kommen und dann sagt man wieder, ja, es ist halt auch wieder das gleiche Schema, so im ersten Teil waren es zwei Geschwister, im zweiten war es halt auch, war es nur ein Mädchen, im dritten Teil war es nur ein Junge und jetzt sind aber wieder Kinder so im Prinzip die Zentralfigur, auf die man aufpassen muss, beziehungsweise die gerettet werden müssen. Ja. Ey, aber da frage ich mich, also du kannst die Story natürlich gleich zu Ende erzählen mit den Jungs, aber der Ältere hatte sich am Anfang bei der Verabschiedung von seinen Eltern, also die Tante von den beiden Jungs war die Managerin von dem Park und die verabschieden sich halt am Anfang von ihren Eltern und fliegen dann dahin. Und da hat er sich, der Ältere von den beiden, bei seiner Freundin verabschiedet und war relativ traurig, dass er sie jetzt eine Zeit nicht sieht, wahrscheinlich das ganze Wochenende. Und das ist ja da in dem Alter schon eine Ewigkeit. Und hat dann aber schon, glaube ich, am Flughafen eine ganz nette Blickkontaktszene mit einem Teenager in seinem Alter. Und das hat er, glaube ich, viermal insgesamt. Also viermal insgesamt in dem Film. Wo geht's denn im Teenager, Andreas? Aber so, ich habe das total nachvollziehen können, dass man so einen Teenager so, oh, die große Liebe und auf einmal ist dann da aber doch noch eine andere und so. Aber es hat halt den Film so gar nicht beeinflusst. Es war beim ersten Mal war es ein Schmunzler, aber dass es dann noch dreimal drin war, denkt man sich auch, ja, okay, warum jetzt? Weil er redet ja auch mit keinem von den Mädels, sodass man sagt, es entsteht eine Beziehung zwischen denen oder sowas. Weißt aber du? Das fand ich auch so gut, weil genau in dem Moment, als er dann zum vierten Mal rüberguckt zu den Mädchen und so Blickkontakt zu ihnen hält, dachte ich auch, ey, als ob das was bringt. Und in dem Moment sagt sein kleiner Bruder zu ihm, ja, was glaubst du eigentlich, was es bringt, wenn der immer nur rüberstarrt zu denen? Das fand ich richtig geil. Ich weiß gar nicht, habt ihr das auch mitbekommen? Am Anfang, als er sich von seiner Freundin verabschiedet, setzt er an zu einem Ich und sie sagt, ich liebe dich. Und er sagt, ich ruf dich an. Genau, ja, absolut. War total lustig. Genau so ist es. Weil sie denkt, er sagt jetzt, ich liebe dich. Und deswegen, ich liebe dich auch. Und er, ich ruf dich an. So, absolut. Also, das fand ich krass lustig. Und ich finde, dass diese unglaubliche Faszination für die Dinosaurier und die Magie, die von diesem Jurassic World ausgeht, von diesem Jungen so unglaublich gut transportiert wird von dem Kleinen, weil der einfach, der will das sehen, das ist wie der Zuschauer. Ja, jetzt zeig mir die Dinosaurier, ich will das sehen, ich will das sehen. Der geht da total auf und durch die Freude, die er ausstrahlt, der kleine Junge, da empfindet man das einfach mit. Und ich habe mich auch dann gefreut, als er dann da, los, ich will jetzt hier hoch, beeilt euch, kommt bitte, schnell, beeilt euch. Man kennt es doch von sich selber, so wenn ich im Disneyland war als Junge, so los, komm, ich will jetzt zur Wasserbahn oder weiß ich wohin. Man war so krass aufgeregt und der ist auch aufgeregt, der ist nicht so ein abgegessener Junge, der, ja, ich weiß über Dinosaurier alles, das ist auch ein kleiner Wise-Ass, so, der alles weiß schon. Aber trotzdem hat er eine krasse Liebe für das, was er sich da anguckt. Und das fand ich ganz toll. Also deshalb, ich finde die Kinder richtig, richtig gut in dem Film. Und das ist was, was man wirklich selten hört. Ja, absolut. Und halt auch in diesem Zusammenhang wirklich, dass man sich auch die Zeit nimmt, die positiven Aspekte des Parks zu zeigen. Ja, dass man wieder versteht, okay, warum wollen die den Park haben? Warum will man das eigentlich sehen? So, dass man sagt, das ist wirklich toll und das ist so niedlich. Und die Kinder, alle Kinder, auch die im Streichelzoo, die haben... Den siehst du an, oh, das ist so schön hier und das ist so toll. Ja. Und das hat mir sehr gefallen. Wo wir jetzt aber ganz kurz über die Familie reden. Es geht ja auch, also es geht eigentlich nicht darum, aber es wird ganz klar so gesagt, dass die Eltern die beiden Jungen da in den Park schicken, weil sie ja dann ihre gerichtlichen Termine haben, weil sie sich eigentlich scheiden lassen wollen. Und die Jungs haben das mitgekriegt und der Kleine weint dann auch und im Park drin und sagt, ja, die lassen sich scheiden und ich habe das mitgekriegt. Beeinflusst aber einfach die Geschichte so gar nicht, wo ich denke, wozu ist das drin? Wozu musste man das machen? Es war einfach, um diese Distanz zu zeigen, Chris, glaube ich, zwischen dem älteren und dem jüngeren Bruder. Der immer fies, das sagt ja auch die Mutter, boah, ey, wenn die allein sind, ist der immer fies zu ihnen. Aber ab dem Moment, wo diese Situation kippt, wo das gefährlich wird, ist der für seinen kleinen Bruder da und er beschützt ihn und tut und macht und ist einfach nicht mehr dieser Arsch zu ihm. Ja, aber das hat ja, genau, die Situation kippt und es wird gefährlich, aber das hat ja nichts mit der Scheidung der Eltern zu tun. Nee, aber sein Charakterwandel war dadurch wesentlich stärker noch so. Eigentlich ist er nicht so nett zu ihm, aber in seinem Herzen, er liebt den und er natürlich wird er doch für den da sein so. Und auch wenn er immer auf der coole große Bruder tut, nee, ey, das ist auch noch ein Kind, der sich erst finden muss und halt der aber trotzdem seinen Bruder auch über alles liebt. Ich fand das eine ganz tolle Geschichte, die da erzählt wurde. Ja, ist ja auch in Ordnung, aber die Scheidung der Eltern finde ich unfassbar sinnlos, weil hat keine Bedeutung, hat für mich keine Bedeutung in dem Film. Ich fand es sinnlos, dass die Eltern am Ende auf einmal auf der Insel waren. So, verdammte Scheiße, da läuft ein T-Rex frei rum. So, was soll das denn? Warum schippern die da jetzt noch Leute hin, anstatt da alle in Panik wegzubringen? Ja. Wie fandet ihr den neuen Dino? Den genetisch erschaffenen? Ich will den T-Rex. So, ich will da gar nichts anderes. Ich will nicht so einen Hybriden. Aber trotz alledem habe ich den dann hingenommen und fand ihn okay. Ich fand ihn ein bisschen zu allmächtig. So, aber das sollte, glaube ich, dann auch nur zeigen, dass der T-Rex auch krass ist. So, weil der schafft den. Und eigentlich will ich den T-Rex. Aber ich fand den jetzt nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Da dachte ich auch vorher, boah, ey, so ein, das braucht doch kein Mensch. Warum macht ihr nicht einfach einen T-Rex und das reicht doch? Hm. Andi? Ich fand den neuen im Prinzip cool. Ja, dass er, der wurde ja so zusammengesetzt, wie wir gesagt haben, der wurde so zusammengesetzt aus ganz vielen verschiedenen Dinos, der war ein bisschen Raptor, ein bisschen so und da gab es halt eine Szene zum Beispiel, wo er so im Camouflage-Modus ein bisschen so wie der Predator im Wald steht, neben der ganzen Truppe, die da ihn da umlegen will, ja, und sich dann sozusagen enttarnt einmal, weil er so eine Haut hat wie ein Chamäleon. Das fand ich war eine geile Szene, aber das macht er leider nur einmal. Also das wird jetzt nicht irgendwie weiter vertieft. Ich fand ihn okay. Ich fand ihn cool, dass er intelligent ist. Ich fand gut, dass er stark ist. Aber so, dass ich sage, das würde mein neuer Lieblingsdino sein, ist es nicht. Aber ich glaube, genau das ist das Geile. Deswegen finde ich ihn nämlich ganz cool, weil sie es geschafft haben. Weißt du, wir sagen, wir wollen den T-Rex haben. Und T-Rex war ja auch der Bösewicht im ersten Film. Aber irgendwie fanden wir den T-Rex cool. Aber da haben sie für mich jemanden geschaffen, den ich scheiße finde. der so ein richtiger Bösewicht ist, wo ich denke, bäh, das ist eine fiese, dumme Drecksau und der soll sterben. Und der ist die so, ganzen Brontosaurier tötet. Ja, ne? Einfach, aber nicht, weil er sie essen will, sondern einfach nur, weil er sie töten und will. Und da haben sie nämlich auch noch so eine ganz, die ganz tolle Szene ist, wo Chris Pratt den Brontosaurier am Kopf so im Prinzip in den Arm nimmt und ihn auf seinem Weg zum Tod begleitet. Ja. Und dann denkt man sich, wow, also da, ich war natürlich vorbelastet. Das war die Mutter von Littlefoot. Ich war natürlich vorbelastet an der Stelle, weil ich halt an dem Tag erfahren habe, dass mein Kater da gestorben ist. Aber also mir kullerten 2-3 Tränen runter, lag wahrscheinlich aufgrund der per privaten Situation. Aber es war einfach auch schön so zu sehen, dass man auch sagt, hey, es gibt gute Menschen und wir lassen die ja nicht einfach sterben und es ist uns scheißegal, dass die ja alle abgemetzelt sind, sondern wir sind irgendwie bei dem bei. Und dann stehen sie auf und gucken in die Ferne und dann liegen da noch 5-6 andere, die von dem abgeschlachtet wurden. So einfach so willkürlicher Mord. Und da hat man wirklich einen Bösewicht wirklich erschaffen, wo man sagt, ja, den findet man scheiße. So, den findet man nicht scheiße, dass er da ist und wie er gemacht wurde, sondern man hat wirklich einen Hass gegen dieses Tier. Ja, total. Kann ich absolut nachvollziehen, fand aber die Stelle, wo sie dann auf diese Weide gucken, auf diese Weide gucken, wo die ganzen Brontosaurier tot liegen, ein bisschen Copy-Paste. Also es war schon so, wir haben ein Modell erschaffen und drehen es dann so ein bisschen um und legen da so ein bisschen... Und haben dann so kurz mal so, da klicke ich jetzt mal rein auf der Wiese und da mache ich noch, lege ich noch einen hin. Die sahen halt alle gleich aus und alle auch die gleichen Wunden irgendwie. Das war ein bisschen, wo ich dachte, naja. Aber von der Sache her, um worum es ging, dass er einfach so die ganzen Dinger da umlegt, einfach um sich in dieser Nahrungskette, die da ja die es da ergibt, nach oben zu, um zu gucken, einfach wo er steht, weil er ja. Das haben sie nämlich gut erklärt, finde ich nämlich auch, dass sie, so wie du das gerade sagst, dass er halt er ist ja in Isolation geboren und aufgewachsen und wie du gerade sagst, dass er testet, wie weit er gehen kann und wie weit er kommt. Genau. Und das fand ich gut erklärt, fand ich gut. Bei mir hat die Szene auch mehr Emotionen, glaube ich, ausgelöst als Teil 2 und 3 zusammen. Also, weil das war wirklich einfach, da hat man einfach mal gezeigt, das sind also eigentlich ganz elegante, unglaubliche Tiere und hier passiert gerade was Größeres irgendwie. Also ich fand das wirklich einen ganz großen Moment, ganz wichtig für den Film und für die Entwicklung ja auch von der Frau zum Beispiel, die dann auch halt endlich mal sieht, so von wegen, es sind keine Zahlen so, sondern das sind halt Lebewesen. Genau. Ja. Und ich fand das wirklich einen tollen Moment, mit dem ich so nicht gerechnet hätte. Ah, krass. Ja, absolut. Ja, so krass also, hat's mich jetzt nicht berührt, muss ich sagen. Doch, ich mich schon. Also, ja, aber als, vielleicht, weil du ja auch deine kann schon sein. Aber hat mir sehr gefallen und auch wie sie dem Bösen, also diesen, hat sich einer den Namen gemerkt? Ja, der Samsung Saurus. Achso, in etwa. haben sie halt auch hier, wie du sagst, dieser Tarnmodus, der angeblich davon kommt, dass man von Tintenfischen was genommen hat. Das ne? ist auch geil gewesen. Ja. Sondern nicht so, wir haben Chamäleon mit reingehauen, sondern von Tintenfischen und von Laubfröschen, die ihre Körpertemperatur senken können. Das hat er ja auch, um sich zu tarnen im Prinzip vor Infrarotkameras. Haben sie schon geil gemacht. Ich habe nur noch auf den Moment gewartet, wo ihm aus dem Rücken Flügel rausspringen, weißt du, dass sie da noch sowas reingehauen haben. Auch die diese Stelle, also es ist ja dann letztendlich so, dass man dieses Tier einfach nicht gestoppt kriegt, weil die Special Forces, ja, die den jagen müssen, sind ja auch innerhalb von 3 Minuten tot, so im Predator-Style. Man sieht auf dem Monitor den Herzschlag von den Leuten und der wird nur noch über Aliens, ne? Nicht in dem Predator, Moment, sondern Aliens, wo man diese Herzschlaglinie gesehen hat, wusste ich, ey, die gehen alle drauf. Ja, absolut, absolut. Und die ist es jetzt geschehen. So, und die waren auch innerhalb von 3 Minuten alle tot und du denkst, ey, herzlichen Glückwunsch, dass ihr euer Leben lang dafür bezahlt werdet, sowas zu machen und dann kriegt ihr es nicht hin. Also keiner konnte den stoppen. Und dann hat man sich halt überlegt, naja, dann versuchen wir es mal mit den Raptoren, die ja perfekte Jäger sind und so. Und dann kommt halt die Stelle wirklich in dem Film, wo Chris Pratt, der keinen Namen hat, wie hieß er denn im Film? Siehst du? Ja. So. Owen hieß der. Owen, okay. Owen, ja, genau. Wo Owen dann mit den Jagen geht, so im Prinzip. Erst das Alpha-Tierchen und er geht mit den Jagen und auch geil gemacht, wie sie dann die darauf prägen, auf den Geruch des Dinos, ne, so in die Käfige sprühen, dass sie wissen, wen sie jagen müssen. Und dann jagen sie. Das Fleischstück, das der sich selber rausgerissen hat, weil er sich ja dieses Implantat, damit sie ihn finden, rausgerissen hat. Genau. Und das und, halten sie ihm vor die Nase, ja. Ja, geil. Und dann jagen sie mit dem. Ist auch wirklich okay. Also, es war ja meine Angstszene, aber es ist wirklich vollkommen okay. Sie jagen den halt, weil sie haben ihn so als Alpha-Tierchen akzeptiert. Und das ist jetzt ihr Ziel und nicht die anderen. Und dann finden die den, dann stehen die vor dem, der kommt aus dem Gebüsch, was auch wieder geil ist, so kommt er wieder durch die großen Bäume durch. So ein bisschen wie bei King Kong, weil es zum ersten Mal zur weißen Frau geht. Ne? Genau. Ja. Und dann kommunizieren die irgendwie miteinander und du siehst, warte mal ganz kurz, das sind Buddies, ne? die haben auf einmal keinen Bock, die mehr zu jagen. So. Und dann kommt halt raus, weil man sich die ganze Zeit fragt und alle immer das rausfinden wollen, womit hat man den gekreuzt? Also nur die Wissenschaftler wissen, womit man den gekreuzt, also woraus man den erschaffen hat, aber die Leute im Park und keiner weiß es. Und dann kriegt man halt an dieser Stelle raus, oh, da ist was von den Raptoren drin. Und da steht auf einmal natürlich vor den vier kleinen Raptoren so ein Riesenraptor. Und auf einmal sagen die sich, und auch gut gemacht, wir haben ein neues Alpha-Tierchen, so wie es in der Naturwelt ist, in der Tierwelt ist. Da kommt halt einer, der auf einmal größer und stärker ist. Und dann fangen die an, die anderen zu jagen, mit denen sie da eben gerade noch zusammengejagt haben. Und das war der Punkt, wo ich sage, geil, okay, gut, so schnell dreht sich das Blatt, ihr seid jetzt auf einmal doch wieder auf einer anderen Seite. Ja, ich bin da ein bisschen Game of Thrones geschädigt. Ich dachte mir schon, dass so wie es jetzt läuft, so wird sich weitergehen und jetzt wird gleich was, jetzt wird gleich knallen im Prinzip. Ich dachte ja, dass noch ein größeres Massaker wird. Also es wird ja Massaker im Prinzip dann. Aber ich habe es mir schon fast gedacht und auch wie die Raptoren sich an das Ding rangeschlichen haben, war jetzt nicht so wie zum Beispiel in dem ersten Teil, wo sie so von allen Seiten so ein bisschen sich so anpirschen, sondern sie sind ja wirklich geradezu auf ihn, alle vier nebeneinander, also eine Schelle und alle vier werden umgefallen im Prinzip, wäre es ja gewesen. Deswegen dachte ich mir schon, jetzt passiert was, aber es war jetzt nicht so, dass es die Spannung komplett rausgenommen hat, aber es war eine coole Szene auf jeden Fall, ja. Ja, und von da an finde ich, geht's auch los mit schon wieder gruseligen, krassen, guten Action-Momenten drin, wo man sagt, wow, da sind schon krasse Momente drin und auch so Schockmomente, wo man im Kino mal zusammenzuckt und das haben sie gut gemacht. Was aber wirklich so ist, was eigentlich in den allen anderen Jurassic Park-Teilen so war, dass man Menschen zerrissen sehen hat. Das sieht man in dem Film gar nicht. Ja, gar nicht. So, ne? Das ist kein Körperteil wird abgetrennt, keiner wird zerrissen. Da weiß ich nicht, ob sich die FSK, also die Einstufungen des Films verschärft haben, dass man, wenn man das gezeigt hätte, schon zu 16 gehört hätte. Ja, also ich find's aber die anderen waren, also auf jeden Fall der erste, halt ein Horror-Survival für mich. Das ist jetzt Action-Popcorn-Kino. Das ich habe mich kein einziges Mal erschrocken. Vielleicht am meisten noch als Schreckmoment, wenn das Schwein auf einmal laut quieken durchs Bild läuft, aber da war eher ein Schreck, weil es auf einmal laut wurde und quietschen. So, aber es gab jetzt so richtig, oh je, was passiert jetzt? Horrormäßig war gar nicht. Also echt? Es kam gar nicht. Ey, da wo sie beiden an dem Jeep sitzen, das Ding seine Nase reinsteckt, rausgeht und dann von oben durch die Decke auf sie raufbrüllt, da habe ich mich so übertrieben erschrocken vorgestern. Echt? Krass, ja, nee, habe ich mich komischerweise nicht, weil ich mir dachte, dafür stand die Kamera zu lang. Also das hat mich nicht überrascht, das war mir klar, gleich kommt er wieder. Echt krass, nee, ja. Ich habe mich erschrocken. Echt krass, nee, leider gar nicht. Also kein einziges Mal und ich erschrecke mich ganz leicht. Meistens halt nur, weil es zu laut wird auf einmal, aber. Ist es ja immer, wenn du Horrorfilme ohne Ton guckst, interessieren die dich auch nicht, ne? Ist halt der Sound, der es macht, aber doch, da gab es schon so einige Schreckmomente, die ich auch gut fand. Und dann ist es im Prinzip eigentlich so gemacht, was man im dritten Teil sieht, wie der Spinosaurus gegen den T-Rex kämpft, nur halt in geil, ne? Ja, genau. In so, wie es jeder haben wollte. So, genau so ist es. So. Der okay, auf einmal werden die alle abgeschlachtet von den eigenen Haustieren so im Prinzip. Und man denkt sich, okay, scheiße, was passiert denn jetzt? Wie soll denn das jetzt irgendwie gerettet werden? Zwischendurch stürzt noch ein Hubschrauber in diesen Vogelkäfig, sodass auf einmal die Vögel frei sind und im Prinzip Menschen wegtragen und fressen. Das ist eine Stelle, die ich übrigens scheiße fand, weil da hat man dann gezeigt, dass der neue Dino nicht die erste Kreuzung ist, sondern man hat Flugsaurier mit einem T-Rex gekreuzt. Habt ihr gesehen, ne? Ja. Nee, das sind aber welche, die es so wohl gibt. Ach, wirklich? Ja. Also ich hatte die schon in irgendeinem anderen Film mal gesehen. Daher, und der hatte nichts mit Jurassic Park zu tun. Daher, ich glaube, für mich war das ein Flugsauriger Saurier mit einem T-Rex-Kopf und ich dachte, das sieht scheiße aus. Ich fand die auch scheiße, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, die gab es wirklich so. Ach, krass, okay. Ja. Ja, aber das war auch cool mit den Vögeln, die dann alle da rausgerissen haben. Und der Riesenschwarm, dann, ne? Ja, und dann auch die eine Stelle, wo eine Frau in die Luft gerissen wird, ins Wasser fällt. Die und Assistentin. Genau, die habe ich jetzt extra so nicht benannt, weil wir nie über irgendeine Assistentin gesprochen haben, deswegen wollte ich es bei Frau halten, aber als die Assistentin von der Hauptdarstellerin, die ins Wasser fällt und du denkst, na, da muss doch gleich dieser große Fisch-Dino kommen und nee, kommt aber nicht, dann fliegt der Vogel ins Wasser, zieht sie raus und er kommt immer noch nicht und dann auf einmal schnappt der Fisch-Dino nach dem Vogel mit der Frau an den an den Krallen und geile Szene wieder, finde ich. Ne? Ja, da haben sie gut mitgespielt, weil jeder wusste, also das ganze Kino hat er wieder ins Wasser fällt. Und jeder wusste, was kommt. Aber sie haben es halt so schön, nicht zu lange, nicht zu kurz herausgezögert, fand ich sehr gut. Was ich noch, das habe ich vorhin total vergessen zu sagen, zum dritten Teil muss ich nochmal zurückspringen, so schlimm das ist. Aber das Ende vom dritten Teil ist ja, dass sie mit dem Helikopter wegfliegen und gucken aus dem Helikopter raus und sehen plötzlich die drei Flugsaurier, die ganz so, und dann kommt diese Jurassic Park Melodie, dieses, wow, jetzt dieses fantastische, magische, sie fliegen davon in den Horizont und auch Grant lächelt so. Und ich dachte, der hat vorhin fast deinen Typen getötet. Und ihr guckt da jetzt sehen ruhig hinterher, das ist kein schöner Moment, das ist eine krasse Bedrohung, das ist ein Horrorende. So, dass sie jetzt auf die freie Welt hinausfliegen. Und das fand ich krass. Also das fand ich so ein scheiß Ende, das hat mich richtig geärgert. Ah, da ist was dran, ja. Aber wir haben noch gar nicht über die Frau gesprochen, die Hauptdarstellerin, nur über ihre Assistentin im Endeffekt. Die hat zum Beispiel bei Spider-Man 3 Gwen Stacy gespielt, die Hauptdarstellerin. Ja. In welchem Film? Bei Spider-Man 3. Ja, auch der beste Film der Spider-Man-Reihe. Ja, da finde ich übrigens cool, wo Tobey Maguire böse wird. Ey, das finde ich richtig geil. Das ist meine Lieblingsstelle. Ist nicht dein Ernst. Das ist der dreckigste Film aller Zeiten, ey. Was? Wo er so anfängt zu tanzen? Hammer cool. Ja, ey, super da, gut. Der Emo-Spider-Man so, ne? Ja, ja, genau. Dann gehen wir mal wieder rausgerissen. Gehen wir wieder in die schöne Welt. Dann ist ja so im Prinzip... In die Jurassic World. In die Jurassic World, genau. Und das Finale, was sie auch großartig gemacht haben, dass man denkt, okay, jetzt steht der große neue Dino vor der Heldentruppe. Die Velociraptoren stehen davor, das Ding ist durch, ne? Die werden jetzt gefressen und dann fängt es an wie Planet der Affen im Prinzip, dass die Dinosaurier die Weltherrschaft übernehmen wieder. Was hast du gedacht? Naja, ob ich das gedacht habe, ist eine andere Sache, aber so wird es halt angedeutet, ne? Und an dem Moment sieht man dann halt auch wieder diese Gratwanderung, dass das ehemalige Alpha-Tierchen Owen vor Blue, dem Beta-Tierchen, steht und die sich angucken und im Prinzip dann sowas wie Familie entsteht. Ne? Ja. Dass man sagt, okay, wir sind nicht nur ein Rudel, sondern wir sind zusammen groß geworden, das ist dann Familie. Und auf einmal stellen sich dann, angetrieben von Blue, dem Beta-Tierchen, alle wieder gegen den bösen Dino und kämpfen gegen den. Und die haben natürlich aber keine Chance gegen diesen großen, übermächtigen Dino. Und dann passiert halt das Geile, was man eigentlich sagt, geil, genau das willst du sehen. Die Frau sagt, scheiße, wir brauchen was Größeres, beziehungsweise das kleine Kind bringt sie ja darauf. Brauchen mehr Zähne. Und sie läuft zu dem T-Rex-Gehege und holt den T-Rex raus. Und das ist doch einfach geil, oder? Und du weißt genau, jetzt passiert was. Und du denkst innerlich hoffentlich nicht so schlecht wie in Teil 3, gut. Und wirklich gut. Und wirklich gut. Ne? Außer dass, ich fand dann den Moment schon ein bisschen, also der Film macht ganz oft, dass er so ein bisschen überspitzt alles darstellt. Zum Beispiel diese Kussszene dann einmal mittendrin. Aber den Moment, wo sie mit der Fackel halt in Zeitlupe vor diesem T-Rex so läuft, das war mir ein bisschen too much dann doch. Dass da dachte ich so, naja. Also weil der hätte einfach mal, weißt du, die im ersten Teil sagen sie noch, ja, wir haben T-Rex mit 50 km/h gemessen. Und sie joggt da mit ihren Hochschuhen, läuft sie durch die Weltgeschichte und er erwischt sie nicht. So, das fand ich ein bisschen, naja, aber groß gestört hat's mich nicht. Das war nur so ein Moment, wo ich dachte, ist halt so eine Poseeinstellung wieder perfekt fürs Kino, ne? Wo man sagt, wow. Aber geil gemacht. Und dann auch der. Aber habt ihr verstanden, warum der eine Raptor explodiert? Ja, der ist da in die Frittieranlage geflogen, wo die Pommes gemacht wurden. Ja, aber dann platzt er gleich so. Also da lag ja auch was drauf eigentlich, oder nicht? Oder? Also für mich sah es fast so aus, halt so, als ob der halt übertrieben explodiert ist. Ja, so schlimm fand ich es nicht. Nee, ich fand's halt cool, wie sie da diese Fackel in der Hand hatte. Und du hast ja am Anfang von dem Film gesehen, wie zum Beispiel da der T-Rex angelockt wird, um den Leuten zu zeigen, wie er frisst. Und dass er einfach so krass auf diese kleine Fackel konditioniert war. Ja, dass er immer, wenn er die Fackel gesehen hat, hat er gedacht, jetzt gibt's was zu fressen. Und sie rennt dann mit der Fackel vor ihm weg und wirft dann die Fackel auf den Samsung-Dino. Und dann geht der Kampf sozusagen los zwischen den beiden. Ja, das fand ich auch geil. Und auch geil. Und wie sie gekämpft haben, super. Und dass im Prinzip der T-Rex wirklich verloren hat. Ne? Das Ding war durch. Er liegt auf dem Boden. Er liegt auf dem Boden. Das ist im Prinzip der Spinosau. Also alle Velociraptoren sind schon weg. Du denkst eigentlich, alle sind fertig, sind tot. Und er setzt zum Biss ins Genick an, um ihm das Genick zu brechen. Und du denkst, was denn jetzt, ey? So. Und dann kommt halt wirklich Blue angelaufen. Das war eine Pose. Das fand ich noch schlimmer als die Einstellung mit den hochragenden Schuhen. Kommt Blue in Zeitlupe um die Ecke gelaufen und läuft auf den T-Rex zu. Und du denkst, jetzt kriegt der echt noch so eine Einstellung. Aber kriegt der. Und dann bekämpfen die im Prinzip T-Rex mit Velociraptor zusammen. Dieses große neue Vieh. Boxen den irgendwie in Richtung Wasser und dann kommt auch noch der also so im Prinzip so, ey, ja Mann, ey, wir halten jetzt alle zusammen, kommt aus dem Wasser der große übermächtige Dino, der Wasserdinosaurier und beißt ihm in den Nacken und zieht ihn ins Wasser. Geile Nummer, finde ich. Richtig geil. Aber richtig geil, ja. Richtig also man geil. Hatte ja den ganzen Film so, und was mit dem T-Rex? Zeigen sie den auch nochmal? Ja. Irgendwie das Gefühl so, dass man, oh je, ey, die machen doch nicht den Fehler. Und dann kommt der endlich, kämpft und liegt auf dem Boden dann nach einer Weile. Und man denkt, ey, die machen jetzt nicht den gleichen Fehler wie in Jurassic Park 3, weil ich noch niemals von jemandem gehört habe, Hammer-Moment, wo der T-Rex getötet wird in Jurassic Park 3. Das gibt's einfach nicht. Ja, nee, das gibt's nicht. So, und so wie keiner sagt hier, der Winston ist sein Lieblings-Ghostbuster. Ja. Und dann denkt man so, ey, nee, das macht ihr jetzt nicht. Und dann machen sie es auch nicht. Und ich muss sagen, ich finde wirklich, dass die Dinos jetzt von Special Effects, und man merkt, man ist weitergekommen. Ja, es sieht geil aus. Es sieht alles geil aus. Sieht richtig geil aus. Es ist auch nichts mehr Roboter, ne? Also ist keine echte Puppe mehr drin. So. Nee, glaube ich auch, ja. Also wirklich toll. Es wird richtig geil auch. Auch das Ding, wie er denn da ins Wasser gezogen wird und super gut. Und dann auch der Moment von dem T-Rex, der ja eigentlich kurz vorm Sterben war, der ja jetzt eigentlich aus logischer Konsequenz den Velociraptor fressen müsste und die Menschen fressen müsste, ne? Aber nee, also so auch so, wo man dann wieder sagt, nein, das sind Tiere mit vielleicht dann doch Empathie irgendwie drin, dass man sagt, nee, pass auf, heute nicht. So, wir gehen jetzt so auseinander und auch der Velociraptor bleibt dann nicht bei der Menschengruppe so wie Slimer bei den Ghostbusters als Haustier, sondern gucken sich an hier Chris Pratt und der Velociraptor und er schüttelt so leicht mit dem Kopf und so im Prinzip, nein, du frisst uns nicht und wir sind keine Feinde und dann läuft er auch in sein eigenes Ding, so in seine eigene Welt wieder und geil gemacht, finde ich einfach. Hatte ich aber auch so ein bisschen schlechtes Gefühl dann am Ende, weil, also da sind ja noch Menschen auf der Insel, die sind ja noch nicht alle evakuiert, da sind noch Menschen so, am nächsten Tag sind ja selbst noch Menschen da. Und die lassen einfach den T-Rex weglaufen und so, der auch eine krasse Killermaschine ist. Ja, was hätten sie gegen den machen sollen, im Prinzip? Naja, aber, also, es ist ja sogar am nächsten Tag, da kommt, ist ja das Militär anscheinend schon da, ne, die Boote kommen alle an, holen die Leute ab, da wären ja wohl auch mal Leute mit Waffen, hätten ja in der Zeit auch mal kommen können, gut, andere Geschichte, aber, der Dino läuft ja am nächsten Tag noch frei über die Insel, also er hätte jederzeit da zum Dock kommen können, und hätte sich die Leute schnappen können. Und da dachte ich auch, naja. Das finde ich schon ein bisschen, ja gut. Aber halt so natürlich ein großes Finale einfach für den T-Rex am Ende, ne? Wie er dann wieder dasteht und wieder diesen krassen Schrei macht, der einfach perfekt ist, um es nochmal zu betonen. Ja, es ist wirklich so. Er steht auf dem Hubschrauberlandeplatz und sagt im Prinzip, so im Hintergrund hast du wieder diese ganze Landschaft und er brüllt und so wieder so, ich bin der König und das ist mein Reich und mir gehört alles. Und, total. Geil. Fand ich gut. Und auch so viele Nostalgie-Momente einfach. So ist es. Hier die alten Autos. Wer fand von euch beiden diese Brille geil? Also diesen Helm? Ich. Siehst du, auch wieder drin. Wieder. Oder oder wo Andi drüber gesprochen hat, diesen großen Banner aus dem ersten Teil, ja, den der T-Rex runterreißt, der dann noch auf dem Boden liegt. Natürlich, warum liegt es da noch so alles? Ist auch, so, und hat sich so krass gehalten. Genau. Plastik halt, ne? Aber auch dieses Vieh mit den Fächern an den Augen, was so dieses Zeug gespritzt hat, den Dicken, ja, da gefressen hat, der kommt ja, ja, als Hologramm nochmal drin, 1:1, ja, vor. Also, ja, also wirklich so die geilsten Sachen hat man einfach wieder drin und respektiert auch so ganz krass den ersten Teil. Ja, total. Also es ist eine Hommage halt, aber gleichzeitig auch eine Neupositionierung. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Und es kommt ja halt ein Schauspieler, ne, aus den vorigen Teilen kommt vor. Und zwar ist das Dr. Henry Wu, der auch von dem gleichen Schauspieler wie bei Jurassic Park 1 gespielt wird. Hm. Und halt der Arzt, so ein Arzt. Naja, jedenfalls, der die Tiere erschaffen hat, überhaupt nur. Und das finde ich schon. Naja, und was also, ja im Prinzip cool, so die Einleitung zum zweiten Teil schon fast, genau, darstellt. Genau, dass er damit wegfliegt. Unser zweites Standbein, Sie wissen ja. Genau, ja, unser zweites Standbein, Sie wissen ja. Und im Prinzip wieder Embryos in so einen Koffer wegschleppt. Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass der andere hier, Private Paula, dass der auch noch lebt im nächsten Teil. Dass ihm nur die Hand übertrieben abgerissen wurde, weil der direkt hinter ihm wieder herkommt und dass da so ein bisschen der Bösewicht weiter noch durchgezogen wird. Ja, es spritzt so das Blut an die Wand. Es spritzt krasses Blut. Na gut, aber wenn ein Arm abgerissen wird, Chris, dann spritzt Blut. Ja, hatte ich neulich erst, aber... als ich hingefallen bin mit dem Fahrrad, ich sag dir, Heidewitzka. Ja. Na und halt, ich war überrascht, wusste ich vorher nicht, dass hier der aus Ziemlich beste Freunde, der Oma Sinn, ja, oder sowas, ne? Dass der mitspielt. Ja, aber ja, hat es dir jetzt gebracht so? War keine große Rolle. Ich habe gedacht, er stirbt. Oder was weiß ich. Er hat was gebracht. Er ist der erste farbige Darsteller, der überlebt in Jurassic Park. Oh. Oh, na, herzlichen Glückwunsch. Ja, nein, Samuel ist falsch. Die Tochter aus dem zweiten Teil. Oh, du hast recht. Ich habe ja Darsteller gesagt. Nein, du hast recht, ja. Mensch, nur dann, dann hat er nichts gebracht. Nichts gebracht hat auch der Sicherheitsbeamte, der da in dem Monitorraum stand. Der größte Nichtsnutz der Welt. Ja. Alle laufen an ihm vorbei die ganze Zeit. Ich musste so krass lachen. Jedes Mal, wenn die Fahrstuhltür aufgeht, kommt er mal, ja halt, ich brauche ihren, nein, lassen Sie mich in Ruhe. Und jeder geht an ihm vorbei die ganze Zeit. Sind 5 Leute oder so. Das ist krass lustig. Ich fand das richtig gut. Und der Moment, wo der andere Typ mit dem Jurassic Park T-Shirt, wo er sagt, ich bleibe hier, einer muss die Stellung halten und geht hin, um die Frau zu küssen und sie zieht weg und sagt, nein, ich habe einen Freund. Ganz krasser Fremdscham-Moment. Ich fand das richtig, richtig geil. Ich fand das echt lustig. Mir ein Tick zu Comedy, muss ich sagen. Ich fand die ganze Zeit ist der Humor ganz groß bei dem Film geschrieben. Naja, es gibt ja die... Es gibt ja die eine Stelle, da haben wir gestern schon nach dem Film kurz drüber geredet, wo sie im Prinzip sich vor den ganzen Flugsauriern retten und dann küsst sich weibliche Hauptrolle mit männlicher Hauptrolle und so. Das finde ich so kitschig und so drüber. Und wo kommt dieser Kuss auf einmal her? Na, wir müssen noch schnell so einen Poser-Kuss drin haben. Und ich finde den auch nicht selbstironisch genug, um den zu verstehen. Ich hätte es viel geiler gefunden, wenn man an dieser Stelle gemacht hätte, dass die beiden sich küssen wollen und dann gucken sich beide an und sagen, nee, zu kitschig oder so. Das wäre lustig gewesen. Dann hätte man aber den zweiten Moment, den du gerade erzählt hast, natürlich nicht gehabt. Aber der Kuss war mir, der war mir zu ernst. Den fand ich nicht gut. Nee, echt, ich fand den richtig gut. Ich fand das richtig lustig. Was ich auch, welchen Spruch ich Hammer fand, wo ich richtig krass lachen musste, wo die Kinder dann halt im Auto sitzen mit Chris Pratt und der Frau und sie zu ihr und sie sagen halt, ja, wir bleiben auf jeden Fall bei dir und ja, ich werde euch nicht mehr allein lassen. Nein, wir meinen ihn. Das fand ich richtig krass gut, lustig. Ja. Habe ich gut abgefeiert. Also ich fand den Humor wirklich super in dem Film. Und auch, es kam wirklich in keinem Moment Langeweile auf. Der einzige Moment, wo das so hätte umkippen können, ist das, wo die mit der Scheidung anfangen, wo du ja schon meintest, du fandest es vollkommen überflüssig. Aber da dachte ich so, ja, okay, mal gucken. Aber ich habe mir zweimal gesehen, hatte keine Male Langeweile. Das sagt wirklich was. Und also mir hat er richtig, richtig gut gefallen. Hätte ich nicht gedacht, dass der so weit oben dann kommt für mich. Okay, wollen wir zum Abschluss des vierten Teils jeder noch eine kurze Punktebewertung geben? Du mit deinen komischen Punktebewertungen. Ich finde Punktebewertung immer so schwer, weil oftmals ist es einfach nur, finde ich einen Film jetzt 8 oder 9 oder 10, ist für mich eine ganz ganz schwere Entscheidung. Aber, so. Ich kann ja, nur ist sagen, ja, ich ist würde ja den auch Film nicht, empfehlen. Ist ja auch nicht schlimm, wenn du jetzt 8 oder 9 gibst, wird ja keiner dich erschießen, nur weil du 8 und nicht 9 gegeben hast, sondern ja, um das relativ gut einordnen zu können, finde ich das immer eine, gibt ja einen Grund, warum es einfach so ein Bewertungssystem gibt. Hätte auch sagen können, gib mal 5 Sterne oder gib 1 Stern, aber dann. Ich finde, am besten würde man sich, also findest du den Film gut, lohnt es sich, den anzugucken, oder man kann ihn sich angucken, oder ich finde ihn scheiße. Generell bei Filmen sehe ich das anders. Aber gut, dann gibst du halt keine Punktbewertung. Nein, ich kann auch eine Punktbewertung. Ich gebe eine 8. Boah, ich würde ihm eine 7 geben. Ja, dann würde ich sagen, es ist vielleicht eine 6,5. So ein Tick drunter. Aber sehenswert. Man kann, also wenn du jetzt nochmal auf die Bewertungsskala von Sven rein, also die nimmst, dann würde ich sagen, sehenswert auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht sehr mega Anspruch und überhaupt. Nee, aber das habe ich halt auch wirklich nicht erwartet. Also mich hat einfach der Nostalgie-Charme da total von bekommen bei dem Film diesmal. Also war krass. War so ein Ereignis, mit dem ich so nicht gerechnet hätte. Cool, ja, freut mich. Und vor allem, wer das schlechte Gefühl von Teil 2 und 3 loswerden will und wieder positiv zum Thema Jurassic Park stehen will, muss ihn sowieso gucken. Ja, man musste sich ja wirklich durchquälen, ne? Als wir drüber gesprochen haben, ja gut, und dann habe ich mir die nochmal angeguckt und es war halt bei beiden, dass du dachte, puh, ist echt anstrengend. Da ist der vierte Teil auf jeden Fall wieder viel besser, ja. Absolut. Also ich glaube, wenn du den ersten guckst und dann wäre der jetzt hier der World als zweites gekommen, ein sehr dann legitimer würdest du sagen, Nachfolger. Wow, toller ja, Nachfolger. Ja, genau. Denke ich auch, auf jeden Total. Fall. Und wir begrüßen wieder alle zurück, die nichts über Jurassic World wissen wollten. Und ich hatte noch ein kleines spoilerfreies Fazit. Das machen wir einfach ganz klein. Würdet ihr denn sagen, es lohnt sich, den Film im Kino zu sehen? Also definitiv. Ich denke mal, es ist einer der Blockbuster aus dem Jahr. Deswegen kann man den schon auf jeden Fall gucken, wenn man jetzt nicht die höchsten Erwartungen hat und einfach nur mal ein bisschen unterhalten werden will, dann kann man den auf jeden Fall gucken. Es sind schöne Bilder dabei. Ich bin der Meinung, wer Jurassic Park 1 mochte, wird auch 2, also krass, ne? 2 und 3 gibt's nicht, das ist der legitime Nachfolger von 2, von 1, wird den Film mögen, auf jeden Fall. Ich sage, wenn man die Chance hat, ihn nicht in 3D zu sehen, muss man ihn nicht unbedingt in 3D sehen. Ja, das stimmt, ja. Aber lohnt sich auf jeden Fall, sollte man auch im Kino auf einer großen Leinwand sehen, ja. Also mir hat er viel Spaß gemacht. Kann ich mich nur anschließen. Ich finde auch, das ist einfach Popcorn-Kino überhaupt. Einer der Blockbuster des Jahres, vielleicht nur noch hinter Avengers 2 und dann halt Star Wars natürlich dieses Jahr noch. Aber sonst, ich fand das echt einen tollen Film, den man, also wenn dann im Kino gucken, klar. Also wenn du nicht im Kino guckst, brauchst du auch gar nicht mehr gucken. Weil es sei denn, du hast eine Riesenleinwand. Ja. Naja, ansonsten, um dieses Jurassic Park-Thema noch gebührend abzuschließen. Es gab ja auch schon ganz oft andere Dinosaurier in anderen Filmen. Also zum Beispiel King Kong natürlich, ne, da sehr berühmt dafür. Würdest du sagen, King Kong ist ein Dinosaurier? Nein, aber King Kong hat ja gegen die Dinosaurier gekämpft. Ach so, ja, okay. Und da habe ich mich immer gefragt, warum nimmst du diesen scheiß Affen mit, wenn du einen riesen Dinosaurier mitbringen könntest? Habe ich nie verstanden. Auch wenn King Kong den Dinosaurier besiegt hat im Zweikampf, aber trotzdem hätte ich doch ein Dino mitgebracht. Großer Affe, Dinosaurier. Also, ja, da hast du recht, ja. Also, verstehe ich nicht, wirklich. Finde ich irgendwie, ja. Dann natürlich was, womit, glaube ich, fast alle Generationen dann inzwischen aufgewachsen sind seit den 80ern, in einem Land vor unserer Zeit. Habe ich nie ganz im Stück geguckt, muss ich sagen. Nee, den ganzen Film nicht, auch von Steven Spielberg im Übrigen. Ist es nicht ein Mehrteiler? Na, eigentlich war es ein Film. Und dann war der erfolgreich und dann kam 12 Fortsetzungen. Ja, siehste. Und danach noch eine Serie. Mit Petri bin ich gefliegt. Habe ich auch nie, aber auch alles nie gesehen. Ich weiß nicht. Echt nicht? Ist der erste Teil nicht so traurig? Ich fand den so deprimiert. Ja, der ist gruselig, ja, traurig, genau. Die Mutter stirbt. Genau, deswegen habe ich den Kampf mit dem Schaf. Deswegen konnte ich den nie zu Ende gucken und habe mich deswegen nie interessiert, weil der erste so, hat mich als Kind nicht glücklich gemacht. Oh. Ah, ja, der ist echt dunkel, das kann ich verstehen. Aber irgendwie jeder Brontosaurier hieß danach ja nur noch so Littlefoot. Immer für alle. Ja. Soll ich das mal? Das fand ich richtig krass nervig. Immer. Ich habe mal auf dem Weihnachtsmarkt in Spandau so einen riesen Stoff-Brontosaurier gewonnen. Und dann bin ich damit dann in der Bahn nach Hause gefahren und war dann richtig angekotzt, weil alle 5 Sekunden immer jetzt, Mama, guck mal, da Littlefoot, Mama, guck mal. Der hatte gar nichts mit Littlefoot gemeinsam. Es war einfach ein großer Dinosaurier, so, und alle immer, ja, das Peter, Littlefoot, was soll das, Mama, das Littlefoot. Ich fand das richtig krass nervig. Große Kuscheltiere auf dem Rummel, auch ein tolles Thema. Können wir auch mal drüber sprechen. In einer Extra-Geschichte. Ja, dann, was habe ich denn noch? Natürlich Flintstones, klar. Alles, was da kam, haben wir ja auch schon mal angesprochen in unserem Zeichentrickserien-Podcast. Ich würde ja sagen, die Pokémon, sind das auch Dinosaurier? Da haben wir ja auch unglaublich schon oft drüber gesprochen. Also sind Pokémon Dinosaurier? Das hatten wir ja letztes Mal schon geklärt. Ja, aber da haben wir ja letztes Mal uns ja schon irgendwie 2 Stunden drüber gestritten, ob wie das mit den Dinosauriern ist. Ja, dann hört euch das einfach an, ja, ne, würde ich sagen, wen das noch interessiert. Und sonst. Dann natürlich kann ich hier nicht rausgehen, ohne Omel aus dem Eis zu erwähnen. Aus dem Ei. Nein, aus dem Ei, oder? Sicher? Augsburger Puppenkiste? Ja, fand ich super. Habe ich auch nicht so richtig verfolgt, muss ich sagen. Nee? Aber fand die Grafik immer schlecht. Echt? Ich habe das ja geliebt. Also ich mochte auch so Grafik. Ich fand die Augsburger Puppenkiste immer ganz, ganz, ganz toll. Ganz super. Urmel. Mochte ich immer. Ja. Ach ja, das kleine Urmel. War Urmel in der Welt von Lukas und so? Nee. Meinst du, so wie bei Marvel, ein Universum? Wer weiß, vielleicht, ne? Vielleicht, aber nee, das war eine andere Geschichte. Urmel. Ja. Dass Chris gab's nicht mit dem Lied angefangen hat, wundert mich. Ich kenne das nicht. Ich habe das nie geguckt. Ach so, dieses Lied, ja, das kennt man natürlich. Ach so. Ich dachte, du meinst das Omel-Lied. Urmele, schlaf endlich. Es ist doch Zeit. Nein, schade. Dann natürlich die Dinos, haben wir ja vorhin schon angesprochen. Geile Serie. Mama? Nicht die Mama. Ja, und bin da. Wer noch? Und krasses Ende. Wisst ihr, wie die Serie aufhört? Amy, Mutter. Und dann weiß er, wer die Mama ist? Nee, am Ende schauen die eine Fernsehübertragung und Asteroiden kommen runtergeflogen Richtung Erde. Und dann sagen sie am Ende nur, naja, wird schon wieder alles werden und dann ist die Serie vorbei. Oh, es ist traurig. Richtig krass, sie sterben einfach. Was, wie krass. Sterben im Off, ja. Dann geile Jurassic Park Anekdote bei den Simpsons, als Skinner entlassen wird. Und er dann bei Apu im Laden ist und dann sagt, ja, nein, ich habe jetzt wieder was Cooles gefunden. Ich schreibe eine Geschichte über einen Park, wo Dinosaurier geklont werden und dann da Amok laufen und ich werde sie nennen Billy und die Klonosaurier. Und Apu dann halt so, sie können doch nicht etwas erfinden, was es schon gibt und dann noch einen total bescheuerten Titel. Und dann, thank you, come back again. Ja, fand ich sehr gut. Und dann bei Friends ist natürlich auch, ne, Friends ist 1994 angelaufen, also ein Jahr nach dem Dino-Hype. Und darum würde ich mal sagen, ist Ross Geller Paläontologe. Einfach mal so in den Raum geworfen. Das kann natürlich sein. Ja. Ist wieder Sherlock, der Sven. Ja. Dann kommen wir jetzt einfach zur Vielzahl. Es gibt ja unglaubliches Merchandising, haben wir vorhin schon, die ganzen Figuren und so. Dann Lego Jurassic World heißt es ja dann immer, aber halt Jurassic Park Figuren von Lego, ganz viele jetzt gerade wieder. Und dann kommen wir zu den Videospielen, die wir ja so oft angekündigt haben, aber eigentlich gar nicht zu sagen haben. Ne? Darum würde ich sagen, wir... Das ist das Schlimme. Ich wollte nämlich am Anfang nur sagen, ja, ich hatte das Mega Drive-Spiel, habe mir bei YouTube mal ein Video dazu angeguckt. Das Krasse ist, ich hatte das für SNES. Echt? Siehst du? Geil. So, und wie war das? Und ich war mir so sicher, dass ich das Spiel nicht hatte. Jurassic Park habe ich nicht gespielt. Da habe ich mir ein YouTube-Video angeguckt, dachte, ach doch, hat sie doch. Aber ich habe keine Erinnerung dazu. Aber da hast du vorhin gesagt, nee, reden wir am Ende drüber. Das ist jetzt mein Input zum Ende dazu. Das freut mich, dass du dir diese Szene aufgehoben hast, also das zu beschreiben. Das finde ich wirklich toll von dir. Das ist wie die Ankündigung mit Leonardo DiCaprio am Ende des Podcasts. Ja, sag aber der, also diesmal, ja. Das, heute schafft das nicht. Heute leider nicht. Nein. Da waren nah dran. Ja. Wir waren nah dran. Das ist ja schade. Ja, es gab unglaublich viele Spiele. Also das Mega Drive Spiel war grafisch geil natürlich. Und man konnte einen Raptor spielen. Mhm. Super NES von oben. Wie war das, Andy? Ja, es war so Zelda-Optik mäßig, ne? Ja. Und aber es gab, wenn du in die Bunker reingegangen bist, war es dann so Ego-Perspektive. Und das da ist mir waren richtig krass schlecht geworden. Was? Da ist mir immer richtig schlecht geworden. Ja. Ich habe es überhaupt nicht vertragen. Die Grafik war richtig schlecht. Also die Ego-Perspektive, das war also Wolfenstein 3D-Niveau, muss ich sagen. Also so richtig. Ja, war wirklich genauso sah das aus. Das ist vollkommen richtig. Aber wobei das Coole wir Wolfenstein 3D jetzt nicht werden, ne? erwähnt haben. Beim Starten des Spiels, also nicht beim Starten des der Konsole einschalten, sondern immer, wenn du ein neues Spiel gestartet hast. Wenn du ein abgespeichertes Spiel gestartet hast, hast du natürlich bei deinem Speicherpunkt angefangen, aber nicht abgespeichert, ganz frisch Neues, musstest du halt durch dieses Haupttor gehen. Das war auch cool animiert. Und da hat die Stimme immer gesagt, Welcome to Jurassic Park, also aus dem Film. Das war die einzige Sprachausgabe in dem ganzen Ding. Aber man konnte es halt wirklich immer nur einmal ganz am Anfang hören, wo ich mir denke, warum Sprachausgabe einmal? Aber dann immer noch einfach den gleichen Soundfall, ne? Bei Mega Drive gab es aber auch Sprachausgabe am Anfang. Da kam der T-Rex-Kopf und hat Sega so gebrüllt. Absolut. Finde ich sehr geil. Und welches Spiel ich immer haben wollte, also ich habe auch die Master System Version und habe die gespielt, ja, mein Gott, also gesehen, vergessen, so ein typisches Lizenz-Jump'n'Run-Spiel halt. Ich wollte immer die Mega-CD-Version haben. Das ist so ein Point-and-Click-Adventure. Echt? Krass. Ja, also ein eigenes Spiel, das ist dann sogar synchronisiert wurde für Deutschland nochmal extra, halt mit deutscher Sprachausgabe. Und ich wollte es immer haben, hab's mir nie geholt. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mir endlich dieses Spiel bei eBay ersteigert habe. 20 Euro. Ich dachte, wenn nicht jetzt, wann dann? 20 Euro habe ich dafür gelatzt. Ist anderthalb Wochen her, ist bis heute nicht angekommen. Ich hätte euch gern was von erzählt. Schade. Ja, ja, so viel dann dazu. Das ansonsten, es gab halt noch viele andere. Die Lightgun-Shooter im Arcade. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gespielt habt. Nee. Ach, haben wir mal gespielt, ne? Haben wir es zusammen sogar mal gespielt? Wo man in diesem kleinen, so Jeep, wie so ein so Jeep sitzt. Ja, genau. Ja, haben wir gespielt, ja. In der Spielhalle. Geil. Ja, hat echt Spaß gemacht. Dann, es gab natürlich 1000 Spiele noch für die PlayStation, für den Saturn. Dieses Primal Rage gab's ja auch noch für Mega Drive und Super Nintendo und Co. Ich weiß nicht, hast du das mal gespielt, Andi? Ja, da konnte man ja so die Häuser hochklettern und die Fenster einschlagen, und wenn da Männchen in den Fenstern waren, konnte man die essen und hat dann wieder Energie gekriegt und sowas. Nee, das ist Rampage, oder? Oder wie das heißt? Also, Primal Rage. Ach, da, nee, dieses, ja, da verwechsel ich das. Dieses Beat'em Up mit den Dinosauriern halt. Ah, okay. Ja. Nee. Ja, nee, auch nie gespielt, okay. Und dann gibt's ja für die PlayStation 3 von Telltale Jurassic Park The Game. Habe ich aber leider noch nicht so lange gespielt. Ist halt so wie die ganzen, ne, wie Walking Dead und Zurück in die Zukunft. Und was, Walking Dead ist ja für mich halt wirklich eins der geilsten Spiele aller Zeiten. Also das Telltale-Spiel, Episode 1 besonders. Die zweite fand ich aber auch noch sehr gut. Und spielt halt sehr nah am Film, und man geht halt auch zu dem, wo der Nedry gestorben ist, und sie sagen immer Nedry dazu, aber ist ja egal. Ja. Geht halt durch die Schauplätze vom Film richtig durch. Und aber sehr Quicktime-lastig bisher von dem, was ich gespielt habe. Okay. Krass. Und zu guter Letzt, wieder mal mein Steckenpferd, Lego Jurassic World, das Videospiel. Ja, habe ich mir jetzt für die PlayStation 4 geholt, weil Lego Marvel Super Heroes das einzige ist, wo ich eine Platin-Trophäe habe und ich mal wieder Lust hatte, nachdem wir uns so damit befasst haben. Hatte ich jetzt mal wieder Bock, ein Lego-Spiel dann doch zu spielen, Jurassic Park. Nur kurz bisher gespielt natürlich, war ja viel zu tun, aber machte richtig krass Spaß wieder. Echt? Also ich finde es einfach, ja, wie jedes. Es werden alle Filme halt nachgespielt, und die Zwischensequenzen sind ja immer also mit Lego-Figuren nachgespielte Filmszenen, die aber irgendwie immer eine humoristische Note drin haben. Und finde ich echt richtig gut. Finde ich richtig, richtig super. Hat mir richtig Spaß gemacht. Bisher schon. Also ich habe 2-3 Stunden erst gespielt. Krass, aber find's okay. Gut. Ja. Sonst. War jemand von euch mal in den Universal Studios in Amerika? Nein. Nein. Da gibt's ja Jurassic Park The Ride, so eine Wildwasserbahn mit Jurassic Park Thema halt. Und die fand ich auch immer sehr geil. Bist du die gefahren oder was? Ja, Na krass, nee. Ich war nicht, nee. Ja, am Ende aus 30 Metern halt die Schlussschussfahrt. Das ist natürlich schon richtig geil immer gewesen. Ja. Und Nee, ich dachte, aber nicht so, dass der, wie beim Weißen Hai, dass da irgendwas rauskommt oder sowas mal von der Seite. Doch, doch, klar. Also der T-Rex-Kopf kommt immer so. Und auch die, also es kommen Dinosaurierköpfe aus dem Wasser, die dann Wasser spucken und sowas halt. Ja. Okay. Also es ist eine coole Wildwasserbahn halt. Ja, mir sehr gut gefallen. Und wollt ihr noch eine kleine Rangliste abgeben, welche eure Lieblingsteile sind und warum? Also beziehungsweise, welcher Teil ist der beste und welcher ist der schlechteste? 1, 4, 2, 3. Unterschreibe ich so. Ja. Danke. Ich bin mir bei 2 und 3 nicht ganz sicher, weil ich halt in 2 die Hauptdarsteller so krass unsympathisch fand. Also einfach so furchtbar. Und dann noch mit diesem aufgesetzten Ende irgendwie, aber ja, so viele Fehler in in Teil 3 auch. Und ich weiß, ich kann nicht, also es ist irgendwie Pest und Cholera, ich weiß nicht. Also gut, so ganz so schlimm sind beide ja nicht, aber ich kann mich irgendwie nicht entscheiden. Ich finde beide einfach gleich schlecht, muss ich leider sagen. Ja. Okay, also ja. Sozusagen 1, 4, Und dann 2-3 auf gleichem. Ja, ja. Ja, klar, das ist also 1. Aber 4 wirklich überraschend weit vorne. Also das hätte ich nicht gedacht. Besser als 1 sogar? Nee, besser als 1 nicht, weil da einfach, also ist mehr Horrorfilm, das mag ich ja mehr. Aber ich finde 4 echt super. Finde ich echt sehr, sehr gut. Ja. Und da würde ich sagen, ist der Park geschlossen. Oh. Da haben wir das geschafft. Einen kurzen Ausflug in den Jurassic Park haben wir getätigt. Schnelle Übersicht. Ja, kurz. Ich würde sagen, schnell und prägnant auf den Punkt gebracht. Das ist unsere Spezialität. Und ich hoffe, war schön für euch nochmal in den Park zu gehen. Für mich war es echt eine tolle Reise, so an Kindheitserinnerungen. Und dann mit dem, ja, der dritte Teil war schon so der Tiefpunkt, aber da... Ja, und vor allem, ich habe ja gesagt, ich habe den Film jetzt auch nochmal neu gesehen. Aber ich fand ihn damals schlecht, ich fand ihn aber dann heute auch immer noch schlecht. Also, und der ist auch nicht besser geworden. Ne? Diese Kommunikation war echt, dass ich sage, das hat für mich gar nicht funktioniert. Und mit dem vierten jetzt geht's hoffentlich wieder bergauf. Also der vierte war ja gut, aber geht noch was. Da geht noch ein bisschen mehr. Ich bin gespannt. Der Regisseur vom vierten hat ja schon gesagt, er macht den fünften nicht mehr. Ja. Wer war das? Oh, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Ich habe es auch vergessen. Weil der Name ist krass schwierig. Warte, Colin Trevorrow. Oh, wer kennt ihn nicht? Ja. Und wer kennt nicht seine Filme wie Journey of Love? Oh. Chris? Ja, ich bin froh, dass der vierte Teil dann doch so gut war, sonst. Wäre das, glaube ich, so ein trauriges Thema gewesen. Also ich fand es gut, alle drei Filme nochmal gesehen zu haben, so alleine so sich an die Kindheit dran zu erinnern, zu sehen, wie cool der erste war, wie okay der zweite war, wie schlecht der dritte war und wie gut dann doch wieder der vierte war. Deswegen hat das viel Spaß gemacht und ich habe auch beim Podcast heute so gemerkt, bei der Aufnahme, wie viel einem dann doch hängen geblieben ist, so an Szenen, über die man dann doch noch was sagen kann oder lachen kann und war gut, dass wir das mal gemacht haben, so hat sich halt angeboten und das sagen wir ja auch, haben wir auch am Anfang der ersten Folge von uns gesagt, dass wir nicht nur Retro-Themen haben, sondern Sachen, die uns einfach am Herzen liegen, über die wir reden wollen und jetzt haben wir halt dadurch ein Thema gefunden, was in die Vergangenheit zurückgeht, wo viele ältere Menschen, so wie wir, ganz alte Menschen, sich mit identifizieren können, aber auch jüngere Leute einen Zugang haben, weil sie halt Teil 4 jetzt im Kino sehen können und das macht uns als Podcast einzigartig und ganz neu. Ach, das hast du schön gesagt. Das ja. Freut mich. Ich möchte ganz kurz zum Abschluss noch mal was in eigener Sache sagen. Heute vor 4 Jahren wurden die Dallas Mavericks Champion. Go Mavs. Und seitdem immer? Hey, hallo? Hallo? Ja, in diesem Sinne. Dann ansonsten... Ja, also ich würde auch sagen, dass es total Spaß gemacht hat, nach den vielen, vielen Jahren wieder in den Jurassic Park zu reisen. Und der Jurassic World war ein absolut gelungener Abschluss jetzt für mich. Und ich bin total froh, dass ich jetzt endlich diese Melodie wieder aus meinem Kopf krieg, weil die wirklich sich eingefressen hat und ich die ganze Zeit nur noch mein Umfeld damit nerve, dass ich diese Melodie pfeife. Die meinst du? Ja. Ja, vielleicht greifen wir das im nächsten Thema auf, wer weiß. Oh, wer das weiß, könnte sein, ja. Ansonsten, du kleiner Teaser, du. Aber wenn ihr Vorschläge für neue Themen habt, eure Meinung loswerden wollt oder einfach etwas Zeit totschlagen möchtet, sind wir erreichbar bei Facebook unter Endstation Podcast, bei Twitter unter Endstation P oder auf unserer Website unter www.endstationpodcast.de. Und wir freuen uns natürlich auch da, also auf Kommentare freuen wir uns auch auf Endstation Podcast oder bei Twitter oder bei Facebook. Und ihr könnt uns aber natürlich auch bewerten bei iTunes oder ein Abo abschließen bei iTunes. Und jetzt sind wir ja auch neuerdings bei Twitch. Möchte da noch einer von euch was irgendwie erzählen zu? Na, wenn die Leute den Podcast hören, haben wir es schon hinter uns. Und zwar heute ist der 12. Juni. Heute vor 4 Jahren wurden die Dallas Mavericks übrigens Champion, Go Mavs. Ach geil, ja, cool. Ne? Habe ich gar nicht erzählt. Und seitdem übrigens nicht immer. Oh. haben wir unseren Twitch-Kanal gelauncht und haben unsere erste Twitch-Live-Show gemacht. Und die war super. Und die war, genau, die war super. Kannst du dich noch an den Moment, an diesen einen krassen Moment erinnern? Ja, total. Also ich finde wirklich, die wird morgen wird die also super gewesen sein, übermorgen. Ja, ja. Vorgestern in, mal gucken. Genau. So, und ja, also wir haben auch noch Twitch und da wird jetzt auch in nächster Zeit noch mehr passieren. Immer mal so Feedbacks zu den einzelnen Folgen, Feedbacks zu eurem Feedback. So, was sind die schönsten Komplimente bisher gewesen? Was haben wir vielleicht sogar vergessen anzusprechen? Dann kommen vielleicht zwischendurch immer mal wieder Live-Shows, wo wir nicht wissen, was wir machen sollen, aber wir machen sie trotzdem und spielen Steinschere Papier oder großartig. Oder stecken uns gegenseitig die Finger in die Nase. Mal gucken. Aber ja, wir haben auf jeden Fall noch eine Menge geplant und Menge in Aussicht. Und was ist denn, wenn man da eine Folge verpasst hat bei Twitch? Dann ist die verloren für immer. Ja, und wahrscheinlich kommt man sogar in die Hölle und muss sich am Ende dafür verantworten. Ach du meine Nase. Aber vielleicht möchtest du ja auf etwas anderes hinaus? Vielleicht auf unseren YouTube-Kanal. Ja, also wir haben jetzt auch einen YouTube-Kanal, wo wir auch die Folgen immer auch noch hochladen zusätzlich. Also wenn ihr nur mal nicht auf unsere Seite gehen wollt, sondern bei YouTube gerne das im Hintergrund laufen lassen wollt, dann könnt ihr das auch da tun. Und wir werden die Twitch-Sachen, die wir da aufnehmen, die Twitch-Sendung, werden wir auch immer noch in einer etwas erweiterteren Fassung dann da hochladen. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, und Extended Edition. Aber ich weiß nicht, Andi, hast du noch irgendwas, was du da dem zufügen möchtest? Nö, ja, bisschen natürlich positiv aufgeregt, ne, dass alles klappt und dass wir gerne mit den Leuten sprechen werden heute Abend, dass wir alles, was wir versäumt haben in jeglichen Podcasts, weil wir nicht dazu gekommen sind oder weil wir es einfach durcheinander gebracht haben, werden wir heute korrigieren. Aber da sind wir auf jeden Fall heute oder generell in Zukunft dabei, dass wir natürlich sagen, ja, das haben wir vergessen, das haben wir falsch gemacht oder einfach auch gar nicht und wir ignorieren es. Das kann natürlich auch passieren. Perfekt. Sag mal, wir sind jetzt ungefähr bei, was sind wir, 3,5 Stunden oder sowas schon? 3 Stunden? Sowas ungefähr, ne? Mehr. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja von der Zeit fast so, also es ist nicht so lang wie so Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3. Und ich glaube aber, dass man sich trotzdem besser unterhalten fühlen kann, als wenn man die Filme geguckt hat. Hm? Das solltest du Steven Spielberg genauso schreiben. Ja, in diesem Sinne, dann würde ich doch sagen, dann beenden wir das Ganze jetzt hier. Und ich sage, es verabschieden sich Andreas Wolter. Auf Wiedersehen. Christopher Kohn. Bis bald. Und Sven Gruno. Und denkt dran, heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Endstation Podcast. Bitte alle aussteigen.